Okay, coming up on Billy's KPXW Radio Best of the 70s is Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, ich dachte, wir sind eine Morning Show. Wie geht's ganz so morgen? Ja, schönen guten Abend, hallo. Sonntag. Ich begrüße euch zum Welt-Social-Justice-Tag. Heute ist Welt-Social-Justice-Tag, ganz offiziell von der UNO. Wir müssen für die Gleichberechtigung, für die Gendergleichheit und so weiter kämpfen. Oh, ne? Bitte dich. Es ist auch Toast-Hawaii-Tag, also das ist mir ja lieber. Grüße gehen raus an Quassel vom Büdle. Hallo. Hi. Mopex, Mammon und Opex gleichzeitig. Oh. Ja, fangen wir gleich mit der Nancy an. Die Nancy ist, glaube ich, die wird uns noch lange viele schöne Artikel bescheren. Nancy Pelosi? Nee, Nancy Reagan. Nancy Faeser auf Kommunismus. Wie der Psycho-Dad so schön gesagt hat. Ja, die Frau Faeser wird ja so ein bisschen befragt momentan dazu, was sie da in diesem Antifa-Magazin des Bundes der Verfolgten des Naziregimes Bund Deutscher Antifaschisten geschrieben hat. Und der CDU-Politiker Alexander Thom wollte von dem Ministerium wissen, teilt das Bundesamt für Verfassungsschutz die Meinung der bayerischen Verfassungsschützer, dass der Antifa-Verein VVN-BDA für den Faeser geschrieben hatte, eine bundesweit agierende, linksextremistisch beeinflusste Organisation ist. Und die Antwort des Ministeriums war für jeden Demokraten ein wenig verwunderlich, nämlich es hieß, man werde sich nicht äußern, eine Aussage könne die Sicherheit Deutschlands gefährden. Und im Wortlaut, im Hinblick auf den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie, hält die Bundesregierung die Information der angefragten Art für so sensibel, dass selbst ein geringfügiges Risiko des Bekanntwerdens unter keinen Umständen hingenommen werden kann. Also ist das jetzt ein Ja oder Nein? Na, das ist Nein. Dumme Ausrede oder ist das eine Frechheit? Ich finde es einfach eine Frechheit. Warum sollten wir nicht als derjenige, der nicht nur die Frau Faeser finanziert und ihr Arbeitgeber ist, sondern auch die Leute vom Verfassungsschutz finanziert und ihr Arbeitgeber ist, dass die mir nicht sagen, wen sie beobachten oder dass sie mir keine Anschriften von Verdächtigen geben oder so. Alles Bono. Aber also, wenn ich wissen möchte, ob sie eine Einschätzung zu einer gewissen Organisation haben, finde ich, dann sollten sie mir das doch durchaus sagen können, als interessiertem Bürger, Stakeholder, Arbeitgeber, Finanzier, was auch immer. Vor allem, weißt du, ist das eine komplett neutrale Frage, so, weißt du? Du gehst einfach hin, fragst du, hey, ja, wie sieht es eigentlich mit der Info aus, kriegst du Info? Und fragst du eine andere Frage, aber genauso Erkundigung heißt es dann, nee, das können wir dir jetzt nicht sagen. Ja, ganz wichtig zu diesem Ding ist noch, was wir gestern auch schon in dem Sonderstream besprochen haben, und zwar der Hintergrund von dieser Anfrage und die Formulierung von dieser Anfrage ist nämlich quasi wortgleich mit einer Anfrage, die eine gewisse Nancy Faeser damals in Hessen gestellt hat an den hessischen Verfassungsschutz. Und das Einzige, was quasi ersetzt ist, ist Hessen durch Bundesrepublik. Und ja, das war natürlich. Ging es da auch um den VVN-BDA ja, in der Anfrage? Ja, genau, okay. Ja. Und das ist ja quasi so eine gewisse Brisanz halt auch, dass Frau Faeser, nachdem sie diese Anfrage gestellt hat und die beantwortet bekommen hat damals, dann da noch mit denen halt zusammengearbeitet hat. Und ja, deswegen quasi diese genau gleiche Formulierung jetzt nochmal an die Bundesregierung. Und ja, diese Antwort, die wurde im Bundestag halt auch erörtert. Es gab nochmal so eine Aktuelle Stunde, die wir uns gestern angeschaut hatten, wo es auch um diese Blockaden ging von irgendwelchen Autobahnen und so. Letzte Generation und diesen ganzen Kram, die ja von der ich glaube, Umwelt aus dem Umweltministerium ja auch irgendwie als zivil ungehorsam bezeichnet wurde, wobei die Grünen sich da beschwert hatten, dass das falsch zitiert wäre oder so. War da so ein bisschen hin und her. Und ja, von diesem Hintergrund halt hatte die CDU da diese Aktuelle Stunde veranstaltet, die dann so Leute wie Helge Lindt auf den Plan gerufen haben und da ist nochmal komplett sehen wollt, was da alles so los war, dann könnt ihr euch den Sonderstream von gestern angucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da, ihr müsst zwar ohne mich auskommen, aber dafür ist der Abel da gewesen und hat einen Teil seiner kostbaren Zeit endlich mal wieder aufbringen können, um die Affen zu besuchen. Ja. Der Ebel der Herzen. Der Ebel der Herzen. Der Affe der Herzen. Wir wünschen ihn uns öfter, aber es klappt halt noch nicht wieder. Der Ebel der Affen. Ja. Kann man sich selber dann ein Urteil bilden, wie man das findet, dass der Verfassungsschutz halt sowas einfach abschmettert. Und man kann sich natürlich überlegen, was wären denn die Sicherheitsbedenken, die man hat? Also ich glaube, das einzige Sicherheitsbedenken ist, dass man die Regierung beschädigen könnte. Und das ist kein Sicherheitsbedenken, sondern das ist Politik. Ja, wir haben, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, über den Offizier Marcel B., den die Bundeswehr 1,5 Jahre auf Herz und Nieren geprüft hat, nachdem er die falschen Tweets geliked hat und das der Frau Veronika Kracher und der Panorama-Redaktion aufgefallen war. Nee, das war die Frau Strobel. Ah, die Strobel, sichtlich. Warum seid ihr alle so gleich? Warum sehen die alle gleich aus, diese Leute? Wow. Reden alle das Gleiche. Verdammt. Also die Frau Strobel, nicht die Frau Kracher. Ich entschuldige mich hiermit bei Frau Kracher, dass ich sie da in Verbindung gebracht habe. Die Frau Strobel und Panorama haben den Mann durch die öffentliche Arena gezogen. Jetzt hat die Bundeswehr verkündet, nein, der Mann ist kein Rechtsextremer. Konnten ihm nicht irgendwelche Verbindungen da nachweisen. Er ist ein Konservativer und genau das schmiert ihm das neue Deutschland nämlich jetzt auch aufs Brot. Dass er vielleicht aber halt, vielleicht doch, also kein Freispruch erster Klasse, heißt es hier schon gleich in der Überschrift. Marcel B. sei ein Offizier auf Sinnsuche, so der Zeitautor. Die Leitbilder, die die Bundeswehr als Lehre aus der NS-Diktatur geschaffen hat und vor allem die Grundsätze der inneren Führung, sehe B. als nicht mehr zeitgemäß an. Ein Soldat muss mit Emotionen geimpft sein, wenn er im Kampf das Optimale leisten soll, wenn er sich und seine Kameraden schützen muss, äußert B. im überdeutlich pathetischen Artikel. Pathos, Heldentum, all das fehle der Bundeswehr, beklagte B. und sorgt damit für reichlich Anschlussfähigkeit nach rechts. Dass sie ihm aber diesen Anschluss halt nicht nachweisen können, das ignoriert das Ende her. Aber er könnte. In der Truppe gibt es SoldatInnen, die das Verhalten von B. mit Befremden zur Kenntnis nehmen. Es gehe B. nicht darum, die Armee voranzubringen. Der Kämpferkult, den er in Aufsätzen und Vorträgen quasi befördere, führe nur dazu, dass Soldaten verrohen und demokratische Werte verloren gehen. Sie möchten demokratische Werte in der Armee, ja. Sehr schön. Sie möchten unerkannt bleiben, denn B. genieße mittlerweile innerhalb der Strukturen, die sein Verhalten disziplinar ahnden oder politisch kritisieren könnten, hohes Ansehen. Die von ihm geschaffene Kampagne Wir gegen Extremismus sichere ihm Rückhalt. Was ist das da für ein durchtriebener Kerl? Das aber auch. Geht der einfach, will er einfach Extremismus bekämpfen, ohne da rechts davor zu schreiben? So geht es nicht, Marcel. Da kommt dann das ehemalige Staatsorgan der Deutschen Demokratischen Republik, das Sprachrohr der SED und zieht dir einen neuen Scheitel. Ja, geht doch. Auch wenn du freigesprochen worden bist. Spätestens, wenn er Geld will oder so für seine NGO, dann werden sie in den Scheitel wohl ziehen. Marcel B. Vernichtung. Oh, Natascha Strobel, schon wieder. Aha. Nicht Veronika Kracher. Ja, das ist eine kleine Zeitreise. Ihr seht hier oben das Datum, der 3. Februar 2020. Und wir werden uns jetzt mal so durch den Artikel scrollen. Da fängt unten gleich nach dem ersten Absatz kommt eine Anfang einer Auflistung. Und da schauen wir doch vielleicht auch einfach mit, Chris, wenn du das hochscrollst. 3. Februar 2020 war kurz vorm Dicken, ne? Könnte man sagen. Kurz vorm Dicken? Nicht, sag mal nicht so. Das war auf jeden Fall kurz vor dem Beginn der Pandemie, genau. Sozusagen. Genau, das wäre nämlich hier auch das, worüber ich sprechen will, nämlich würde Frau Strobel diesen Artikel heute nochmal so schreiben und wenn ja, würde sie verstehen, was sie da macht. Also, ja. Denn die Eskalationsstufen der ganz schlimmen extremen Rechten ist nämlich folgende. Feindmarkierung. Eine Gruppe wird als Gruppe markiert. Zum Beispiel Impfgegner. Problemkonstruktion. Diese Gruppe wird als alleinige Verursacherin eines oder mehrerer Probleme dargestellt. Beispiel Impfgegner nehmen uns unsere Freiheit. Impfgegner sind schuld an der Pandemie. Homogenisierung. Diese Gruppe wird immer mehr zu einer homogenen Gruppe gemacht, deren Gruppenmitglieder primär alle die ihr zugeschriebene Identität besitzen. Das bedeutet, dass alle anderen individuellen Identitäten damit verbundene Bedürfnisse und Probleme negiert werden. Dies führt dazu, dass gravierende und sich widersprechende Identitäten innerhalb der Gruppe unsichtbar gemacht werden. Beispiel, die da montags demonstrieren gehen, die sind alle anschlussfähig an das rechte Spektrum. Das sind alles Impfgegner, Corona-Leugner und Maßnahmenverweigerer. Zuschreibung. Schreibe dieser Gruppe eine bestimmte negative Eigenschaft zu. Zum Beispiel hatten wir ja schon, Impfgegner sind schuld an der Pandemie, Impfgegner sind dies, Impfgegner sind das. Opferkonstruktion. Erfinde Opfer, die aufgrund dieser Gruppe ein schlechtes Leben haben. Beispiel die Ungeimpften. Intention. Unterstelle der Gruppe bewusstes schlechtes Handeln, um anderen zu schaden. Beispiel die Impfgegner bedrohen unsere Demokratie, die Spaziergänger nagen an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Neubezeichnung. Erfinde einen eigenen Namen für diese Gruppe, der ihre schlechten Eigenschaften und bewusst schlechten Handlungen aufzeigt. Beispiel Querdenker. Wichswichtel. Querficker. Nicht schlecht, die Auflistung. Ja, gut. Verschwörung. Und da stellt dieser Gruppe einen bösartigen Zusammenhalt, um hinterhältig den Opfern zu schaden. Beispiel, da sind ganz viele Antisemiten auf diesen Montagsspaziergängen und unter den... Alles Rechte. Marginalisierungspotenzierung. Vermenge diese Gruppe mit einer anderen marginalisierten Gruppe, um zum Beispiel einer rassifizierten oder einer politisierten Gruppe. Alles Nazis, außer Mutti. Bedrohung mache diese Gruppe im nächsten Schritt zu einer Bedrohung für alle, die nicht diese Gruppe sind. Erzeuge maximale Eskalation und Unsicherheit. Da brauchen wir uns ja nur angucken, was die Herrn Scholz, Lauterbach und Co., Montgomery, Kretschmann, alles so von sich gegeben haben. Scheinlösung. Gibt der Gruppe einen vermeintlichen Ausweg, der aber mit Erniedrigung, Entrechtung und Diskriminierung verbunden ist. Wenn diese Individuen dieser Gruppe diese Lösung nicht annehmen wollen, dann prügle weiter verbal auf die ganze Gruppe ein und fühl dich bestätigt. Beispiel 3G, 2G, 2G plus, 5G und was es da alles gibt. Entscheidung. Isoliere und dämonisiere die Gruppe so weit, dass es nur eine Entscheidung zwischen wir oder sie geben kann. Beispiel, die Impfgegner sind der Blinddarm der Gesellschaft und der, wissen wir ja, muss raus. Ausstoßen. Ach guck, diese Gruppe ist nun nicht mehr Teil der Gesellschaft. Gewalt und Übergriffe auf sie sind nur noch sprachlich zu rechtfertigen und im weiteren Verlauf sogar als heroischer Akt zu feiern. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber der Draghi hat diese Woche gesagt, die Ungeimpften sind nicht Teil der Gesellschaft. Vernichtung. Ups, ja, nee, also warten wir mal ab, nicht? Muss ja nicht alles wahr werden, was die Frau Kracher hier sagt, aber wie gesagt, Strobel. Strobel. Wir müssen irgendwie Codenamen für die einführen, die ich mir besser merken kann. Strobel Peter und Säug jetzt den Kracher zünd den Kracher. Es passt verdächtig gut. Ne? Passt wieder mal so, als würden diese Leute nur eine große Lampe sein. Wären sie nur eine große Lampe und eine Linse, die ihre eigenen Gedanken auf jede weiße Wand projizieren, die nicht schnell genug weg ist. Wir wissen schon, wie es geht, ne? Jeder und jeder kann für sich entscheiden, in welchem Stadium wir gerade sind und was es für das nächste Stadium und die nächste Eskalation braucht. Es geht viel schneller, als viele für möglich halten. Ja, hier ist noch einer aus der Riege, die ja auch schon mit der Strobel zusammen Vorträge gehalten hat oder irgendwelche, ja, auf jeden Fall mit der irgendwie zusammen aufgetreten ist. Und hier haben wir Call Me Crazy, aber ich halte es für ein Problem, dass CH Beck bei den Faschisten James Lindsay im Programm hat. Einfach mal so rausgehauen. Und also es geht hier halt darum, dass dieser CH Beck Verlag jetzt Cynical Theories auf Deutsch rausbringt. Die haben halt die Rechte da dran und dieses ist hier ja. Die Stellungnahme des Verlages und hier finde ich vor allen Dingen lustig, dass sie hier gegendert haben. In dieser Stellungnahme, wo sie hier quasi schreiben, dass ja der Lindsay jetzt sich zwar ganz furchtbar entwickelt habe, angeblich, aber ja die Ellen Pluckrose die Hauptautorin von dem Buch ist und deswegen UnterstützerInnen. ja, und die Übersetzer sagen halt auch, das Buch ist keinesfalls rechts, sondern ausgesprochen linksliberal, ein breit angelegter und sehr fundierter Versuch, den kritischen Rationalismus, auf dem die erfolgreiche Wissenschaft beruht, gegen die voluntaristische Ideologie seiner linksidentitären Bewegung zu verteidigen, die sich zu einer realen Bedrohung für die Wissenschaftsfreiheit entwickelt hat. Diese Einschätzung ja, so. Teilen wir und legen deutsche Ausgaben nach längerer interner Diskussion vor, auch nach aber das ist natürlich halt eben also die deutschen SJWs haben halt Angst. Das glaube ich halt wirklich, weil dieses Buch auf jeden Fall den ziemlichen Spiegel vorhalten wird. Und viele Leute, die das dann auf Deutsch auch nochmal lesen, sich sagen werden, Moment mal, das ist ja ein Riesenproblem eigentlich in diesem Land. Und ich hoffe auch mal schön, dass sie das Wort Social Justice nicht immer auf Englisch Social Justice gelassen haben, sondern das auch schön auf soziale Gerechtigkeit übersetzt haben, weil das ist ja im Endeffekt das, wovon diese ganze Politriege in diesem Land von früh bis spät und von oben bis unten ja nur redet. Na, also es gibt ja praktisch niemanden, der dieses Social Justice-Thema nicht auf irgendeine Art und Weise mit irgendeiner Definition bedient. Und diese Sachen sind ja auch nicht alle verkehrt. Und das schreiben sie ja in dem Cynical Theory-Buch halt eben auch. Aber dass man hier irgendwie alles zum großen Kampf irgendwie erklärt für die soziale Gerechtigkeit, was auch immer das denn jeweils bedeuten soll, das ist, glaube ich, in Deutschland viel mehr noch ein Problem als in Amerika. Und da bin ich mal gespannt. Und diesen ganzen Gender-Kram und so, das ist ja hier auch alles gemainstreamt bis zum Abwinken. Da werden sich sicherlich viele Leute dann auch ertappt fühlen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum man jetzt hier diese Geschütze hier auffährt. Und auch sehr lustig fand ich, weil die Frau Brockschmidt, die ist ja die Autorin von diesem Buch über weiße Gläubige in Amerika, die da angeblich halt für alles Böse verantwortlich sind. Und ich habe da ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, und ich habe doch da ein paar Beispiele, dass ich das für Schwachsinn halte, das mit der Hautfarbe zu verbinden. Und sehr lustig ist halt auch, dass der Lindsay gerade erst vor einer Woche oder zwei Wochen sich angelegt hat mit irgendwelchen Leuten, die halt, ja, genau so ein Kram irgendwie von wegen, ja, hier der Staat, der muss sich jetzt drum kümmern, um unsere Moralvorstellung, christliche Moralvorstellung halt durchzusetzen. Und die klingen halt in ihrer Argumentation genauso wie diese SJWs. Ne? Die sind da und haben ihren Kram, wo sie irgendwie den Staat für haben wollen, dass halt die Leute alle dazu zwingt, dass sie da mitspielen. Und diese religiösen Fundamentalisten haben das halt auch. Ne? Und mit denen hat sich der Lindsay angelegt. Und das finde ich halt sehr witzig, weil eigentlich, wenn diese Brockschmidt, wenn der irgendwas daran liegen würde, dieses Problem von irgendwelchen extremistischen Religiösen da anzugehen, dann weiß ich halt nicht, was sie gegen den Lindsay hat. Ne? Weil im Endeffekt ist das, ich finde, das ist stringent, was er macht. Das ist halt ja, also seine Werte halt vernünftig umgesetzt, also sowohl in die linke Richtung, wo die Leute da über die Stränge schlagen, als auch in die rechte Richtung. Da kann ich ihm absolut nicht vorwerfen, dass er da irgendwie irgendwas nicht wahrhaben will oder irgendwie sich mit den anderen Idioten dann irgendwie gemein macht oder so. Und ich hatte auch vor 2 Wochen oder so gehört, dass hier der Rufo, und das ist ja einer, der gegen diese hier Critical Race Theory ziemlich stark argumentiert hat, den verfolge ich jetzt auch, seitdem der da auf den Plan getreten ist, halt den halt auch eigentlich für einen ziemlich positiven Typen. Und der arbeitet aber wohl auch für so einen Think Tank, der auch irgendwie Kreationismus in den Schulen früher vertreten hat und solche Sachen. Und ja, also das kann gut sein, dass es da halt auch Leute gibt, die ja aus den falschen Gründen halt irgendwelchen Schwachsinn von den Linken dann halt hinterfragen. Aber der Linse ist aus meiner Sicht auf jeden Fall jetzt keiner von diesen Leuten, die da einfach nur sagen, wir marschieren jetzt einfach stringent in die andere Richtung, weil ja hier jetzt irgendwelche Probleme sind oder so, absolut nicht. Was halt auch hier fehlt, ist ein gewisses Verantwortung übernehmen für das, was sie da schreibt, weil, wenn sie, also Faschist finde ich einen heftigen Vorwurf und den sollte man untermauern können und das tut sie halt nicht und leider ist es halt bei Twitter nicht so, dass jetzt hier vielleicht mal ein Journalist reinspringen Ja, würde was und heißt, das sagen tut sie würde, nicht? Also das ist hier das zweite Ding, was ich hier habe. Sie hat hier irgend so einen Typen, ich glaube, der hat auch irgendwie einen YouTube-Kanal oder so, dieser Noah. Und der hat hier einen Tweet vom Lindsay, wo er halt eigentlich nur sagt, dass es Antisemitismus auf der linken Seite, auf der rechten Seite und so weiter gibt. Und es gibt halt auch ein paar Leute, die woke sind von unter den Juden halt. Und das wird dann hier von diesem Noah irgendwie in Verbindung gebracht mit irgendwelchen Cartoons, die halt auch wieder Kommunismus den Juden halt zuschreiben. Und das ist aber ja nicht das, was der Lindsay gesagt hat in seinem Tweet. Er hat halt im Endeffekt ja nur gesagt, dass es diesen Antisemitismus ja auch bei den Linken gibt, ne? ja, Und ich will das leidige alte Thema nicht aufbringen, aber Gamergate hat auch nach Ethik in journalistischen Fragen gefragt und dann haben das andere Leute als Frauenhass bemalt und Leute wie Frau Brockschmidt sind draufgesprungen. Also ist kein neuer Vorgang. ja, ne? Und das hier, ich glaube, das zeigt halt auch viel, das ist wieder dieses Ding, ne? Hier wird Kommunismus irgendwie kritisiert und das muss man ja sowieso irgendwie entkräften. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum sie auf diesen Kram draufspringen. Ne? Diese Leute sind halt linksextrem und die wollen halt ihren schönen Linksextremismus schön unangetastet lassen. Und das ist deren Hauptding. Und wenn sie dann irgendwelche, ja, also, und deren ganze Opposition muss halt geschlossen rechtsextrem sein. Ansonsten geht deren Weltbild halt nicht auf. Und deswegen ist das dann halt so. Und dann bezieht sich hier noch auf irgend so einen Typen, der irgendwie von der amerikanischen Militärakademie irgendwie ist. Also ja, von einer von diesen beiden oder so. Ich hatte dann nochmal kurz in sein Profil reingeguckt. Hatte ich auch gar nicht so viel Quatsch irgendwie verbreitet, aber der wird hier irgendwie als Holocaust- und Genocide-Studies-Wissenschaftler bezeichnet, der den auch als Faschist jetzt irgendwie betitelt hätte. Und dieses mit den 1:1 Nazi-Verschwörungsmythen ist natürlich genau diese Geschichte Kulturmarxismus halt eben, von wegen die Juden sind schuld am Kommunismus. Was aber der Lindsay nie gesagt hat, was sie ihm nur unterstellen, so nach dem Motto, ja, hier, der hat halt in einem Tweet irgendwas über Antisemitismus gesagt, bum, bum, bum, bum, bum. So, ne? Das ist wirklich die Tiefe der Argumentation bei diesen Leuten, das ist echt übel. Und das reicht dann jetzt halt hier, ne? Und ja. Und Anna Schneider von der Welt hier. Und ich halte es für sehr super, dass sich C.H. Beck gegen derlei Cancel-Versuche immun zeigt. Cynical Series ist ein fantastisches Buch über die Urwege der Critical Race Theory. Ich habe schon zu meinen NZZ-Zeiten darüber geschrieben. Und die hatte sie hier zitiert, die Brockschmidt, und sie schreibt, das ist eine Überraschung. Chefreporterin Freiheit der Welt findet James Lindsay und sein Buch klasse. Den Faschisten kennzeichnen ist schlimm. Keine Pointe. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und in einem Podcast, ich meine, guck mal, sie hat einen Podcast, in dem das sogar gesagt wird. Ich meine, Chris, wie viele Quellen brauchst du? Ja, noch, das ist hier, glaube ich, auch ein Podcast, wo es um diese Grievance-Studies-Geschichte geht. Und ich habe jetzt natürlich diesen Podcast nicht gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, das geht eigentlich immer in die gleiche Richtung. Das Argument an der Stelle ist, naja, die haben ja halt auch gelogen. Und wenn ich jetzt irgendwas lüge, dann ist das ja auch kein Wunder, wenn die anderen dann darauf reinfallen. Und die sind ja auch gar nicht darauf reingefallen, es wurde ja auch nicht alles angenommen und so weiter und so fort. Also haben sie ja damit im Endeffekt überhaupt nichts bewiesen. Das sind immer so die Argumente. Aber wenn du dir halt den Lindsay mal anhörst und überhaupt die Sachen anhörst, wo sie darüber halt reden, über die Sachen, die sie da probiert haben unterzubringen und so, und auch die ganze Kritik, die sie da bekommen haben, das sind dann so Sachen, dass sie denen gesagt haben, so, ja, du hast uns hier diesen Artikel eingereicht. Aber dein, was du da jetzt quasi jetzt vorschlägst, ist ja, dass wir uns alle irgendwie vertragen und so. Das ist aber nicht gut, weil du musst ja den Fokus auf hier auf Privilegien und Unterdrückung und so weiter legen. Und das haben die denen ja da echt als Feedback gegeben auf solche Sachen. Und das ist doch das Problem. Das ist doch das, was sie damit aufgedeckt haben in diesem Kram. Und das haben sie halt damit aufgedeckt mit diesem Kram. Und deswegen heißt es ja auch Grievance Studies. Weil es halt dann nur um geht. Nur darum, irgendwie der Gesellschaft zu unterstellen, dass sie so furchtbar und schlimm ist und alle Leute sich irgendwie runterhalten wollen und so weiter und so fort. Und man da auch überhaupt das alles so aufgebaut hat, dass es überhaupt gar nichts anderes mehr gibt. Und wenn das doch irgendwer sagt, dass man das mal probieren sollte oder so, dann wird das abgeschmettert mit von wegen so, naja, aber das führt uns doch dann nicht in unsere super tolle Utopie und deswegen ist es keine vernünftige Wissenschaft oder so. Und das ist doch irre, das ist doch Wahnsinn. Und das haben sie halt gezeigt mit diesem Kram und diese komischen Argumente, die ihr da angeblich ja irgendwie habt, um das zu diskreditieren, sind einfach nur Nebelkerzen für Leute, die sich das noch nie angehört haben, was sie da halt gemacht haben und was sie da als Feedback zugekommen haben zu den Sachen. Das ist doch der Punkt. Dass sie die Sachen da nicht alle untergebracht haben, ist egal. Also. Ja. Ja, und übrigens beim CH Beck Verlag ist auch dieses Buch hier erschienen, Antifa, Porträt einer linksradikalen Bewegung. Das ist noch ziemlich neu. Ich hatte den Anfang von, also der Typ, der es geschrieben hat, der war letztens bei diesem Taz Bücherclub irgendwie. Und da hatte ich einen Anfang von gesehen und das klang auch soweit eigentlich ganz vernünftig. Er erzählt dann halt im Endeffekt das, was der Andy Ngo in seinem Buch halt auch geschrieben hat, dass die Antifa halt aus der Weimarer Republik stammt und dass sie sich da mit den anderen linken Bewegungen halt gekloppt haben, größtenteils. Und die Moderatorin von der Taz, die Journalistin, sagt dann so, also genauso wie heutzutage, dass diese linken Bewegungen sich da alle so ein bisschen behakeln und so, und die grinst dann irgendwie fröhlich rum und so. Da hast du denke, okay. Ja, also dieses Buch werde ich mir, glaube ich, bei Gelegenheit auch mal zu Gemüte führen. Das ist halt noch relativ neu und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie nur eine Lobhudelei irgendwie ist oder so. Aber auch da wieder, ne? Es gibt ja jetzt auch keine Leute, die irgendwie sagen, das darf da nicht erscheinen oder so bei diesem Verlag oder das wäre irgendwie verkehrt oder so. Oder das ist ein rechter Verlag, der hier irgendwie, weiß ich nicht, was macht. Ich meine, nee, also die gendern in ihrem beschissenen Artikel, der sich damit beschäftigt, dass sie das Buch verteilen, was irgendwie mit den schlechten Auswüchsen vom Progressivismus und so sich beschäftigt, da gendern die drin. Also. Ja, aber Faschisten, Chris. Ja. Faschisten überall. Ja, und nochmal zu diesem Ding, hier habe ich zweimal Tweets von mir. Weil ich habe hier zu diesem, da musste ich halt direkt dran denken, letzte Woche war ja der Super Bowl und hier die Los Angeles Rams haben gewonnen. Und ich habe halt die ganze Zeit von diesen Spielern dieses ganze, ja, danke Gott und so weiter da gesehen und danach in der Woche kam halt dieses Ding von der Brockschmidt und halt eben wegen ihrem Bullshit von wegen Weiße, ne, dass das weiß wäre irgendwie ja, sich die ganze Zeit auf irgendwie Religion zu beziehen oder so und hier habe ich jetzt halt mal nur von den Spielern von den Rams halt, die ich jetzt gefunden habe bei Twitter, von den Schwarzen, das waren auch Weiße natürlich dabei, die sich irgendwie auf Gott bezogen haben, aber das hier ist schon mal eine ziemlich lange Liste von den Spielern hier irgendwie, ja, und hier haben wir Gott von dem einen und das ist hier ein Video mit dem Aaron Donald, der am Ende dann nur sagt, Gott ist groß und so weiter. Ja, all glory goes to God, look at God. God is great, all glory to God. Man, God is good. Und hier einfach nur Gott. Also, ich meine, ne, das hat ja mit Hautfarben nichts zu tun. Das ist vielleicht irgendwie amerikanische Gesellschaft oder so. Das kann man vielleicht irgendwie sagen oder so. Aber du hast halt alle möglichen Leute. Ja, es ist einfach Quatsch, da mit Hautfarbe zu kommen. Und jeder, der da irgendwie mit Hautfarbe ankommt, ist mega sus und würde ich nicht als Experten irgendwie durchgehen lassen. Ja, ist aus meiner Sicht halt nur linker Kulturkampf, dass man da irgendwie sagen kann, oh, diese Weißen hier und so weiter und so fort, das sollte die Leute halt echt aufregen eigentlich. Chris, hast du mega sus gesagt? Ja, Mega sus. mega. Mega sus. Mega, nicht Amoros. Neger. Ein, ja, Mega sus. Mega. Das ist ein besonders großes fliegendes Pferd. Ein Mega sus. Auch, es gibt auch Magasus. Okay. Ja, das ist auch wunderschön hier. Ich meine, es ist kein. Wir haben hier einen Gastbeitrag von Marina Weißband beim Deutschlandfunk, die sagt, dass hier diese Karin Prien, die irgendwie Bildungsministerin von Schleswig-Holstein ist, die. Faschistisch Holstein? Schleswig-Holstein. Ach, von Ja, das habe ich auch gerade Schleswig-Holstein. verstanden. Faschistisch Holstein. Ich habe von Schleswig-Holstein gesagt. Du musst die Ja, anderen das mal habe ich jetzt wählen. auch gesagt. Ja, komm, erzähl weiter. Faschistisch Holstein, ja. Ja, auf jeden Fall. Hat sich jetzt von Twitter verabschiedet, weil die Leute sie gehatet haben. Und warum haben die Leute sie gehatet? Weil sie gesagt hat, dass im Endeffekt die Kinder sich nicht. Ja, dass wir bei den Kindern mit diesem ganzen Covid-Kram nicht so streng sein müssen, weil die ja im Endeffekt kein großes Risiko haben, sich anzustecken. Und dann gab es halt irgendwelche Leute, die dann gemeint haben, aber hier und da sind Kinder gestorben und so viele Kinder und bla bla bla bla bla. Und dazu hat sie dann irgendwie gesagt, ja, aber die hatten dann halt parallel nur Corona im größten Teil, weil die sterben dann halt nicht an Corona, sondern mit Corona. Dieses Ding, was ja anfangs auch ganz furchtbar verschwörungstheoretisch schwurbelig irgendwie war, das hat sie dann halt auch gemeint. Und also ja, meines Wissens nach gibt das halt eben das Bild definitiv her, dass die Leute irgendwie unter 40 generell nicht oft daran sterben und irgendwie die Kinder halt, die. So gut wie gar nicht, ne? Und da muss man sich dann wirklich überlegen, für wen man diesen ganzen Kram dann macht. Aber Leute haben halt rumgemeckert und gemeint, man müsste die doch schützen. Und das ist auch genau das, was Frau Weißband hier tut. Sie meint halt eben so nach dem Motto, ja, aber wir müssen doch alles tun, um die Kinder zu schützen. Wir müssen doch alles tun. Und eine Mutter, wenn die sich doch Sorgen macht um ihre Kinder. Also es ist im Endeffekt genau das Ding, was der Petersen da vor 2, 3 Wochen halt gemeint hat zu diesen ganzen Covid-Geschichten, dass das im Endeffekt alles so ein Mutterinstinkt irgendwie ist, wie wir darauf reagieren, halt die Leute nicht sich selber zu überlassen, sondern halt irgendwie zu sagen, wir müssen die doch schützen, wofür es ja eine Daseinsberechtigung gibt, aber halt eben in diesem Fall würde ich halt sagen, nee, eher nicht. Aber Leute meinen das halt und Frau Weißband gelangt dann hier halt eben zu diesem Schluss, dass das ja dann kein Shitstorm ist, wenn man die Frau Prien jetzt hier anfeindet, weil sie ja, weil sie das halt gemeint hat, dass die Kinder da nicht geschützt werden brauchen. Und dass das dann nur, wie war diese Formulierung, irgendwas mit, das war wunderbar, auf jeden Fall Dings, ehrliche Wut, genau, ehrliche Wut. Ich will, dass Politiker Sternchen innen sich auch weiterhin frei auf Twitter äußern können. Das wird aber nie Schutz vor ehrlicher Wut betroffener Bürger Sternchen innen sein. Und da verorte ich den Großteil der Rückmeldungen, die jetzt kollektiv als in Anführungsstrichen enthemmter Mob bezeichnet werden. Also Ja, aber enthemmter man kann Mob, das doch alles das, was schön man. zusammenfassen mit Woke people good, non-woke people bad. Ja, aber also, wenn man den Begriff ehrliche Wut verwendet, ja, so, dann bedeutet es, dass die Leute, dass es eine unehrliche Wut gibt. Aber unehrliche Wut wäre dann einfach buchstäblich Verschwörungstheorie. Ja, das ist ein Offenbarungseid einfach. Weil das ist genau dieses Ding. Ehrliche Wut hat auch ein, ja, hat auch ein Erin Goni über eine Zoe Quinn, hat ja auch ehrliche Wut. Ja, oder die ehrlichen Wutbürger, erinnert ihr euch noch? Während der Einwanderung. Ja, aber das ist ja genau, was ich meine. Die Leute kannst du dann im Endeffekt als unehrliche Wut bezeichnen, aber wenn du das dann so bezeichnest, dann ist das halt genauso, als würdest du sagen, die haben sich einfach verschworen untereinander und man tun so. Man könnte auch einfach sagen, ich bin heiliger als du. Ja, und das heißt es auch. Gott ist groß. Ich könnte einen Artikel über Shitstorms und Diskussionskultur auf Twitter schreiben, aber darüber reden wir irgendwie die ganze Zeit. Über das Leben, die Gesundheit und die Würde von Kindern mit chronischen Krankheiten hingegen kaum je. Nee, es gibt nicht für jede chronische Krankheit, die Kinder kriegen können, irgendwie Stiftungen und Forschung und den ganzen, gibt's nicht, und Hilfseinrichtungen. Ist alles nicht existent, ne, Marina? Oder nimmst du das einfach als gegeben hin? Dann denk mal drüber nach, dass das halt hier nur aus dem Grund entstanden ist, weil die Leute halt so sind, wie sie sind. Und ja, die Leute waren hier in dem Land auch schon öfter mal zornig. Das hat zum Beispiel 1989 dazu geführt, dass die DDR aufgehört hat zu existieren. Das würde ich auf jeden Fall ehrliche Wut nennen. Aber wer will das entscheiden, Marina? Du? Oder eine Kommission von dir und deinen Freunden aus Berlin? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Kriegen wir ein Amt für Wuteinordnung? Das Lustigste an dieser ganzen Sache war, dass sich ja sogar die ganzen ARD und anderen Faktenfinder da drauf gestürzt haben und die auseinandergenommen haben, weil sie angeblich falsche Zahlen zitiert hätte. Allerdings hat sich hinterher herausgestellt, die hat alle Sachen richtig zitiert, und da wurden die Sachen von den Faktencheckern nur aus dem Kontext gerissen und die mussten alle hinterher in Sack und Asche gehen. Das fand ich das Positive an dem ganzen Fall. Dass die Herren der Wahrheit mal ein bisschen... Ja, es ist ein einziger Offenbarungseid. Und die Prim hatte sich in der Vergangenheit halt auch über den Maaßen zum Beispiel schon irgendwie auch geäußert, dass er im Endeffekt ein Böser ist und so. Auch nur so aus dem Off halt eben. Ne? Das geht ja dann mal eben. Das kann man halt machen. Da kann man sich hinterschmeißen und so. Also da habe ich halt auch nicht große Sympathien jetzt mit ihr, aber trotzdem natürlich... Man soll den Leuten halt nicht Unrecht tun, auch wenn die anderen Leuten Unrecht tun. Und ja, das müsst ihr vielleicht mal irgendwie lernen. Aber nee, es ist halt immer nur so, ja, was ist gerade irgendwie genehm so, ne? Was können wir irgendwie machen? Wer sind die Bösen so gerade mal? Und es geht dann auch ganz schnell, dass sich dieser Wind halt dreht, ne? Und den plötzlich ins Gesicht weht. Aber die lernen es halt trotzdem nicht. Sie kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe, dass ihr ganzer Scheiß da nur dazu führt, ja, das ist halt dieses... im Kreis aufgestellte Erschießungskommando halt wieder wird am Ende. Ne, wo sie sich dann alle gegenseitig zerfleischen. Ja. Und das hier ist mal eine gute Nachricht. Hier Uni Hamburg wehrt sich gegen Cancel Culture. Die haben sich jetzt hier irgendwie geäußert, dass sie halt irgendwelche Einschränkungen oder irgendwelche Kampagnen gegen die Leute und Unterdrucksetzung von Lehrenden und was irgendwie gelehrt wird und so weiter und so fort, jetzt halt nicht mehr dulden wollen. Und das ist ja ein Artikel von der Bild-Zeitung von einer gewissen Judith Bassert, nie gehört diesen Namen, aber die hat das hier geschrieben, und ja, es ist auch ein etwas längeres Ding mit dem nochmal, zeigt nochmal, was da in der Vergangenheit war. Das war ja auch die Sache mit Luke hier, wie heißt er? Bernd? Bernd, ne? In dem Fall glaube ich wirklich Bernd. Ja. Achso, Höcke, ja. Nee, Lucke. Lucke, ne. Achso. Ja, genau. Und hoffe ich mal, dass sich da noch viele weitere Universitäten anschließen und halt eben sagen, so, nee, scheiß drauf, hier wird Wissenschaft betrieben und ihr könnt nicht von vorher irgendwie sagen, was da irgendwie verkehrt oder richtig ist oder so weiter und so fort. Ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt haben wir Spaß. Krieg ist das Ding mit Gemächt. Von, Waltraud Schwab tatsächlich. Die Ukraine ist weiblich, warum das denn? Oh meine Güte, nee, ist ein Bullshit. Das Auffahren. Die Ukraine. Ach, die Ukraine, oh ja. Muss ja einen Stern dahinter setzen für die Trans-Ukraine. Ukrainin. Das Auffahren von Militärfahrzeugen mit phallischen Kanonenrohren an der als weiblich konnotierten Ukraine ist obszön. Sollte der Satz mal heißen, an der Grenze zu, also so macht der Satz für mich schon mal nicht so richtig viel Sinn. Aber scheint eine viel, viel dekorierte Journalistin zu sein. Also lassen wir uns vielleicht auf den Text ein, der erst halt mal die im Tierreich rüsten die Männchen auf, um Weibchen zu erobern. Sie demonstrieren Stärke, Kraft, lautes Geschrei. Manche singen in hohen Tönen, manche sehen rot. Sie zeigen ihre Eier, ihre Kampfbereitschaft, ihr Gemächt. Das ist, was Russland tut. Seine Eier sind aus Stahl, sein Sperma ist Schwarzpulver. Die demonstrierte Macht der Panzer mit ihren phallischen Kanonenrohren und der Kampfflugzeuge mit ihren geschürzten Schnauzen wirkt obszön. Sie richten sie auf die Ukraine. Ukraina in Sprachen mit grammatischem Geschlecht ist die Ukraine weiblich, die Ukraine also, aber selbst wenn das Land die Frau ist, ist dies kein Freibrief, sie mit Gewalt zur Vereinigung zu zwingen. Nein heißt nein. Auch im Tierreich wird häufig vergewaltigt. Also gilt der Vergleich vom Anfang des Textes. Häufig attackieren die Männchen die Weibchen in Gruppen, was dramatische Folgen haben kann, für manche Weibchen gar tödliche. So ist es auf der Webseite der ARD-Sendung Planet Wissen zu lesen. Delfine, Fledermäuse, Stockenten sind auf Gangbang aus. Das war zu viel für Sie. Okay. Oh mein Gott, ey. Geopolitik, was ist das? Fucking Fabeln. Ja, ich meine, kann man ja mal anmerken in so einem Text, dass man solche Fantasien hat, aber sie hat ja scheinbar nur solche Fantasien. Das ist ein bisschen. Mich erinnert das an den Mann, der auf einem weitgehend leeren Bahnsteig einer Berliner U-Bahn steht, nur er und ich. Er trägt einen Mantel, die Hände in den Taschen. Es ist sein unruhiger, nach allen Seiten gehender Blick, der irritiert. Er checkt die Umgebung. Langsam kommt er näher. Plötzlich schiebt er mit den Händen, die er in der Tasche hält, als wolle er sogleich eine Waffe ziehen. Und das tut er ja auch, den Mantel auseinander und richtet seinen stehenden Schwanz auf mich. Okay. Seine Jeans ausgeschnitten rund ums Gemächt. Du Drecksau! Brülle ich. Ich will dein Kanonenrohr nicht sehen. Da kommt Gott sei Dank die U-Bahn. Krieg ist das Ding mit Schwanz. Ja, manchmal wünscht man sich, dass die Leute ihre Trauma irgendwie mal ihre Traumata mal geheilt bekommen. Vorher macht das doch keinen Sinn, weil beim Militär sind überwiegend Männer an der Front. Wenn nicht ausschließlich Männer an der Front. Das heißt, das ist dann so ein schwules Ding. Ja, die lassen sich auch von Frauen befehligen, diese Panzerrohre da. Aber das ist auch voll komisch, Alter. Das, ich meine, die Analogie, die hängt so einfach auf so vielen Ebenen. Weil beim Sex ist ja der Sinn von diesem ganzen Fortpflanzungszeug ist die Entstehung neues Lebens und nicht die potenzielle Auslöschung vom Leben. Also das bedeutet, da fällt schon die Kriegsmetapher komplett zusammen. Okay. Also, außerdem konkurrieren irgendwie verschiedene Männchen um ein Weibchen. Das heißt, wenn die Ukraine das Weibchen sein soll, dann würde Russland als einziges Männchen ja irgendwie nicht irgendwie Konkurrenz haben. Die müssten dann ja eigentlich gegen ein anderes Land konkurrieren um die Hand von Ukraine. So. Ja, ist ja im Prinzip auch so. Die stehen ja auf der anderen Seite auch mit denselben Pimmelmaschinen. Ja, aber halt warten auf Einsatz. Du hättest halt bei Fortpflanzung, hast es nicht so, dass irgendwie eine so eine männliche Ente dann einfach alleine ohne Konkurrenz dann losgeht. So klar ist es so, aber da geht's halt einfach, oh mein Gott, Alter, das ist so fucking dumm. Tja, die Dame, die sieht Phallus-Symbole überall und beschwört selber das Bild einer U-Bahn. Eine Bahn, die durch einen Tunnel fährt. Das findet sie anscheinend nicht irgendwie. Baerbock ist kaum im Amt. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Baerbock ist kaum im Amt. Schon ist sie mit einem brandgefährlichen Konflikt konfrontiert, in dem Männer ihre geschwollenen Kämme zeigen. Was macht sie? Sie deutet, wenngleich in einem anderen Krisengebiet, dem im Nahen Osten, mit dem Finger auf Zusammenhänge, die im Kriegsdiskurs so nicht vorkommen. Und sie redet wie andere auch mit allen am Konflikt Beteiligten, denn der Faden darf nicht abreißen. Konfliktlösung hat viel mit Gespräch zu tun und nicht damit zur Waffe zu greifen. Scheherazade hat es vorgemacht. Als sie redete, bis der Aggressor, ihr eigener Mann, davon abließ, sie umzubringen. Sie hat von anderen Situationen berichtet, in denen Probleme mit Klugheit pariert wurden, um ihn aus seiner Fixierung, dass alle seine Frauen untreu seien und umgebracht gehören, zu lösen. Da ist sie wieder. Die Analogie erscheint Putin, die Ukraine, doch untreu, weil sie mit der NATO ins Bett möchte. Der Aufbau der Textzeile dieses Textes, Krieg ist das Ding mit dem Gemächt, kopiert Emily Dickinsons Vers. Ihr Gedicht beschreibt, dass Hoffnung widerständig ist und auch unter schlimmsten Bedingungen. Und sie spricht darüber, dass Hoffnung nichts von einem verlangt. Sie ist einfach da. Auch die Hoffnung auf Frieden. Ja, Waltraud Schwab. Was in deinem Kopf vorgeht, möchte ich mir nicht vorstellen. Aber gut. Die Tochter von Klaus oder was? Das ist so eine. Das ist halt wirklich so dumm, Alter. Du kannst über Ecken und Kanten alles mit allem vergleichen, okay? So, die wollte. Das ist buchstäblich Projektion, weißt du? Die wollte das da drin sehen, hat da irgendwas zusammengeschrieben. Ja, geil. Schwänze. Im Kanada ist es ja neuerdings so, dass man nur noch Geld kriegt, wenn man die richtigen politischen Ansichten hat. Dementsprechend hat hier die Babylon Bee, ich glaube, das soll ein Scherzartikel sein. Ein Scherz ist draußen erlaubt. Es ist ja der Babylon Bee und du meinst, das ist ein Scherzartikel. Okay. Ich wollte das nur richtig einordnen. Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Cool. Ja, die haben halt so eine fiktive Abfrage sich überlegt, wie das denn aussehen könnte mit den politischen Ansichten, die abgefragt werden. Und hier wird eben gefragt, ob man den Konservativ ist, liberal, libertär oder burn it all down, Hong Kong. Also hup. Ja, es kommt ja wahrscheinlich daher, weil sie ja irgendwelche Sachen jetzt da, die Spenden für die Trucker irgendwie eingefroren haben oder irgendwie den zurückzahlen, jetzt nachdem sie erst irgendwie anderen NGOs irgendwie geben wollten. Ja, die haben ja wohl so ein GoFundMe-Dings da. Das kommt wahrscheinlich dann auch irgendwann so, ja, hier, du hast dann die AfD gespendet oder keine Ahnung. So, wir haben das bei ihm umgewandelt in Seebrücke oder was? Jo. Also. Ja, fand ich ganz witzig. Ich meine, das ist irgendwie auch eine komische Art, dass man da irgendwie nach scheinbar so eine Meinung oder so. Noch findest du das witzig, Mammon. Ich sag dir, du hast noch circa 3 Tabs, bis du es nicht mehr witzig findest. Ja, das war jetzt auch nicht, vielleicht nicht so schlau ausgedrückt. Ja, und Hongkong hat ja die doppelte Bedeutung. Clownwelt und Trucker-Protest. Mhm. Finde ich sehr lustig. Ja, auf jeden Fall haben sie jetzt wohl die Town Hall dann in Ottawa, in Ottawa, wie der Kanadier ja wohl sagt. Hongkong übrigens noch, weil ich noch mal kurz reingrätschen darf. Ich habe dazu jetzt gehört, dass irgendwelche Spinner jetzt irgendwie behaupten, dass es ja halt, es ist ja das eine, also es ist haha halt eben. Und dreimal dürft ihr raten, was die meinen, was das dann halt bedeutet. Ich will das. Aha, LHK. Weißt du, wie Hitler. Es ist das gleiche Ding, was auch mit der 88 halt, dieser Code halt eben ist. Und das meinen sie halt, dass die das damit eigentlich sagen wollen. Also. Wie geil. Ja, ich fand dann auch in den Tagesthemen, glaube ich, oder in der Tagesschau, so einen Artikel darüber, und da hieß es irgendwie, es sei zu Handgemengen gekommen oder so. Im Endeffekt haben die da ja versucht, sich die Lufthoheit wieder zu holen. Und viele Leute haben vor allen Dingen gefragt, ob das denn wohl wirklich auch Polizisten aus Kanada wohl gewesen sind oder ob das vielleicht eingeflogene Söldner oder so waren. Also das ist irgendwie auch noch möglich, sagen wir mal so. Ja, und die haben jetzt eben versucht, diesen zentralen Ort da zurück zu erobern sozusagen. Das haben sie eben gemacht so mit, naja, mehr oder weniger sanfter Gewalt in Form von ja, Reiterstaffeln und so ein Zeug. Da den Leuten ein bisschen Angst gemacht, ein bisschen ja, sich Zeit gelassen und so weiter. Da war nicht mit Schlagstücken rumgehauen bisher. Wohl noch nicht sozusagen, aber das kann ja alles auch noch kommen, wer weiß, ne? Was dann da noch passiert. Der Trudeau scheint irgendwie zu allem entschlossen zu sein. Und bei uns scheint das irgendwie niemand zu interessieren, ne? Das ist halt gerade. Ja, vor allem die Medien nicht, ne? Ja, ja, also und ja, es Artikel, gibt zwar Artikel, aber es ist irgendwie, nee, das Artikel, ist eine dritte Seite, fünfte Seite Artikel oder so. Hier, ne? Steht unten drunter, ist irgendwie von der Associated Press quasi, ne? Also Agenturmeldung. Wo sie aber wohl noch was dazugepackt haben, da steht mit Associated Press. Also dieser Herr Heinz hat da wahrscheinlich einfach zu dem Artikel von der Associated Press noch ein paar Sachen irgendwie dazugeschrieben. Und es ist ganz merkwürdig, weil auf der einen Seite haben sie hier so eine halt so vage Sachen, die das halt irgendwie als zwielichtig irgendwie darstellen und dass angeblich die Leute eingeschüchtert werden, die da irgendwie die Trucks abschleppen sollen oder so. Und dass sie ja alle irgendwie jetzt darauf pochen, oder diese ganzen Politiker werden irgendwie zitiert mit, ja, die können aber jetzt nicht da und da dies und das blockieren und das, wenn sie das irgendwie auflösen, dann passiert auch nichts und so weiter und so fort. So nach dem Motto, ja, wenn die einfach nur aufhören mit dem Kram hier, na, dann ja, ist alles wieder okay. Na, das finde ich schon mal so ein bisschen komisch. Und am Ende schreiben sie dann auch wieder darüber, dass die halt auch irgendwelche Hüftburgen und solche Geschichten da immer bei ihren und Musik spielen und so Festivalatmosphäre sehe ich halt auch in diesen ganzen Videos da alle Nase lang, ne? Und da sehe ich jetzt nicht irgendwie, dass die da jetzt irgendwen konfrontieren oder irgendwas halt, die blockieren da und machen da halt irgendwie Party, ne? Ich hätte so verstanden, dass denen dadurch oder deswegen unterstellt wird, sie würden das nicht ganz ernst nehmen oder so mit dem Corona. Aber ja, das ist ja, ich meine, das ist ja wohl der Auslöser gewesen, dass die Leute keinen Bock mehr auf die Maßnahmen haben oder so. Und da geht es irgendwie überhaupt nicht drum. Das finde ich auch ein bisschen komisch, mindestens mal. Ein bisschen ähnlich war es ja in Australien auch schon, ne? Wo die Leute versucht haben, irgendwie was zu machen und dann sind sie doch ziemlich derbe zurückgeknüppelt worden eigentlich. Und wenn man so an Berlin denkt, letztes Jahr, habe ich so ähnliche Szenen im Kopf. Also offensichtlich ist es so Schiene momentan. Mhm. Ja, wäre ja noch schöner, wenn der Bürger irgendwie mit zivilem Ungehorsam, also ja, am Ende kleben sich die Trucker noch an der Straße fest. Das hat es gegeben, indem die Politiker damit lockerer klargekommen sind. Oder die Kinder gehen einfach freitags nicht mehr in die Schule, sondern ja, zum Greta-Festival. Naja, macht sowieso jeder, was er will. Ne? Ja, eben. Also ich meine, wenn du noch Leute als Professoren eigentlich geeignet sind und so weiter. Sorry. Wenn du die Parolen der richtigen Seite erzählst, kannst du machen, was du willst. Dann kannst du dich an Autobahnen abseilen und keine Ahnung. Jo. Aber... Ja. Da kannst du sogar eine Kochshow machen, wenn du, Essen wenn auf du Straße die richtigen, wenn du die richtigen Inhalte hast. Wenn du bei den Medienleuten nicht so wohlgesonnen bist, solltest du vielleicht keine Kochshow machen. Zum Beispiel haben wir hier den Berliner AfD-Politiker Gunnar Lindemann, der im Internet relativ geschickt agiert, muss ich sagen. So Volksnähe und Kumpelhaftigkeit und so. Ja. Er macht jetzt halt hier macht den nächsten logischen Schritt von einem erfolgreichen Twitter-Account zu einer kleinen Webshow mit YouTube. Und er hat sich was ausgesucht, was klassisches, ein Koch-Ding. Ja, so weit, so gut. Wir können uns vorstellen, dass allein seine Parteizugehörigkeit schon natürlich negativ bewertet werden würde. Ja, also ganz ernst meinte er das ja auch nicht mit den Kochen. Sagen wir mal. Ach nee. Ich wollte jetzt nicht vorwegnehmen, was der Herr Valulis uns sicher gleich zeigen wird. Ja, was der Valulis da rumzukacken hat, habe ich aber nicht verstanden. Da bin ich mal gespannt. Ich habe den Beitrag, muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich wollte mich richtig live triggern lassen für euch. Mhm. Ja. Okay, geht aber einfach ganz mal rein. 10 Minuten. Ich habe früher auch mal nach Geschenken gesucht, weißt du? Ich habe schon aber geguckt. Geht aber 10 Minuten, ne? Das ist dann bei uns schon wieder. Wir können ja mal reingucken. Das muss ja vielleicht nicht bis zum Ende, aber ich will einfach mal schauen, was er denn für Argumente hat. Wir haben uns kräftig ausgeruht und abgestaubt und nach so langem Nichtstun, da bekomme ich immer richtig Hunger. Zum Glück gibt es jetzt ganz aktuell was Leckeres von der AfD. Jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten. Jetzt kommen wir zu unserer Kohlroulade. Wir nehmen dazu regionale Marzahner Küche, feine Kohlroulade. Mmh, wer da keinen Bock bekommen hat, hat die deutsche Küche nie geliebt. Aber Hauptsache es ist frisch. Wer ist dieser Maître Gunnar? Er ist Berliner AfD-Abgeordneter. Und weil gerade alle nach Russland schauen, AfD-Politiker Lindemann ist genau dort super beliebt und hat sogar schon einen Orden bekommen. Gunnar Lindemann, Alternative Germania. Wer ist dieser Typ, wie er für seine Kochshow jetzt einen Shitstorm kassiert und welches Kalkül dahinter steckt? Feine Kohlroulade. Kalkül. Kalkül, ich meine, oh, das wird gefährlich. Ja. Das muten wir lieber mal. Aber warum hat er nicht das? Warum muss der einen Shitstorm bekommen? Warum hat er nicht das gleiche Recht wie jeder andere, Content für die Leute zu machen, die ihn gut finden? So, warum müsst ihr da mit öffentlich-rechtlichem Geld einen 10-minütigen Beitrag drüber machen, was jemand auf YouTube macht? Es ist mir nicht so ganz klar. Ja, wir können ja mal weiter hier schauen, ohne Ton am besten. Geiles Whisper. Ja, brauche ich auch nicht hören. Ja, er macht es halt nicht ernst mit seinem Kochen, ne? Das ist das Problem wahrscheinlich. Ja, aber auch das ist doch ein klassisches YouTube-Ding, was zu machen, was du nicht ernst meinst. Oh, guck mal, voll lustig. Oh, voll lustig. Nur ein Selfie, sowas Böses. Sollten doch nur Mädchen machen. Lindemann präsentiert sich im Internet gerne mal persönlich, egal ob beim Angrillen in kurzer Hose am 1. Januar, das ist unser Essen, die Familiengrillen, oder wenn er stolz seinen 25 Kilo Sack Badesalz aus Pakistan präsentiert. Ist das dann Islamer Badesalz? Ja, aber ich meine, so weit, ja, so gut. Wir haben hier jemanden, der im Internet irgendwie ein bisschen PR betreibt. Ich verstehe immer noch nicht, wie das hier rechtfertigt. Oder habt ihr da irgendwo, ist die Soße zu braun gewesen von den Kohlrouladen? Oder habt ihr irgendwie. Ich habe wahrscheinlich immer rausgeschnitten, wo der zweimal hintereinander H sagt oder so. So. Dog Whistling und so. So, bei mir ist das Video. Heitere Klaviermusik. Das Audio vom Video ist weg bei mir. Oder, achso, übersetzt du das nur? Das ist ja cool, haben die dem Intro für seinen Kanal gemacht. Kann er direkt benutzen. Nee, das war das Intro von seinem Kanal. Achso, das war seins, okay, gut. Ja, dann umso und das Lustigste fand ich eigentlich ein Typ, der sich aufgeregt hat, weil er hat hier so in dieser Küche stehend gesagt, ja, er weiß, dass er eine Hightech-Küche hat und dass andere das vielleicht nicht adäquat nachkochen können zu Hause, aber das geht auch mit einfachen Mitteln. Und es gab wirklich dann Leute, die sich unironisch, wie Hightech-Küche, das ist doch irgendwie der letzte Dreck und bei mir sieht es viel besser aus. Ich bin Student und bei meiner Küche ist schöner und besser als die. Wer hat's überhaupt? Also die Leute sind inzwischen auch einfach resistent gegen Ironie oder gegen Humor, wenn ich verstehe es nicht. Auch, ja. Und ich verstehe auch nicht, warum die wollen einfach nicht, dass der irgendwie Öffentlichkeit hat oder so, aber so funktioniert es halt nicht. Die Öffentlichkeit entscheidet, ob der Herr Lindemann irgendwie 3 Aufrufe auf seinem Video hat oder 100.000, wie es, glaube ich, im Moment ist. Ja? Ich meine, so Sachen machen das ja nur noch größer im Endeffekt auch. Also das ist auch schon wieder kontraproduktiv, Streisand-Effekt. Wir machen eine 10-minütige Sendung über 2-minütige Kochshows und zeigen damit noch viel mehr Leuten diesen Typen, der sich genauso präsentiert, wie er sich präsentieren will, nämlich volksnah und all diese ganzen Sachen, aber ich verstehe nicht, warum diese Leute gleiche Rechte für alle so ablehnen und bei so jemandem so dran gehen. Und ja, währenddessen hast du halt ganz viele andere Influencer, die den Leuten Scheißdreck verkaufen. Ungesunde Nahrungsergänzungsmittel, Spiele wie hier Raid Shadow Legends, wo die Leute abgezockt werden bis zum Anschlag, wo es nur um Geld geht. Irgendwelche überteuerten Kack aus China, wo sie einen Affiliate-Link zu posten. Ich meine, ich verstehe euch nicht ganz. Solltet ihr nicht lieber was gegen die Leute tun, die deutlich mehr Menschen erreichen und deutlich mehr Menschen schaden, als Gunnar mit seiner Dosensoße jemals irgendwem schaden kann? Ah. Verstehe jemand die Medien? Ich verstehe sie nicht. Schelmisches Lachen, das ist ja auch geil. Schelmisches Lachen und dazu das Gesicht. Das kommt von YouTube wahrscheinlich, ne? Das sind dann die Untertitel selber, von denen selber. Achso. Bei sowas. Genau. Ja. Weil wir sind ja barrierefrei, ne? Deswegen müssen wir das halt untertiteln. Das ist ja öffentlicher Rundfunk. Klar. Das ist ja Qualitäts für alle Leute. Sonst wissen die das mit dem schelmischen Lachen nicht. Also, ja, aber ich würde mal sagen, wir hören jetzt auf damit, ne? Also, können wir auch. Also war halt wieder so ist es nicht wirklich Substanz. Sie werden sicher nochmal irgendeinen. Vielleicht ist Frau Strobel noch da, um zu sagen, wie gefährlich er ist oder so. Hm. Ich denke mal, sie werden noch so einen ernsten Teil haben, wo jemand den einordnet und sagt, das ist ein Hardliner, der hat mit Björn Höcke schon mal zu Abend gegessen. Ja, das ist noch so ein Ding, dass die Leute so missverstanden haben die Woche. Da war nur so ein Foto von so einem Laden, wo irgendwie dran stand, Ungeimpfte müssen da draußen bleiben, und dann haben sie einen Hund in der Pflege gestellt, aus Spaß sozusagen, um diese Maßnahme zu veralbern auch. Und die Leute haben sich ja darüber aufgeregt, das wäre unmenschlich und so weiter. Sondern das irgendwie ja, für voll genommen sozusagen. Ja, manchmal ist es nicht so einfach mit dem Erkennen scheinbar. Hm. Ah, siehst du, da ist die Expertin. Ach ja, genau. Komm, lass uns doch mal hören, was die kennt sich gut aus in der Berliner Lokalpolitik. Sieht gut aus in der Berliner Lokalpolitik. Ihrer Ansicht nach weiß Lindemann, wie man provoziert. Dafür hat er anscheinend zwei Methoden. Das erste sind grenzüberschreitende Aussagen, wie sie ja auch zum Beispiel von Frau Storch bekannt sind. Immer irgendwelche bösen Absichten neulich hat der Greta Thunberg als Zitat geisteskrankes, behindertes Mädchen heruntergemacht. Da bleibt man ja die Kohlroulade im Hals stecken. Das ist nicht nett. Und das Zweite sind dann eben diese skurrilen Aktionen, wie jetzt sein Kochen. Und das sind dann eben so Sachen, da macht sich das Netz gern drüber lustig. Und da gibt's Klicks. Mit seiner lustigen Kochshow triggert Gunnar also bewusst bestimmte Reaktionen. Und hoffentlich wird er jetzt nicht süchtig danach, das linke Netz zu trollen. Sonst kommt wahrscheinlich als nächstes sowas. Hey Leute, herzlich willkommen zu meiner Mülltrennshow. Heute entsorgen wir Batterien und wir gucken uns nicht das selbst inszeniert an. Die Batterien kommen jetzt in Papier. Absolute Plätze, mach's bitte weg. Louis. Ja, war eine solide Einordnung, fand ich, von der Experten. Also er macht die Videos. Die Expertin macht scheinbar noch weiter. Um zu kriegen, ist nicht nur Koch, sondern auch hart rechts außen. Gunnar Lindemann gehört auf jeden Fall zum radikalen Flügel der AfD. Er hat sehr rechtskonservative Ansichten. Das fängt an von Migrationspolitik, geht über Familienpolitik und dann auch hin zu Klimapolitik. Mag mal gerade jemand Pauline Faust googeln? Ich will ja auch mal Deutschland. Aber ist auch geil, weil er hat radikale Ansichten zu genau den Themen, die uns alle triggern. Mit seiner Kochsendung zieht er uns alle auf seine Seite. Ne? Ja, da ist sie. Ja. Also holt der Wählerstimme bestimmt raus. Für. Ja, ich finde es ein bisschen absurd, ne? Studiert und arbeitet beim Tagesspiegel. Interessant. Also auf jeden Fall haben wir hier schon mal freie Journalistin. Praktikum der Pressestelle des Umweltministeriums. Ja. Freie Journalistin. Warte die ganze Zeit auf Fettwitze oder habe ich die schon verpasst? Nee, die können sie ja da nicht machen. Ja, doch, warum dürfen sie es? Ja, ist auch bei der AfD. Kennst du es doch. Ist wie mit dem Reverse Racism. Bei dem geht das doch. Ja, also er hat halt die falschen Ansichten und kocht. Das ist nicht. Da muss man einen Beitrag drüber machen. Das ist dann Satire, glaube ich. Er ist übrigens konstant. Er hat dann in der zweiten Folge Nudeln mit Gulasch gekocht und die Spaghetti in der Mitte durchgebrochen. und das Gulasch von der gleichen Firma wieder aus der Dose. Die Hoge Satzbau hat jetzt dann dafür jetzt die waren so getriggert, dass sie sogar ein Gewinnspiel machen, wo sie dann diese Dosen verlosen mit Aufklebern zusammen und sich über ihn lustig machen. Also er hat irgendwen getroffen, weiß nicht genau. Oh nee, ach Chris, wir hatten doch gerade Spaß. Unverpixelter Hass. Toxische und rechtsextreme Gaming-Communities. Erst die Woche hat mich wieder... 21st Century Amateo Antonio Stiftung. Vorgestern hat mich wieder jemand auf Twitter angepumpt. Ich wäre irgendwie zurückgeblieben und würde immer noch von Gamergate reden. Ja. Und hier ist der Grund, warum ich weiterhin zurückgeblieben sein möchte. Wenn das in seinen Augen das dann so ist, dann kann ich ihm nicht helfen. Aber ich sehe halt überall, wie das missbraucht wird. Wenn man hier Steuerung F drückt und Gamergate eingibt, hat man 21 Treffer. Hinter den 21 Seiten, gute Quote. Hinter den 21 Treffern verbergen sich 21 Lügen. Das muss man so deutlich sagen. Das ist wie so ein Hardline-Adventskalender. Ja. Oh Mann. Gucken wir doch mal, wer hat denn da mitgemacht, Onkel Chris? Muss sagen, ich habe es halt gestern schon so ein bisschen gespoilert. Und ach, ihr habt gestern schon drüber gesprochen. Ich habe ein bisschen was erwähnt in einem Halbsatz, weil ich es halt so übel finde, dass das immer noch stattfindet. Also deswegen sage ich jetzt auch nochmal einleitend, das ist ja hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung wieder. Es geht halt um Gaming-Community und ich habe ja gestern schon gesagt, aus meiner Sicht ist das halt von vorne bis hinten nur die Forderung quasi nach linken Kulturkämpfen, das Entschuldigen von linken Kulturkämpfen, weil es ja gegen rechts alles ist. Und hier wird halt eben auch wieder Fakten über Desinformationskampagnen, und zwar die ursprünglichen Desinformationskampagnen quasi hingestellt als Verschwörungstheorie, die irgendwie verbreitet wird von Leuten. Also genau das, was die Sowjetunion damals machen wollte, den Feind mit der eigenen Ideologie anstecken. Und was solche Broschüren hier beweisen, dass das selbst, also meinetwegen hat das direkt bei denen nicht geklappt, aber bei irgendwem hat es auf jeden Fall geklappt, weil so Leute wie die hier als Experten rankommen, und das ist Veronika Kracher, die sich früher selber als marxistische Feministin bezeichnet hat, die sich jetzt selber als materialistische Feministin bezeichnet, was dasselbe bedeutet. Und auch dieses Gamergate-Ding, also mal abgesehen davon von uns, die dann halt sagen so, ja, ihr redet schon wieder über Gamergate und das ist halt alles Quatsch, was ihr erzählt, sind diese ganzen Leute, die sich über Gamergate aufregen, dass das Schlimmste aller Zeiten ist, aus meiner Sicht eindeutig linksextrem. Und der Grund, warum sie mit diesem Kram immer wieder ankommen, ist halt eben, damit sie sagen können, so, ja, aber nee, unser Kulturkampf, der ist gut, weil überall kommen die Rechten. Und wenn wir unseren Kulturkampf hier nicht betreiben, dann sind morgen die Rechten hier. Und das ist lustigerweise halt genau dieses Zeug, was diese ganzen hier Desinformationskampagnen damals halt auch probiert haben. Und in dieser Tradition steht das hier. Das ist wirklich der absolute Hammer. Und natürlich ist ja auch das Logo von der Demokratie-Leben-Förderung hier drin, die da auch wieder Geld reingesteckt haben. Aus meiner Sicht ein absoluter Skandal. Ich habe keine Ahnung, warum das... Das wird halt auch wieder überhaupt kein Thema sein. Aber sollte es eigentlich sein, weil das ist wirklich die sprichwörtlichen Irren haben hier wirklich das Sanatorium übernommen. Und hier sind irgendwelche, Marxisten, wortwörtlich. Ich habe mir das auch angeguckt und mir ist aufgefallen, dass da doch ziemlich viele Autoren dabei waren. Das kam mir so ein bisschen vor, als wäre das irgendwie eine Abschlussarbeit von so einem Training oder so. Nein, das sind immer wieder dieselben Leute, die kennen wir alle schon. Dieselben Leute, aber die haben auch so häufig dieselben Themen irgendwie aufgegriffen. Das hat Maas auch gerade gesagt, also Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Aus meiner Sicht ein absoluter Skandal, dass das hier öffentliche Förderung in irgendeiner Art und Weise hat. Und da brauchen wir auch nach so einem Kram kein Mensch mehr erzählen, dass wir hier irgendwie das wahrnehmen mit dem Linksextremismus in Deutschland. Das tun wir nicht, sondern wir umarmen diese Leute und sagt, ja, sagt uns, spielt uns nochmal das Lied vom Rechtsextremismus und warum wir euch brauchen. Das ist das, was wir hier von früh bis spät machen. Ich würde gerne nur als Vorschlag sagen, dass Amadeo Antonio Stiftung abzukürzen als Aasgeier. Die Feinde der DDR sind, das ist damals so eine Formulierung, die die Kahane in ihren Berichten über Leute, die sie kannte in West-Berlin, sie geschrieben hat. Und das ist aus meiner Sicht auch das, was sie weiterhin noch tut. Die Feinde der DDR hier irgendwie bekämpfen. Ja. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Einführungsding vorlesen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was in diesem Teil der Gesellschaft geschieht. Radikalisierung macht auch vor verschiedenen Gaming-Communities nicht Halt. Mit Ausgrenzung von, ja, Hass auf Frauen hat es angefangen. Antifeminismus und Sexismus galten in Teilen der Szene lange Zeit als normal. Das gleiche galt und gilt für Rassismus und Antisemitismus. Dabei muss dies nicht unbedingt an den Spielen selbst liegen. Klar, solche gibt es auch. Sondern Abwertung erscheint in den Chat-Kommentaren, in den gegenseitigen Beschimpfungen oder bei exklusiven Gruppen, für die Eskalation von Hass gewissermaßen die Eintrittskarte bildet. In solchen Gruppen holen sich Personen Zuspruch, die schlimmstenfalls bereits auf dem Weg zu Gewalttaten in der Offline-Welt sind. Zumindest wissen wir von vielen der späteren Rechtsterroristen und Mörder, dass sie sich in solchen Chats den Kick geholt, dass sie die Abstumpfung gegen und Applaus für Gewalt gesucht haben, bis sie endgültig über den Rand des Rationalen getreten sind. Ja, es ist der Versuch, daraus eine Entwicklungsgeschichte zu machen, ne? dass man bestimmten Erlebnissen dann irgendwie so würde oder so. Das ist natürlich auch komplett aus den Fingern gezogen. Das merkt man auch im Text teilweise. Wenn sie das nämlich also gar nicht belegen, was sie da behaupten immer. Das ist Rassismus und Antisemitismus in der Gaming-Szene galten lange Zeit als normal. Erinnert ihr euch an die Zeit? Belegen sowas. Also, ich kann nicht genau sagen, wie sie das belegen würden. Das ist ja genau das Ding. Gamer geht halt, ne? Da kam die arme Anita an und hat einfach nur angeprangert, dass da doch irgendwelche Charaktere sind, beziehungsweise Charaktere sagen sie nicht. Sie sagen, ja, da sind Frauen. Ne? Da sind Spiele, da in den Spielen sind Frauen drin, gefangen. Ne? So wie in Tron sind die da rein gedingst. Gefallen oder so. Ja, aber auch dieses von außen diese Urteile zu fällen über eine Gruppe, die sich ja selber definieren darf und die sich selber eine Identität suchen darf und dieses ganze Zeug da drauf zu projizieren und zu sagen, ja, das sehen wir da aber. Auch wenn also wenn das eine Kultur ist, würde ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie sich in irgendeinem Spiel irgendeinen Charakter greifen und dann über den herziehen, weil er jetzt die große Nase hat oder sowas. Ja, das wäre für mich zum Beispiel Kultur von Antisemitismus. Aber also ich erinnere mich an die... Das haben die alles nicht von solchen Geschichten, gar nichts. Ne? Die haben ich erinnere mich an den C64 damals, als ich ein kleiner Bub war und den neu hatte. Da gab es ein Spiel namens KZ-Manager. Und jeder Erwachsene, der das gesehen hat, hat sich natürlich zu Recht aufgeregt über die Scheiße. Und das war so ein, das haben aber nur Idioten im Endeffekt gespielt, weil das war kein gutes Spiel und es war dumm und es war schon immer nur für rechte Edgelords und die erreichst du auch überhaupt nicht mit dem, was Frau Kahane hier macht. Also die rechten Edgelords machen rechte Edgelord-Sachen. Also, ja, darum geht es ja auch nicht. Es geht nicht darum, irgendwie zu überzeugen. Es geht darum, mit diesem scheiß Pamphlet zu wedeln und zu sagen, hier gibt uns Geld, die Menschen leiden. Wir müssen unseren Kulturkampf weitertreiben. Das stimmt wahrscheinlich leider. Mhm. Genau, wir brauchen eine Begründungsgrundlage. Die haben sie sich gemacht. Frau Kahane. Ja, die haben wir die Leute. Ja. Frau Brandenburg, es ist ja auch total übertrieben aufgezogen. Wenn man schon die Einleitung sieht, da mit Akt 1, 2, 3 und so, also. Und ja, Verschwörungstheorien. Ne? Die haben so richtig ausgearbeitet, ne? Die Herrschaften hier kannte ich noch nicht. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Und den kennen wir ja natürlich, den Strubbelpeter. Christian Hubert. Was ist Quint? Quint. Disco Elysium? Ja, das ist so ein schreckliches, also ich finde es schrecklich, viele Leute finden es ganz toll. Das ist ein Rollenspiel, in dem du nur redest. Oh, Don't Starve Together. Er kennt es nicht. Ja, der Mick. Der mag The Binding of Isaac, aber das ist da, der Macmillan ist so mit der Anti. Ach, guck mal da. Das ist, da sind so viele Leute bei Ihnen, alle ihren Senf dazu abgelassen. Das ist doch irgendwie ein bisschen. Und da drüber, noch da drüber, Mamon. Ja. Der Siegel vom Standard. Schande. Genau, auch Anti-GEMA geht der ersten Stunde. Genau. Bis heute nur Quatsch erzählt. Und hier sein Artikel, hatte ich gestern auch schon gesagt, sein Artikel ist quasi über diese Werbekampagne für Call of Duty Cold War, wo sie ja die Punkte von dem Yuri Vesmenov da eingespielt haben, die er da damals zum Besten gegeben hat, was halt der KGB mit seinen Strategien probiert hat, halt Amerika mit deren, ja, wie so eine kommunistische Revolution quasi, Unterwanderung, Subversion nach dem KGB halt eben ablaufen müsste. Und das ist halt Verschwörungspraxis, das wollten die ja so machen. Aber es wird hier natürlich als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und was ich auch mega lustig fand, war, dass sein Fazit von dem Ganzen dann quasi ist, dass man es ignorieren soll. Also so nach dem Motto, bloß nicht genau hinschauen, ja nicht näher gucken, ob das vielleicht irgendwie eventuell irgendwelche Bezüge zur Realität hat heutzutage. Und die Sprache von diesem ganzen Artikel ist auch so richtig, heute toll, ich bin ein sehr schlauer Mensch. Ja, aber um ehrlich zu sein, man muss schon einen verdammt hohen IQ haben, um Morty zu verstehen. Also. Ja, und auch da, also diesen Teil über Best Manor fand ich auch wirklich unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich frage mich, ob die irgendwie so wie so ein PKE-Meter von den Ghostbusters so ein Verschwörungstheorie-Messer haben. Und dann müssen sie nur zu so einem Ding hingehen und dann piept das ja, oder so. Das haben sie ja. Das dann irgendwie von der Theorie zur Praxis wird das irgendwie. Das haben sie ja. Ist diese Sache unserem Kulturkampf hilfreich oder schädlich? Schädlich, Verschwörungstheorie, hilfreich, keine Verschwörungstheorie. Das ist nur ehrliche Wut, dann müsst ihr wissen, ne? Kein Shitstorm. Ach so, ich hätte das auch dieses Bild, das ist wie so alte sowjetische Propagandakunst mit den Leuten, die pathetisch irgendwo ins Nichts schauen, die Zukunft, die Utopie und die anderen lesen und lernen und ist das nicht wunderbar? Ja. Hidden Codes. Oh. Ja, und hat eben auch Black Lives Matter wird irgendwo abgefeiert von dem Viet-Hong. Das ist auch sowas mit den Hidden Codes, das haben sie da auch irgendwie gar nicht vernünftig erklärt. Das ist nicht ein einziges Beispiel für die Hidden Codes. Sie sagen halt zum Beispiel, dass halt, also irgendwie Spieleentwickler spenden halt an Black Lives Matter und das ist ja dann irgendwie gut und so weiter. Soziales Bewusstsein, bla bla. Und im Endeffekt ist das ja auch eine kommunistische Organisation, diese scheiß Black Lives Matter. Also die Leute, die da die Anführer sind, halten damit ja überhaupt nicht zurück, dass sie geschulte Marxisten sind und diese ganzen Geschichten. Aber sowas steht natürlich in so einem Ding hier nicht, weil das ist ja auch wahrscheinlich auch wieder eine Verschwörungstheorie. Nee, da geht es ja nur um Leute mit dunkler Hautfarbe, denen man Unrecht tut, ne? Und das ist ja auch überhaupt nicht auch super rassistisch, diese ganze Racial Justice and Equality. Nee, das ist einfach nur gegen hier Projekte gegen Menschenfeindlichkeit und so, ne? Das ist ja alles schon höher irgendwie. Von wegen weiß muss nicht gleich die Farbe weiß sein oder so. Das ist oder habe ich jetzt falsch erzählt? Viet Hong war hier das andere Ding mit dem komischen Last of Us 2, was ein Scheißspiel einfach war, wo sie aber diesen ganzen Kram durchgesetzt haben, da den die Sarkisien damals gefördert hat. Also, dass man da irgendwie wegen dem Wegen dieser Vaterfigur, die da irgendwie umgebracht wird, dass die dann irgendwie Spannung reinbringt in das Ganze, wo sie sich ja sonst immer aufgeregt haben über dieses Women in the Fridge-Ding und so. Und da merkt man halt richtig, dass sie diese ganzen Tropes versus Women in Videogames da irgendwie drin subverten wollten. Aber es ist halt Humbug. Und ja, es ist halt, politische Kunst ist halt häufig einfach nicht gut, weil es halt nur Propaganda dann wird. Es reicht auch, wenn die Chinesen ihren Leuten so Vorschriften machen, ey. Das müssen wir dann nicht auch noch machen. Die Leute oder die Firmen hatten sich häufig trotzdem schon dran, wenn sie auf den chinesischen Markt wollen oder so. Schlimm genug. Ja, das ist natürlich auch was, was sie hier nicht kritisieren. Ne, haben die gar nichts von mitgekriegt bisher wahrscheinlich. Wissen die gar nichts von. Ja, und wenn sie es gehört haben, dann würden sie es verschweigen, weil das ist ja gut da. Das ist ja das Ende, das ist ja das Endresultat von ihrer Kulturrevolution, die sie gerne haben wollen. Das geht so. Ich meine, immerhin durften ja irgendwie schwule Charaktere zum Beispiel auch nicht dargestellt werden bei den chinesischen Sachen. Ne? Ja, das ging gar nichts. Auch so ein bisschen genauso problematisch. Mit ihren ganzen, das ist das Ding, Habt ihr das? Da war Kulturmarxismus. Ja, Seite genau. Ja. Ja, genau. Und die Gamergate-YouTube-Ikone Sargon of Akkad. Ach, guck mal, das ist die ganze Zeit erzählen Probleme, sie davon, oder? Wie sie den Kultur ändern müssen und so weiter, wo sie überall eingefahren oder zugefahren müssen, kulturell. Aber Kulturmarxismus gibt es nicht, ne? Ist klar. Ja, natürlich nicht. Aber was ich halt meine, also ich habe das ja schon so oft gesagt, die regen sich darüber auf, dass, oh nein, die Nazis sind so schlimm, die hatten Konzentrationslager wegen ethnischen Minderheiten. So, was haben wir jetzt in China am Ende von der Kulturrevolution? Konzentrationslager für ethnische Minderheiten. Ja, die Nazis waren ja viel schlimmer als die Linken, weil die Linken sind ja für Gewerkschaften. Ja, da ja, genauso, aber Zwangsarbeit doch auch. Und Zwangsarbeit ohne Ende in diesen ganzen Systemen, die haben es überhaupt die Leute ausgebeutet bis zum Abwinken für jeden Bullshit, den da irgendwie der Obermacker im Staat irgendwie für wichtig hält, werden die Leute einfach in den Fleischwolf geworfen und durchgemangelt. Also. Aber auch was da oben steht, das ist ja dasselbe. Also die Unterwanderung der Gesellschaft durch Kulturmarxisten, die in relevanten Schlüsselpositionen in Gesellschaft und Medien am Untergang der westlichen Ordnung arbeiten, ist das mächtiges Narrativ bei so gut wie allen rechten Verschwörungsideologien lebendig. Nicht zuletzt stellt das einen der Hauptgründe für den Tat des rechtsextremen Massenmörders Anders Breivik dar. Genauso kann ich doch sagen, dass die Unterdrückung der Arbeiterklasse weiterhin in den Köpfen der Leute ist und nicht, obwohl die RAF so viele Leute umgebracht hat. Oder soziale Gerechtigkeit und all dieser Kram wird immer noch verbreitet, obwohl so viele Menschen gestorben sind beim letzten Versuch, das irgendwie in Moskau. Der Klarname von Sargon of Akkad, der wurde doch gedoxt, ne? Den hat er doch nicht selbst rausgegeben, oder? Wie war das? Wisst ihr das? Naja, mittlerweile ist er eigentlich nur noch unter Karl Benjamin unterwegs. Ja, genau, also, mittlerweile schon, ja, aber weißt du so, wie es überhaupt dazu kam? Der hat ja als Sargon of Akkad angefangen, aber ich glaube, danach wurde er irgendwie gedoxt oder so. Irgendwas war da, weißt du, und dann hat er halt, ja, angefangen, sich Karl Benjamin zu nennen, so. Aber dass naja, die hier seinen Klarnamen sehen. Was sie ja hier aufschreiben, dass er auch für ein politisches Amt kandidiert hat und so weiter und so fort, das machst du ja auch nicht unter Pseudonym und so. Ja, klar. Aber weißt du so, dass die hier seinen Klarnamen erwähnen, so von wegen so, ja, das so, wir demaskieren den, so alles in dem Sinn gemacht, weißt du? Damit man ganz klar demystifiziert, der heißt nicht Sargon of Akkad, ja, der heißt Karl Benjamin. Der ist auch gar nicht 6000 Jahre alt und wohnt so auch. Das ist so ein aber typ, dieses, der. Was ja viel schlimmer ist, das ganze Alt-Right-Bubble, deren prominenter Fürsprecher, das ist einfach eine Lüge, genau. Das ist Verleumdung. Das ist kein Fürsprecher der nicht Arrest. Alt-Right-Bubble. Das ist einfach eine Lüge. Mhm. Ja. Und das ist eine Lüge bezahlt mit Demokratie-Leben-Geld. Den brauchen wir noch nicht schützen. Oder? Um kommunistische Unterwanderungen halt als total abwegig und faschistisch darzustellen. Guck mal, hier unten wird in der Fußnote wird auf Kotaku verwiesen, also haben sie hier sogar Gorka praktisch. Cool. Unverpixelter Hass, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Unverpixelter Hass heißt dieser Unsinn. Hast du nicht gesagt. Ja, weil haha, lol, wir sind so random. Ja. Naja gut, ich meine, wir sollten uns eigentlich nicht beschweren, dass irgendwelche Leute irgendwelche witzigen Titel verwenden. Aber ja, aber wir sind nicht Demokratie leben. Was ist also ich fände es schon gut, wenn Demokratie leben uns Millionen Etat zur Verfügung stellen. Ich sage das jetzt hier nochmal. Falls uns jemand zuhört. Ja, dann macht er selber die NGO auf oder den Verein. Weltraumaffenstiftung. Sagt das nichts davon. So auch kommen kann. Ja. Also die haben wahrscheinlich irgendwelche Voraussetzungen, ne? Irgendwelche Bedingungen, dass du da irgendwelche Sozialarbeit dafür beschäftigen musst. Ja, du musst linksextrem oder sowas sein, das ist die und das auch, natürlich. Und du musst Gender... Genderinnen sprechen. Sprechen ihnen. Oh, häufig werden dabei auch verschwörungsideologische Aspekte aufgegriffen in der Haupt- oder Nebenhandlung oder auch in das Charakterdesign implementiert. Ja, weil die Menschen drauf stehen, du Hirbel. Warum haben die ganzen Leute, die ganzen Normis den Da Vinci-Code gefressen? Weil sie den ganzen Originalkram nicht kennen und diese billige Imitation ihnen schon so viel Spaß gemacht. Ja, und vor allen Dingen, deren Kram ist von früh bis spät. Diese ganze Broschüre hier ist eine verdammte Verschwörungstheorie. Niemand will auch da kommt der Sargon und will uns alle und die Rechten wollen dies und die wollen das und die mit den Spielen. Das ist alles eine Verschwörungstheorie. Aber das ist alles in Ordnung. Da muss man die Leute nur darauf hinweisen. Und es sind auch nur, habe ich auch gelesen in dem Text, da sind auch natürlich die Frauen wieder übersexualisiert dargestellt, die Männer nicht. Ne? Da wird nicht drauf eingegangen. Nein, nie. Nein. Hier kommt erstmal Werbung. Dieser gesamte Teil hier, das ist alles Werbung. Wie macht man das, dass man sich so gegen so diese, die automatisch aufpoppenden Gegenargumente, dass man sich da so gegen fight, irgendwie, dass man sich so schützt davor, dass man das so hinkriegt, so scheuklappenmäßig. Und so. Die Games-Industrie ist nach wie vor eine exklusive Branche. Laut einer Studie der International Game Developers Association fehlt es der Gaming-Punkt. Das ist nämlich auch schon wieder so ein Ding mit dieser IGDA. Das, das war noch, waren das nicht die mit dem, die da irgendwie von dieser einen Firma irgendwie waren? Wollten die nicht so einen objektiven Test machen oder sowas? Nee, die waren doch, waren die nicht im Bett mit dieser Firma, die auch wo die Lea Alexander für geschrieben hat? Boah, hab ich gefragt. Das sollte doch irgendwie so eine Art Gewerkschaft sein, die aber dann eigentlich dazu so einer Firma irgendwie mit dazu gehört. Meinst du ihre Agentur, ihre Werbeagentur? Nee, ich meine, das war, ich krieg's nicht mehr zusammen, das waren irgendwie, aber das, sind das nicht auch die, die diesen Independent Games Award mit rausgeben? Doch, das waren die. Ja. Und Jennifer Scheuerle hatte da noch komplett durch Vogue. Ja, und Filz und so. Das ist so eine Republika für Game Developer. Ja, wird hier einfach Hier geht es halt um, in dem Teil geht es um toxische Spielestudios und sie suchen sich halt, ich glaube, Creation Games heißen die und Kult Games raus. Also, du hast, ich weiß nicht, mit den Indie-Studios hast du so viele Millionen Studios und sie haben ganze zwei gefunden. Zwei. Also, Fernsehbericht. Wo sie dann irgendwie zu so Gruppen oder so Namen wie Breivik oder so hatten sie dann 15 Accounts gefunden insgesamt oder sowas. Also auch ganz schön wenig. Aber das ist natürlich wieder dieses Ding, ne? Also wenn du da irgendwas dagegen sagen musst, würden sie sagen so, ja, hier die Identitären, die haben ihren schönes Game-Studio und deswegen ist das ja alles richtig, was wir hier machen. Ja, nur das ist halt ein Game-Studio. Wie viele zeigen sie mir noch, die solche Index, Propaganda betreiben? Weil irgendwo muss ja auch eine Verhältnismäßigkeit des Aufwands an Geld für solche Leute wie euch hier, oder wird der Herr Quent zitiert, interessant, irgendwo muss ja das, der Aufwand mit dem Erfolg zusammen, also wenn ihr euch dann nur gegen zwei Entwicklerstudios irgendwie und 15 Leute mit einem Breivik-Account, dafür brauchen wir nicht so viel Geld auszugeben für solche Broschüren und Autoren zu bezahlen. Ach, und all diesen ADL, Unsinn. Ja. Ja, eigentlich nicht, das stimmt schon. Alle total objektiv hier. Wie die Ergebnisse zeigen, sind 81% der Befragten in Multiplayer-Games bereits Opfer von Harassment, in Klammern Belästigung geworden. Frag doch mal einfach Fußballspieler. Und gerne auch Frauenfußball. Alle zusammen, ob die, wie viel, da kommen auch 81 oder mehr Prozent bei raus. Weil wie immer in der Wettbewerbssituation die Leute über Grenzen gehen, die sie im normalen Leben halt beachten. Nämlich den Gegner nicht ein Arschloch zu nennen. Weil in the heat of the, in der Hitze des Gefechts, ja, mittendrin halt. Ja. Das verstehen diese Leute nicht. Weil sie einfach auch gar keinen, ich glaube, die können mit Spielen halt auch nichts anfangen, egal wie sehr sie das larpen, ist es für sie doch keine Erfahrung, die ihnen wirklich was bringt, weil sonst würden sie ja nicht so eine Scheiße schreiben. Frage gut mäßig. Ja, das ist einfach eine Frechheit hier, das mit Terror, von Terroranschlägen irgendwie auf Computerspiele zu kommen. Ihr spinnt doch. Jo. Eine erhebliche Rolle können die Gaming-Communities spielen. Ja, erhebliche Rolle vor allem. Genau. Können. Wollen, ja. Können. Dabei gibt es da wirklich keine Belege für. Und die haben ja schon viel nachgesucht. Ne? Können eine erhebliche Rolle spielen, ja. Jack Thompson all over again. Everything is sexist. Everything is racist. Everything is homophobic. Ne? Also in der Wissenschaft sich nur noch konjunktiv ausdrückt, ist das auch nichts mehr wert, finde ich. Die hohe Frequenz und Wiederholung, die für Meme-Postings typisch sind, führen außerdem dazu, dass Aussagen nicht individuell bewertet werden können. Seid ihr doof? Das ist alles Gehirnwäsche. Die zeigen mir so viele Memes, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Oh, ja, das sind die Leute, die sich über Verschwörungstheorien von anderen Leuten beklagen. Und hier irgendwie... Die Frequenz der Wiederholung, die für Meme-Posts. Ja, klar, ich werde ständig mit den gleichen Memes in regelmäßiger. Sie packen Memes so ins Wasser und tun die ganzen Leute rechtsextrem. Ich sag's euch. Ja. Eigentlich ist es traurig, was, dass ich mich bei Spielen wie League of Legends daran gewöhnt habe, dass sich meine Mitspieler wie absolute Arschlöcher verhalten. Ja, spiel scheiß Spiele, gewinn scheiß Preise. League of Legends ist das Extremste, was du dir an antun kannst als Spieler. Geflamed werden und fertig gemacht werden. Das weiß man aber auch. Und ich glaube auch kaum, dass jemand sagt, oh, guck mal, ein Computer, vielleicht spiele ich mal was. Oh, das sieht aber gut aus. Und dann da einsteigt und verprügelt wird. Also, es ist... So wie ein bisschen wie bei Monkey Island, dass man sich so ein Wortgefecht liefert. Das ist nur eine Vorbereitung auf den richtigen Kampf. Aha, so. Das passt ja prima. Du kämpfst wie eine Kuh. Ja, genau. Aber ich meine, wenn das schon zu hart ist für die Mädels hier oder so, das ist natürlich... Deus Vult. Das ist ein Missverständnis auch oder so, wie das, ja, das übliche Deus Vult-Ding. Mann, ja, Mann. Was sind das für wunderbare Quellen hier, die Leute selber? Kracher Veronika, Kracher Veronika. Eintrag based. Bei Dick ist nicht einfach nur veröffentlicht. Das ist auch ein Doc, ja, genau. Ganz bestimmt. Auch. Aber soziale Gerechtigkeit ist auf jeden Fall kein Doc Whistle. Chad, Dude. Kumpel, aha. Aus anderen rechtsextremen Gruppen fließen Wörter in den allgemeinen sprachlichen Online-Gebrauch. Oft durch ironische Nutzung der politischen Gegner. Dude. Ach, wenn mich jemand Nazi nennt, oder was? Dude. Oh Mann. Das ist ein schlimmes Wort, ne? Dude oder Buddy oder was haben sie in der Chat? Der Chat von den Insults, ne? Ich bin der Chat. Dude, ich bin der Chat. der lange Schatten, der Antifeminist. Aurelia, ich habe keine Ahnung, was ich Theorie rede. Den hätte ich gerne mal, den langen Schatten, den gibt es nämlich leider überhaupt nicht. Du musst ja gar nicht wissen, das ist eine kleine Clique, die steckt hinter allem, die AntifaschistInnen. Achso, ja. Verschwörungstheorie, was? Eine wachsende ArbeiterInnenbewegung, jawohl. Ob die Leute wollen oder nicht. Schrödingers Hasskampagne, GEMA geht unter Antifeminismus. Innerhalb von Gaming-Subkulturen ist es eine Binsenweisheit, dass es eine klischeehafte Gamer-Strömung gibt, die von Misogynie, Querfeindlichkeit, Rassismus und Ableismus nur so strotzt und dass ein guter Teil der großen Studios, Publisher und Influencer innen genau das mittragen. PewDiePie, die Studios tragen das mit. Und weiter oben war ein Bild, wie Square Enix irgendwie 250.000 an Black Lives Matter gespendet hat. Und andere Leute ein Bundle auf itch.io für 8 Millionen Euro. Trotzdem! Alles Nazis. Ja. Alles Nazis. Ja, so Queere Figuren, oh, queere Figuren. Ja, in Crusader Kings 3, was brauche ich da queere Figuren? Ich meine, in dem Spiel geht es ums Mittelalter. Es geht ums Mittelalter. Und da hatten wir, glaube ich, weniger Hermaphroditen an der Macht. Ja. Aber gut, das ist mir. Vielleicht schade drum, aber sind bestimmt dann irgendwie auch viele getötet worden oder so, nehme ich mal. Weiß ich nicht genau. Hm. Ich würde das einfach so mit den Exoten früher, das ist ein bisschen anders, dass man die geachtet hat, ich weiß es nicht. 2019 fielen außerdem Teile der Community des Streamers Gronkh gezielt über einen kleinen feministischen Account auf Twitter her, als dieser Gronkh und die Rocket Beans kritisierte. Was ein Quatsch, ey. Hat der Gronkh sich aber schwer distanziert. Die Liste ließe sich leicht erweitern, zum Beispiel um einen misslungenen Frontal-21-Beitrag, der im November 2020 Gamergate verharmloste. Und stattdessen bekannte Verharmloste? Alles, was nicht ultimativ Panik auch ist, ist natürlich Verharmlosung, ist doch klar. Oh, was kommt da? Rein, bekannte Gesichter der rechtsextremen Identitärung. Ach, das Ding mit diesem Malenki und so. Okay. Okay. Ja, so viel falsch, ne? Da muss ich doch wieder alle drauf gestürzt, oder so viel falsch, falsch. Und war. Ach Gott, oder darum, wie überrascht das Spielemagazin GameStar 2018 tat, als Historiker innen das Mittelalterspiel Kingdom Come Deliverance für seinen mindestens rechtsoffenen Chefentwickler kritisierten. Und auch die GameStar für ihre fehlende. Ihr lügt euch echt jedes Mal die gleiche Scheiße. Ihr seid so zurecht. Mindestens rechtsoffen. Also, wenn die Leute so eine Scheiße hier irgendwie lesen, also. Ich meine. Das ist doch so offensichtlich Wiese, Wörter, schräg ja, und ja. Quer, um sich da irgendwie rauszureden, wenn dann das attackiert wird. Sagt man natürlich, ja, irgendwelche Leute sagen das ja, aber dass der mindestens rechtsoffen ist oder so. Wir haben ja nicht gesagt, dass er ein super Turbo-Nazi ist. Wir haben ja nur gesagt, er ist mindestens offen. Bla, bla, bla. Also, toxische Maskulinität. Die hat die Ursprünge gefunden hier. Sie weiß, wo das herkommt. Vom Satan. Gamergate. Musst du dreimal in Richtung von Sankt Anita beten. Und den Satan. Blut ist aus dem Arsch. Entschuldigung. Dass das stereotype Bild des jungen weißen und cis-männlichen Geeks gleichbedeutend mit Gamer wurde, bis sich schließlich eine eigene, zutiefst exklusive und von toxischer Nerd-Maskulinität getragene Subkultur herausbildete, deren Reste bis heute den Diskurs und das Medium prägen. Es war diese Gruppe, die Rechtsradikale mit Gamergate erfolgreich abholten, und es entströmte dieser Gruppe, die sich immer noch oft und lautstark darüber beschweren, wie sehr die Social Justice Warriors doch ihre Spiele kaputt machen würden. Endlich hat Senpai mich wahrgenommen. Danke, Aurelia. Du bist echt irre. Ich meine, Nerd-Maskulinität, Aurelia. Für diese Kombination hätten dich in den letzten, noch vor 30 Jahren hätten dich die Leute einfach ausgelacht. Nerd-Maskulinität. Das war der Typ mit der zusammengeklebten dicken Brille, mit dem Kastengestell, mit den zu kurzen oder zu langen Hosen. Aber sicherlich nicht der Inbegriff von toxischer Maskulinität. Könnt ihr euch vielleicht mal drauf einigen, was das denn nun bedeutet? Weil der Nerd ist nicht der Macho. Der Nerd ist nicht der Typ, der irgendwie hingeht und yeah, baby, und irgendwelche anzüglichen Das ist einfach nicht der Nerd. Und ihr behauptet doch, toxische Maskulinität ist die klassische Maskulinität. Ich würde sagen, dass der Nerd eben in sich selber schon ein Aufbegehren gegen klassische Maskulinität war. Was aber eigentlich auch wieder nicht stimmt, weil so Leute wie Alexander von Humboldt oder irgendwen anders, der sich halt für ein Thema interessiert hat oder für viele Themen interessiert hat und das dann auch verfolgt hat, den gibt es schon lange. Aber das ist einfach ein Witz, Aurelia. Du schreibst Unsinn. Es tut mir leid. Ja, stimmt. So. Warum veröffentlichen die sowas, ey? Weil das das Einzige ist, wofür, also das ist ja sozusagen, ist hinten das, was aus der Maschine rauskommt. Vorne werfen wir mehrere Millionen in Bar rein fürs ganze Jahr, und hinten aus der Maschine kommt ab und zu so ein Ding gefallen. Und da dürfen wir uns dann freuen, dass da halt Ein Gespräch zwischen Veronika Kracher und Nele Wubka, eine freie Autorin und eine Amadeo Antonio Publizistin. Ich will das Veronika nicht. Kracher, zum einen hat die Gaming Community ein strukturelles Sexismusproblem. Ja, natürlich. Weil die patriarchale Gesellschaft, aber die anderen sind Verschwörungstheoretiker. Ja, ja, ist alles klar. Als solche. Ja, die liest sie jeder abends mit Tefelot immer ins Bett. So. Die liest den ganzen Quatsch. Soldatenmänner. Ja, ein weißes heterosexuelles Publikum. Fuck, wir waren die Leute, die sich dafür interessiert haben. Was seid ihr für Historiker? Ja, wenn ihr einfach nicht, wenn ihr einfach verkennt, warum das weiß und maskulin besetzt war. Weil wir in Europa einfach nicht so eine große Bevölkerungsanteil haben an Schwarzen und weil das Frauen einfach nicht so interessiert hat, im Gegenteil. Die Frauen haben sich ungern mit den Nerds irgendwie, das hat ihren Wert gemindert sozusagen bei den anderen Leuten. Ne? Wer hängt schon mit den Nerds rum? Andere Nerds. Und vielleicht Hunde. Oder Katzen. Christian Hubert. Oh. Oh, guck mal, da wird sogar der KZ-Manager erwähnt. Okay. Oh Mann. Das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe irgendwann aufgehört, weil ich so, oh, guck mal, wieder die alten, die wir schon in dem letzten Artikel gesehen haben oder bei dieser Doku. Ja, Metapolitik, das war ja wohl. Ja, das war so lustig damals bei dieser Doku, als alle den Huberts verteidigt haben und gemeint hätten, so, ja, selbst euer Experte sagt ja das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich meint. Aber das zeigt nur mal wieder, dass es auch noch schlecht zusammengeschnitten hat, weil wir wussten ja schon, wer Herr Huberts ist. Und das endete ja auch nur so, dass er sich dann halt hingestellt hat und sich da hinter alles dahinter gestellt hat und gemeint hat, so, ja, jetzt habt ihr die GEMA-Gate verteidigt, was fällt euch ein und so. War ja Kuchen-TV und selbst die Space Frogs, die dann halt die Sachen wiederholt haben, die wir halt auch gesagt haben. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass sie die GEMA-Gate-Sachen eigentlich von dem, na, wie ist der denn nochmal hier, der hatte sich ja irgendwie... Ach, so ein deutschsprachiger YouTuber und der hatte ja dieses GEMA-Gate-Video gemacht, wo Ewe ihm bei geholfen hat. Das war ja so das ein ganz gutes 45. Was ist aus dem Rainer? GEMA-Gate-Video, nee. Mir fällt sein Name nicht mehr ein. Aber ich wette, dass sie das alles bei dem gesehen hatten, weil da waren eigentlich genau dieselben Talking Points drin. Und insofern bin ich da schon halbwegs stolz auf uns, dass wir da im Endeffekt diesen Input gegeben haben. Der über drei Ecken da gelandet ist. Hey, es funktioniert doch. Verschwörung aufgegangen. Oh Mann, ey. Ah, hier geht's sogar. Kuchen-TV, bla bla bla, ne? Das hat die natürlich total getriggert. Liefert in einem Video die passende, tendenziöse Argumentationshilfe für Unentschlossene und beklagt gleichzeitig Antifa-Gruppen auf Steam. Ja. Warum beklagt ihr die eigentlich nicht? Weil die keine Extremisten sind, ne? Weil die nur gegen Faschismus sind. Liefert nicht mal eine Erklärung. Oder ein Ansatz. Und auch das so hinzustellen. Kuchen-TV, der mehrmals wegen Volksverhetzung, die stellen ihn wirklich so hin, als hätte er da wahrscheinlich irgendwelche Leugnungen oder so. Weißt du, so, ja. Es wird nicht ausgeführt, was er überhaupt gesagt hat. Propaganda. Oder wie das überhaupt da reinpasst, das reicht ja, Volksverhetzung, Stempel drauf. Propaganda, ja. Ja, selektive Information. Framing. Ja. Naja, unmöglich, das Ding. Und dann sagt er, es gibt auch Antifa-Gruppen auf Steam und sie machen daraus beklagt gleichzeitig Antifa-Gruppen auf Steam. So einfach ist das. 1%. Und viele Leute glauben die Scheiße. Und ich meine, das in geht an Schule. Von 1% davon, dass andere Games links unterwandert und von der Regierung gefördert seien. Okay. Also ihr seid auf jeden Fall links unterwandert und von der Regierung gefördert. Also. Tja. Und es gibt ja, es gab doch jetzt diesen einen Entwickler aus Wiesbaden, der auch gesagt hat, er will von den die Nerds, die sollen gehen und so. Und er will nicht, dass die Leute sein Spiel kaufen und so. Es gibt ja diese Leute, die offensichtlich ideologische Spiele machen. Von beiden Seiten, nur dass halt wie immer die linken Spiele gut, konservative oder rechte Spiele bad. Ja, das an sich wäre ja nicht das Problem, ne? Wenn sie sich eigene Spiele machen würden. Im Gegenteil, das wäre ja schön sozusagen, wenn sie uns vielleicht in Ruhe lassen mit dem Zeug. Aber das geht ja nicht. Ne? Es muss ja immer weiter rumgemeckert werden und was verändert werden und so. Naja, die Töp, also wenn irgendwas du so ein Indie-Spiel halt machst. Wenn du so ein, ja, genau. Wo Rauch ist, ne? Ja, das ist ja der Spruch, den er gebracht hat. Ich finde das auch lustig, dass er in diesem ganzen Ding gar nicht erwähnt, dass er da dran mitgewirkt hat, an dieser Frontal-Dokumentation. Mhm. Ja, Hubi, Chrissy halt. Shame, shame, shame. Ja. Missverständnis. Ja, Kulturkampf, ne? Wir wollen schon einen Kulturkampf machen. Also haben wir keinen Kulturmarxismus, dann ist das eine Verschwörungstheorie. Oder Erzählung oder Mythos oder. Überhaupt ist das wichtiger, Gaming-Communities durch die Vermittlung von antifaschistischem Know-how zu stärken und ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, um Hass konsequent zu bekämpfen. Es ist ganz wichtig, linksextrem Kulturkampf zu machen. Für eine Utopie. Ja, da wird alles besser von. Und ich erwähne es nur nochmal. Veronika Kracher hat sich selber als marxistische Feministin bezeichnet. Mit anderen Worten, man kann es hier als Tatsache darstellen, dass an dieser Broschüre hier eine offene Marxistin mitgewirkt hat. Und so komme ich dann auch zu meiner Leseart von diesen Sachen, dass ich dann Vorwort. Halt sage, hier wird... Vorwort von einer inoffiziellen Mitarbeiterin der Staatssicherheit, das ist, nicht ja, vergessen. Das die Angelika hat den Vorwort gemacht, oder was? Die Angela? Die Annetta, haben wir doch das vorhin draus vorgelesen. Ein Scherz, die Angelika war auch da. Die Angela. Ach. Ich bin auch IEM angeblich. Ach ja, das ist doch jetzt irrelevant. Das glaube ich auch eher. Das sehe, glaube ich, wenn ich Papiere sehe. Ja. Werden wir nie sehen. N-Wort, ich lese nur N-Wort, da drehe ich schon durch. Naja, was heißt das N-Wort? Nintendo in dem Zusammenhang, oder was? Ja, oh, good gaming, well played Democracy. Können wir sie nicht alle rauslöschen? Können wir nicht Zensur betreiben? Das sind die dabei, bei Steam steht da viele durch Userinnen generierte Inhalte, dabei auch viele rechtsradikale Inhalte. Mhm. Wie schamlos lügt ihr eigentlich? Klar sind da auch, manchmal sehe ich auch Leute, die Deus Vult unter ihren Crusader-Dingsbus, was ihr natürlich schon als Nazi zählt, ist mir vollkommen klar. Aber so viel Zeit, wie ich auf Steam verbringe und so viele Spiele, die ich spiele und ich treffe ganz selten auf den Galerieseiten oder auf den Guide-Seiten oder irgendwo treffe ich auf wirklich jemanden, wo ich sagen würde, hier, das ist aber ein Rechtsradikaler, so wie er da rüberkommt. Ganz selten. Und hier schreibt dabei auch viele rechtsradikale Inhalte. Einfach mal so. Weil, wenn ich Steam wäre, würde ich sie zur Broschüre nehmen und würde sie zu einem Richter schleppen und würde sagen, bitte untersagen Sie denen, das zu behaupten. Weil hier können sie selber prüfen, das bewegt sich im Promille-Bereich. Das bietet sich doch an, da an der Stelle dann praktisch eine Liste zu machen, was man alles gefunden hat für böse Spiele oder so, aber nichts haben die, gar nichts haben die gemacht. Faul waren sie obendrein. Nein, in dem Fall geht es nicht um Spiele, in dem Fall geht es ja um User-Generated Content, also Screenshots, Memes, Videos, Rezensionen und solche Dinge. Weiter, bla bla bla, hier wird auch wieder ein, ach ja, was ist das, Reconquista, irgendwas oder was? Do you post LGBT? Okay. Ja, es ist so gefährlich und wir müssen dringend überall eingreifen. Will you pledge yourself to das Deutsche Reich? Was soll das denn? Soll man das? Also laute Minderheiten nicht akzeptieren. Bitte zurück, Chris, hast du diese Überschrift gesehen? Hast du das gesehen? Laute Minderheiten nicht akzeptieren. Erweiterungspaket ist das. Ein DLC, wie heißt das? Moment mal, das heißt, wenn mir irgendjemand kommt und mir sagt, es gibt mehr als zwei Geschlechter und kreischt mich deswegen an, muss ich den einfach nicht akzeptieren und dann ist das okay, oder was? Spiele sind sexistisch oder so. Wenn mich Leute zugendern, soll ich das dann einfach nicht akzeptieren? Wie sieht denn das aus? Sag ich denen, gendern sie mich nicht voll, oder was? Ey, das ist wirklich die taubste Nuss von allen. Laute Minderheit nicht akzeptieren. Wer seid ihr denn? Was seid ihr denn in der Spiele-Community, außer einer lauten Minderheit, die glaubt, sie könnte alles bestimmen und könnte festlegen, wer ein Faschist ist oder ein Rechtsextremer oder zumindest rechtsoffen, ne? MIG-Prinz, Karnevalsprinz. Das sind alles so kleine Aufsätze, ne? Weil jetzt ein Thema sich daran schnappt und das behandelt. Handlungsempfehlungen, ja. Handlungsempfehlungen. Was soll man denn machen? Wird natürlich alles durchgegendert, aber das ist natürlich auch nichts, was man mit Wiederholung den Leuten irgendwie einbläuen will. Das ist alles irgendwie Polygamia. Das waren auch die, die damals dem Rainer Schauder unterstellt hätten, der wäre ein böser GEMA-Gater oder so. Was ist denn B unterstrich hindert? Was ist das denn jetzt? Behindert. Was ist das? Behindert. Ist es schon wieder was? Was symbolisiert das? Das ist nicht wirklich inkludierend jedenfalls. Ne? Sehr ausschließend. Ach, das trennt wahrscheinlich den Menschen von der Behinderung, genau. Sozusagen, um das irgendwie. Ach, guck mal, Frau Strobel. Nein, Frau Strobel. Da habe ich vorhin, glaube ich, einen guten Artikel gelesen von der. Einige Streamer nutzen ihre Reichweite, um über Problemlagen aufzuklären. Damn. Hier spricht jemand mit einer anderen Linksextremen, die wir ganz besonders toll finden. Der sogenannte Beutelsbacher Konsens, ne? Ja, ja. Den berufen die sich hier, dass alle politischen Erhörte ausgeglichen dargestellt werden müssen. Auf. Klappt super. Basis. Zuhören, ernst nehmen, Bedürfnisse finden. Was ist das hier? Das The Office oder was? Stromberg? Ablaufdiagramm, glaube ich. No. Schritt 1. Jugendlicher ist für uns nicht erreichbar. Was? Hat er den Wink? Der Godwin zwingt sich förmlich auf mit dem Winkel da, aber der Jugendliche ist für uns nicht erreichbar. Was? Ja, der sagt immer nur, leg mich im Arsch und holz Maul oder so. Ja, aber was nutzt uns dann die Amadeo-Antonio-Stiftung, wenn sie die Leute, um die es geht, einfach abschreibt und sagt, no, Jugendlicher ist für uns nicht erreichbar. Ja. Dem Chor zu predigen, das kann jeder. Der Jugendliche. Aber es geht doch um genau um den geht's doch in dieser ganzen Arbeit. Ja, wie kommt denn das Retention-Team noch? Guten Zurückgewinnung oder so. Möchten Sie selbst mit einem Digital Streetwork Profil aktiv werden? Ja, kann ich Digital Streetwork, kann ich da so ein Alias haben wie Victoria? Frage, gibt es Incels wirklich? Was ist denn Digital Streetwork? Diese Subkultur gibt es und sie ist tatsächlich nicht ungefährlich. Frage, der Incel-Ideologie liegt ein toxisches Verständnis. Ja, gute Frage, Ned. Das ist diese Seite, wo es auch ein Thread gibt mit, wie können wir diese Weltraumaffen in ihre Rückzugsräume nehmen. Echt? Ja. Oh Gott. Unsere Rückzugsräume. Meinen die mein Schlafzimmer oder was? Da kommt keiner dran. Dass wir uns hier nicht äußern dürfen. Das ist ja böse. Ein Spiel über den Widerstand im Nationalsozialismus. Ja, das ist dieses Deutsche. Das meint ja alles. Das meint ja alles, dass ihr da drin gewesen seid. Fucking Deutsche. Ich war so froh, als Deutschland irgendwann aufgehört hat, nur Filme über die Hitlerzeit und nur Filme über ganz traurige und schreckliche Sachen und die Blechtrommel und alles ist depressiv und findet alles scheiße. Und irgendwann hat Deutschland mal damit aufgehört, das war eine kurze Zeit, aber inzwischen sind wir wieder voll dabei, wo alles dann nur noch so, was von uns kommt, es muss schwer sein und es darf auf keinen Fall leicht verdaulich sein, es muss im Magen liegen, es muss die Leute fertig machen. So wie Goethe das damals auch gemacht hat. Oh, da kommen noch Hidden Codes drin vor, da haben wir letztens auch drüber gelesen. Ja, das ist ja auch das, wo diese Ästhetik herkommt, die du vorhin schon kritisiert hast. Das scheint hier aus dem Spiel direkt zu sein. Ja, Papers, Please, das war ja ziemlich... da machen sie sich ja im Ausland auch drüber lustig, über dieses Papiere. Ist das hier? Ja, aber das Ding ist, Papers, Please ist ja das Beispiel gegen woke Spiele, also in dem Sinne, weil Papers, Please hat dieses woke Ding ja nicht in den Vordergrund gestellt, sondern hat dich durch eine perfiden Game Loop erfahren lassen, wie es ist, in der Diktatur zwischen dem Druck und dem privaten Druck zerrieben zu werden. Und das hat es sehr gut gemacht, und zwar so gut, dass ein Arsch voll Gamer es gekauft haben. Das heißt, man kann so eine Nachricht durchaus an die Leute bringen, aber halt nicht, indem man in der ersten Szene sagt, übrigens, ich bin transsexuell und lesbisch und meine Eltern waren halb Indianer und halb irgendwie, keine Ahnung. Weil das funktioniert nicht, aber sowas hier funktioniert. Und das ist genau der Punkt. Man kann diese Spiele machen, man kann damit erfolgreich sein. Es müssen halt nur gute Spiele sein. Ja, vor allem wobei das hier ja auch. Die halten sich halt für das Gegenteil von sowas. Der Witz ist aber, dass sie genau das aber auch sind. Diese ganze Scheiße mit Autoritärer, die denken ja auch, dass George Orwell 1984 nur eine Kritik am Faschismus ist. Da sehen sie sich ja auch nicht drin. Während sie rumgendern und Wahrheitsautorität haben wollen und alle Nase lang die Narrative verändern und so tun, als wäre es schon immer so gewesen und diese ganze Scheiße. Aber auch diese Bildunterschrift, da könnte ich schon ausrasten. Im Spiel Papers, Please werden die Themen Flucht und Migration thematisiert. Und ihr habt nicht zugehört. Das ist das, was ihr sehen wollt. Im Endeffekt wird gezeigt, wie ein faschistisches Regime einen Menschen zerreibt. Das hat ganz und gar nichts damit zu tun, dass das in der Zollstelle passiert, meiner Meinung nach. Aber kann auch nur. Ich spiele ja noch nicht so lange. Ja, gamergetblog.de hat es wieder nicht auf die Seite geschafft, ne? Oh, hier fängt die Liste der Bösewichte an, hä? Also gamergetblog.de hätte da mal hingehört. Für Leute, die was über Gamerget wissen wollen, auch mal von der anderen Seite. Guck mal hier, kein Pixel ist den Faschisten, ist alles, auch Wissenschaft. Haben sie auch mit bei. Ist das eine Lego-Figur da oben? Können wir die anzeigen vielleicht? Lego ist da ziemlich knaller an. Keine Ahnung. Gesicht zeigen. United gegen Rechtsextremismus. United was? Was United? United Kingdom oder Manchester? Ah, oder States of America. Ja. Oder Artists. Das ist ja der ganze Krempel hier. Und übrigens, gleiche Scheiße haben wir noch in 13 verschiedenen Veröffentlichungen. Ja, das war ja damals auch das erste Ding, Geh sterben von denen halt. Ne? Das war ja das erste Mal, dass wir die Amadeus und Tony-Stiftung bei uns aufgetaucht ist. Und das war Jahre vor den ganzen anderen Leuten, haben wir diese Amadeus und Tony-Stiftung schon gewusst, welches Geisteskind die sind. Das hat sich auch nicht verbessert. Und ja, anerkannter Bildungsträger halt. Uff, den Powerkoffer der ISD Hannover, der Spiele mit nicht nur weißes wieder was Schlimmes aus Hannover. Enthält die Kinder zum Nachspielen und Ausprobieren diverser Rollen animieren. Okay. Drag Queen Storytime in einem Koffer. Okay, anerkannte Grundsätze guter Stiftungspraxis mit Siegel. Mal was ISD Hannover sein soll. Institut für soziale Dynamik. Sogar direkt Institut für Statistik und Dynamik der Leibniz-Universität. Da war ich doch nah dran. Die Leibniz-Universität, nur echt mit 32 Zellen. Aber es gibt auch noch eine ISD Software und Systeme GmbH. Aber haben die Spiele mit nicht weißen, nicht heterosexuellen Identifikationszeichen? Die machen nur was mit CAD, also Computer Aided Design. Ich denke mal nicht, dass nee, dann ist es wohl eher das andere. Okay. Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das ist wahrscheinlich so ein ISD. Würde ich mal vermuten. Ja, warum nicht? Könnte auch eine Schule sein. ISD, International School. Weiß ich nicht. Ich würde mal auf die schwarzen Menschen tippen. Ich google das jetzt Black nicht. Lives Matter, Wikipedia, We Are Hiring. Ein Projekt, um schwarze Narrative richtig zu stellen, sichtbar zu machen, ja, zu schreiben, klar. In den Fokus zu rücken. Beethoven! Verdammt nochmal! We was Kings and shit. Ein bisschen Spaß muss sein. Kooperationspartner, Referat für Frauen und Gleichstellung der Landeshauptstadt Hannover, Kulturbüro der Stadt Hannover, Schauspielhaus Hannover, Stiftung Leben und Umwelt, das ist von der Böll-Stiftung, das Ding. Netflix. Gut vernetzt, deshalb gewonnen, okay. Chris. Ja, das sind die wahrscheinlich wirklich. Also würde ich mal von ausgehen. Meine Fresse. Was haben sie denn? Power-Koffer? Oh Mann. Ja. 1 Quadratkilometer Bildung. Das war es glücklicherweise schon. Wir haben ja erst 8. Achso, das ist ja über die, über diese Essen retten, Leben retten Leute, ne? Ja, die haben jetzt angekündigt, unter anderem die Fridays for Future aber auch, dass sie jetzt härtere Geschütze auffahren wollen, Industrieanlagen platt machen oder so, damit da die ganzen bösen Kapitalisten nichts mehr von haben und so. Also die haben jetzt eigentlich im Prinzip haben sie Straftaten angekündigt und eine Ankündigung von Straftaten ist, glaube ich, genauso strafbar wie Straftaten selber ausführen. Von daher müssen die eigentlich jetzt in den Schapp kommen. Also auch die Carla Rehnsmann hat da wohl gesagt, irgendwie, ja, so kommen wir irgendwie auch nicht weiter, wir müssen jetzt mal andere Seiten aufziehen. Und ja, also ich fand es jetzt eigentlich schon zu viel, aber. Das hatten wir aber in dieser Form ja auch schon vor 3 Monaten oder so, von diesem Grünen aus Berlin, der auch gesagt hat, wenn sich da jetzt nichts ändert. Nach ja, das ist ja auch so gekommen, sie haben schon die Straßen blockiert, ne? Das hatten sie bis dahin, glaube ich, noch nicht, weiß ich nicht genau. Nur Ämter, in Ämtern haben sie sich mal festgeklebt, dass ich noch mitgekriegt. Ja, die waren ja diese Woche sogar im Umweltministerium. Ja, genau. Jetzt haben sie sich das vorgenommen und die Straßen vor allen Dingen dazu blockieren. Ja, irgendwie hat das alles nichts damit zu tun, was sie wollen. Dann sollen sie doch da hingehen zu den Leuten, die das zu entscheiden haben oder so und nicht einfach den normalen Durchschnittsbürger da blockieren. Das ist keine Form von Protest. Wenn sie jetzt so viel. Ja, Mann, du verstehst das nicht. Überleg mal, was da wirklich steht. Infrastruktur wie Häfen oder Flughäfen. Und Zerstörung von Industrieanlagen. Das ja, und nebenbei wollen sie einen Bürgerrat einführen, also die Demokratie, die vorhanden immer eben über den Haufen werfen und so. Was ist das für denen ist nicht nur egal, was der normale Bürger denkt, der ist für die auch expendable. Es ist einfach die Wichtigkeit, die Panik, die in diesen Leuten steckt, die ist so groß, dass sie das eben so wichtig finden. Und dass die Panik so groß ist, das hat meistens den Grund, da könnte man halt darauf achten, dass das bei diesen Leuten häufig so ist, dass sie an Sätze oder Sachen glauben, die der Professor Dr. Schellenhuber aufgestellt hat. Der hat so diese Sachen erfunden oder ja mit den Kipppunkten, aber hat auch immer was erzählt von 7 Meter Meeresanstieg und so weiter. Das hat die Leute alles schwer verwirrt. Und einigen hat das offensichtlich auch schwer Angst gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, der Grund, warum die da sitzen, weil die sich von Scharlatanen verführt wurden sozusagen. Ja. Wir müssen ja nur nach Jonestown in Guyana schauen, um zu sehen, wohin das dann führt auch am Ende. Da haben sich die Leute einfach vergiftet, weil sie diesem Typen gefolgt sind, der ihnen gesagt hat, die Welt wird sowieso enden. Und es gibt diverse religiöse Gemeinschaften, die ebenso angeblich wissen, wann die Welt endet und die das schon mehrmals verschoben haben, mit einhergehender Massenhysterie. Ja, also Ich weiß nicht, warum man und an eine Ankündigung von Terrorismus im eigenen Land gegen zivile Ziele. Also diese religiösen, sie sind wenigstens noch so ehrlich und sagen, dass es irgendwie religiös ist und dass es irgendwie um Glauben geht oder so. Und ich habe Leuten ja was von Wahrheit vorgegaukelt. Ich habe vor Monaten schon gesagt, dass dieses Mindset das gleiche ist, das die RAF hervorgebracht hat. Auch die RAF hat geglaubt, sie seien die Einzigen, die die Größe des Debakels in der Bundesrepublik erkennen. Alle anderen sind zu satt und zu faul und deswegen müssen sie das jetzt in die Hand nehmen. Und das hier ist die gleiche Gruppe Menschen im Endeffekt. Ja, ein Kampf gegen den bösen Faschismus war halt auch dabei. Ne? Ja, also, ich möchte niemanden von denen unterstellen, so, dass sie irgendwie auch Menschenopfer, Menschenleben in Kauf nehmen würden. Aber du musst das im Endeffekt, wenn du die Zerstörung von Industrieanlagen planst oder sowas. Ja? Da ist, muss ja, oder eine Blockade, da muss ja nur reichen, dass jemand ja, in einem Stau steht, der einen Herzinfarkt hat. In der Begründungskette darin. Sie wollen irgendwie, sie machen das, weil sie irgendwie Hunger verhindern wollen. Aber wenn sie Industrieanlagen kaputt machen, die Leute arbeitslos werden und dann die Wirtschaft in den Bach runtergeht, dann haben sie auch Hunger produziert. Ja, also, Mensch, soll Mama, du musst doch nur parallel den Kommunismus einfügen, dann, dann geht das schon. Dann kriegen die Leute wenigstens Brot und Wasser. Da hungert niemand mehr jemals wieder, wissen wir doch. Ja, aber gut, ich meine, wenn die Maschinen dann den Arbeitern gehören, in Anführungszeichen, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, die zu zerstören, oder? Naja. Tja, ja, hier haben wir eine interessante Story über Cancel Culture in Amerika von einer sehr... Also es ist im Endeffekt die Chef-Marketing-Board-Member von Levi Strauss, ne? Also ist das ja ein Begriff, die Jeans-Marke. Ist eine ehemalige Sportlerin, die jetzt über 20 Jahre in der Firma Karriere gemacht hat und es quasi so weit gebracht hat, dass sie beinahe sogar CEO geworden wäre. Allerdings ist sie dann... über ihren Aktivismus gestolpert. Es ist über die Jahre so gewesen, dass sie erst angefangen hat, im Sportumfeld Aktivismus zu betreiben, dass halt quasi junge Sportler nicht so ausgenutzt werden von Trainern und überambitionierten Eltern und Sportvereinen und so weiter und so fort. Das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Später hat sie auch Aktivismus gemacht im Umfeld der Wahl, auf Seite der Demokraten, wenn es um Trump ging und pro Black Lives Matter und so weiter und so fort. Also sie ist jetzt nicht sehr konservativ, sie ist eigentlich ziemlich aktiv, demokratisch, linksaktivistenmäßig drauf und hat allerdings jetzt während der ganzen Covid-Pandemie halt quasi sich dafür eingesetzt, dass Schulen wieder geöffnet werden. Das war eine sehr große Debatte in Amerika, dass halt Schulen geschlossen wurden während der Pandemie. Und das ging im Endeffekt so weit, dass sie aus Kalifornien weggezogen ist mit ihrer eigenen Familie, weil der Druck auf sie so stark war. Allerdings hat sie weiterhin gut Karriere gemacht in der Firma, bis jetzt langsam der Druck doch zu groß wurde. Ihr wurde im Endeffekt gesagt, sie muss aufhören, über das Thema Pandemie und Schule zu reden. Ansonsten wird sie nicht CEO werden. Und das war für sie dann zu viel. Und sie hat ihren Job niedergelegt und hat auch noch auf eine Abfindung verzichtet, damit sie diese ganze Story überhaupt erzählen kann. Weil sonst gibt es ja Verschwiegenheitserklärungen. Sie redete auch darüber, dass das eben ein großes Problem in der Branche ist, dass Aktivismus sich quasi eingebürgert hat. Über die letzten Jahre, vor allem unter der Trump-Regierung, dass es halt in Ordnung war, dass Unternehmen sich an, also dass Mitarbeiter in Unternehmen, auch exponierte Mitarbeiter, sich an Aktivisten-Themen beteiligt haben. Aber dass ihr selber das nicht aufgefallen ist, wie einseitig die ganze Situation ist. Und dass sie, das ist einfach ein sehr interessantes, eine interessante Story einer sehr exponierten Person in Amerika, die gecancelt wurde, weil ihr Aktivismus einfach nicht mehr dem Narrativ entspricht, was propagiert werden soll. Ja, also wirklich stark kontroverse Sachen hat sie nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, die Schulen sollten weiterhin geöffnet bleiben. Ja, klingt nach Frau Prien. Ganz schön krass. Will ja dann, dass Kinder sterben, haben wir ja gerade gehört. Da gibt es dann natürlich diese ehrliche Wut. Nee, ja, sie ist halt von Kalifornien nach Denver umgezogen und da wurde ihr vorgeworfen, weil sie in Denver, glaube ich, ihre Kinder zur Privatschule schicken konnte. Und da wurde ihr vorgeworfen, so, ja, du willst ja nur, dass du plädierst ja dafür, dass öffentliche Schulen geöffnet werden. Da sind ja überproportional schwarze Kinder. Das heißt, du hast was gegen schwarze Kinder. Lustigerweise hat sie selber zwei schwarze Kinder. So, dementsprechend ist die ganze Debatte am Anfang ziemlich an ihr verpufft. Und aber trotzdem... weil sie einfach das Thema auch nicht hat liegen lassen, war es einfach nicht mehr kompatibel mit dem Job. Ja, und es ging ja sogar so weit, dass Levi's ihr wohl eine fette Abfindung zahlen wollte, aber nur, wenn sie eine NDA unterschreibt, nicht über die Gründe zu reden. Und dann hat sie auch gesagt, ja, das ist zwar ein Batzen Geld, aber das ist es mir wert. Ich denke mal, man hat in einer gehobenen Position bei so einer Firma auch genug verdient. Ja, aber es ist eben auch so, dass viele Leute, wie gesagt, der Aktivismus hat sich eingebürgert und sie hat ja quasi nichts ahnt, dass sie da in so ein großes Fettnäpfchen tritt mit, diese Aktivismus einfach fortbetrieben und ist dann damit im Endeffekt konfrontiert worden. Geh, mach quasi eine PR-Tour und sag, dass es dir leid tut und spende Geld an einschlägige Organisationen. Und dann kannst du auch noch CEO werden, aber das wollte sie ja gerade auch nicht machen. Und da sagt sie halt auch, ja, und ich bin frei darüber zu reden, wie viele Leute nehmen das Geld denn an und schweigen darüber oder machen halt die Ochsentour in Anführungszeichen. Ja, ja. Tja, es hat im Endeffekt auch die höchsten Kreise erreicht, die ganze Cancel Culture, kann man nicht anders sagen. Oh Gott, Debatte zum Frauentag, juhu! Ja, genau. Also weiter zum Thema der alltägliche Extremismus in Deutschland, juhu, wovon meines Erachtens nach diese ganze Sache ja auch wieder Zeugnis zeigt. Und da wollte ich euch jetzt als erstes erstmal unsere zauberhafte Familienministerin nochmal vorspielen. Ministerin Anne Spiegel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörende. Wir sind mit der Plenardebatte zum Internationalen Frauentag einerseits früh dran, denn er ist erst in 19 Tagen. Und das Motto am 8. März lautet Each for Equal, jede und jeder für Gleichberechtigung. Und da frage ich mich andererseits, ich erinnere noch mal an das schöne vorgeschlagene Motto, was noch keiner aufgenommen hat. Wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Das war ja das, was hier die Frau, wie hieß sie nochmal? Schrupp. Schrupp, genau. Ja, das war zu lang, dann haben wir was Englisches genommen. Die hatte das ja vor ein paar Jahren schon bei so einer Veranstaltung mal gesagt, wir können den Hals nicht voll genug kriegen, weil Gleichberechtigung ist ja nicht das, was wir wollen. Und es geht ja beim Feminismus um das, was wir wollen. Und das ist vielleicht was sich die gute Frau Spiegel auch mal anhören sollte, aber sie wird es wahrscheinlich schon wissen, das wird ihr scheißegal sein, weil es ist halt, ja, das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Und Each for Equal ist, Each for Equal ist aber auch wirklich so richtig denglisch, Mann. Each for Equal. Ja, alle für gleich. Alle für gleich. Jeder für selbe. Jeder für selbe. Alle für gleich, aber nicht gleich für alle. Weil manche gleicher als andere. Manche erst später, nicht gleich. Andererseits natürlich, warum wir so spät dran sind. Warum Frauen nach mehr als 100 Jahren Frauentag noch immer nicht gleichberechtigt und gleichgestellt sind. Und warum wir viel... Ja, weil... Ja. Weil eure Lebensentwürfe vor allen Dingen im Durchschnitt halt eben abweichen von den Männern im Durchschnitt. Und diese ganzen Sachen, dass ja auch die Männer ganz unten in der Gesellschaft überrepräsentiert sind, das ist euch vollkommen scheißegal. Da gibt es kein Each for Armut von Männern irgendwie bekämpfen. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist, dass sie sich zum Mann erklären halt. Peng. Ja, aber das ist ja nur ein Konstrukt. Also Frau sein bedeutet ja nur, dass du halt das N-Wort von der Welt bist, wie irgendwer da mal meinte. Und ja, das stimmt. Ist ja das Konstrukt dann halt. Ne? Und wenn du jetzt erfolgreich bist oder konservativ oder so als Frau, dann wirst du ja quasi zum sozialen Mann. Genauso wie wenn du jetzt als Person mit dunklerer Haut irgendwie für westliche Werte, für Wettbewerb oder irgendwas dich einsetzt, für konservative Werte, dann wirst du ja auch zum Blackface of White Supremacy, wie hier die Leute über den Kandidaten da fürs Gouverneuramt in Kalifornien, diesen Barry Elder, da mal gesprochen hatten. Der wollte ja, also die hatten ja probiert, den, den Gouverneur von Kalifornien mit so einem Recall aus dem Amt zu kriegen. Das hat ja nicht funktioniert, aber da war halt dieses Ding von wegen Black Face of White Supremacy. Völlig hanebüchen, aber das ist ja wirklich das, was sie meinen. Ne? Da sind sie ja schon auch irgendwie wieder stringent, weil ja, es ist halt ein soziales Konstrukt und je nach Kontext können andere Leute dann halt auch privilegiert sein und so. Und dieser Kontext ist dann halt eben, ob uns das gerade in unseren Kram passt. Und ja, die haben es halt wirklich irgendwie so, dass Frau sozusagen halt eben dann linke Person dann irgendwie ist. Definition. Linke Person, die nicht das kriegt, was ihr zusteht oder so, ist dann da die Definition von Frau. Keine Ahnung. Vielmehr erst einen Tag vorher, am 7. März, den Equal Pay Day haben, mit dem wir weltweit darauf aufmerksam machen, dass Frauen 2022 weltweit statistisch 65 Tage umsonst arbeiten müssen, weil sie... Weil das nicht stimmt. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Also ich habe mir halt natürlich die ganzen Reden angeguckt, werden wir jetzt natürlich nicht machen. Das ist unerträglich gewesen alles. Also es ist immer derselbe Scheiße, dieselbe Leier. Genau, wie so eine Wiederholungssendung, ne? Wir sind die Opfer von der ganzen Welt. Alles wird nur auf unseren Schultern ausgetragen und wir verdienen nicht so viel, wie wir eigentlich verdienen und bla bla bla bla bla. Und diese ganzen Sachen, das ist ja genau das, was sie schon seit Jahrzehnten sagen, wo sich nichts dran geändert hat, wo die Leute vor Jahrzehnten ihnen schon gesagt haben, was Sache ist und wo sie es nicht wahrhaben wollten und immer weiter auf ihrem Quatsch bestehen, auf ihrem Opfergerede, ne? So Sachen, was da gerade eine Verschwörungstheorien, Opfergerede und so für aus meiner Sicht halt eben extreme Gesellschaft schlecht reden, dafür sorgen, dass diese Utopie, die man da irgendwie im Kopf hat, dass die irgendwie dann Wirklichkeit wird, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Realitäten. Und die anderen Leute sind maximal böse, ne? Das ist alles nur die Schuld von den anderen Leuten und die sind maximal böse und durchtrieben, ne? So Sachen, was sie normalerweise halt eben, also wenn das jetzt von der anderen politischen Seite kommen würde, verdammen würden bis zum Abwinken. Das ist hier alles moralisch gerechtfertigt, das Allerbeste und Tollste, und da kann man von früh bis spät sich nur drüber aufregen, über die anderen Leute, und man muss man selber überhaupt nichts machen, weil man ja schon perfekt ist und einfach nur Forderungen stellen, das ist dann die Politik, wir stellen Forderungen und wir müssen die ganze Gesellschaft, wir müssen alles auf den Kopf drehen, um unsere Utopie zu erreichen, und das nennen wir dann Gerechtigkeit, und da leuchtet uns überhaupt nicht ein, dass das alles mit Freiheit nichts mehr zu tun hat, weil die lehnen wir ja sowieso ab. Weil das sind ja nicht die Ergebnisse, die wir haben wollen. Und das ist so heftig eigentlich. Aber es ist schon so normal, dass es halt schon niemandem mehr auffällt. Es ist halt einfach nur, es ist Frauentag. Und ich fand das auch so lustig in der Rede von der einen. Da sagt die dann sogar auch so, ja, ich glaube, das war auch von der Linkspartei oder so. Ja, hier Frauentag, das ist ja hier von den Linken hier initialisiert. Und das ist nur ausgesetzt worden zur Nazi-Zeit. Das ist halt auch wieder so dieses Ding von wegen... Die Linken sind ja für die Gerechtigkeit und den Frieden, und die anderen, die da irgendwas dran auszusetzen haben an den Ideen, die wir haben, die da irgendwas in Frage stellen, was sind die natürlich im Umkehrschluss dann? Ja, sie sind die Rechtsextremen natürlich. Sie wollen uns alle ins Lager packen und vergasen und weiß ich nicht was. Na, also es ist so heftig und so durchschaubar auch eigentlich, aber ja, es wird halt trotzdem aus allen Rohren geblasen. Im Schnitt 19% niedrigere Stundenlöhne haben als Männer. Und in Deutschland stehen wir mit 18% nicht viel besser da. Und das Weltwirtschaftsforum hat vorgerechnet, dass wir Gleichstellung erst in 135 Jahren erreichen, wenn... Ja, die hohen Priester der progressiven Kirche haben es auch vorgerechnet. Chris, das sind... Also bitte alle Witze über Frauen und Mathematik jetzt bitte verkneifen. Diese Talking Points sind 30 Jahre alt. Also 130 Jahre, 130 Jahre sind aber richtig viele Fünfjahrespläne. Junge. Ja, aber ich meine, ohne Spaß, ne? Aber wenn das jetzt natürlich jemand kritisiert, dass man sich hier aufs Weltwirtschaftsforum einfach bezieht, dann ist es natürlich wahrscheinlich auch wieder eine Verschwörungstheorie. Ach. Das ist ja lustig, Mann. Wenn wir mit diesem Tempo weitermachen. Und wir wollen nicht so weitermachen. Frau Ministerin, möchten Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch zulassen? Nein. Ja. Bitte sehr. Warum nicht? Jetzt ist es lustig, denkst du sich. Ja, vielen herzlichen Dank tatsächlich, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Und sie ist auch sehr kurz. Ich würde gerne von Ihnen wissen, weil Sie gerade gesagt haben, die Gleichberechtigung der Frauen sei nicht erreicht. Welche Rechte haben Frauen in Deutschland nicht, die Männer haben? Ganz konkret, welches Recht haben wir nicht, was die Männer haben? Hat sie nichts. Na, was meint ihr, was ist die Antwort? Kannst du nichts haben, hat sie nichts. Ja, Lohnunterschiede. Frauen werden nicht bestraft, wenn sie sich entblößen, und das ist ungerecht. Die kriegen die Kinder aufgehalst. Aha. Nicht die Gleichstellung, die Gleichberechtigung. Kannst du schon nicht drauf wechseln? Sehr geehrte Abgeordnete, ich bin ja eben in meiner Rede bereits darauf eingegangen. Ich möchte das auch gerne noch im weiteren Verlauf meiner Rede weiter ausführen. Meines Erachtens sollte jede Frau in der Bundesrepublik das Recht haben auf gleiche Bezahlung mit den Männern. Das heißt, für gleiche Arbeit muss es gleiche Bezahlung geben. Und dieses Recht ist nach wie vor in der Bundesrepublik nicht verwirklicht. Und in der Bundesrepublik, und das ist vor allen Dingen auch schon mal... Das ist ein Gleichheitsrecht. Ja, genau, das ist vollkommener Quatsch. Mit Rechten hat es überhaupt nichts zu tun. Das sind Ergebnisse. Dann ist das meiste von diesem ganzen Kram natürlich zu erklären durch einfache Dinge, die man feststellen kann. Und dann ist es ja auch noch so, dass selbst diese Aussage von ihr, dass es in der Bundesregierung, selbst wenn wir diesen unbereinigten Pay Gap nehmen und sagen, in der Bundesrepublik gibt es das nicht, auch falsch. Denn dieser Pay Gap ist nämlich... In Ostdeutschland ist der nämlich schon negativ. Da ist er schon negativ. In anderen Worten, da gibt es sogar Bundesländer, wo die Frauen im Durchschnitt mehr verdienen als die Männer. Also selbst diese Aussage ist falsch. Es ist eine falsche Aussage. Es ist gelogen. Oder es ist aus Unwissen. Auf jeden Fall ist es nicht wahr. Aber das ist natürlich keine Desinformation, die man hier streut, um die Leute aufzuwiegeln, um irgendwelche Utopien die uns ins Verderben führen, irgendwie den Leuten aufzuschwatzen, als einfach nur notwendig. Und Revolutionen und Ideologien sämtlich Gesellschaftsbereich tragen aus Gründen, die hanebüchen sind. Nee, absolut alles nicht. Es ist einfach nur Gerechtigkeiten, wichtig und richtig. Weißt du, da trifft halt einfach die zweite Welle des Feminismus auf die dritte Welle des Feminismus. Die zweite Welle, die da sagt, okay, wir haben jetzt eigentlich so Recht auf Selbstbestimmung, so Recht auf Wahlen, weißt du, so alles okay, cool, wir dürfen arbeiten, wo wir wollen, vermehren, wie wir wollen. Nee. Okay, das ist die zweite Welle Feminismus. Das führt jetzt zu weit, aber das ist halt auch so ein Ding, was ich einfach nur für einen Talking Point halte von den Leuten, dass das irgendwie so der große Unterschied wäre und früher alles total rational war. Aber das sage ich ja nicht. Ich sag damit, dass eben dritte Welle Feminismus dieser Kulturmarxismus ist, wo es heißt, Kulturkampf führen wir weiter trotz dieser gesamten Rechte, die wir jetzt haben und der Freiheiten, die wir haben und der Möglichkeiten, weißt du? Zweite Welle Feministen sagen halt, nee, wir werden hier als Frauen im Westen nicht unterdrückt. So, dritte Welle Feministen sagen, ja doch, werden wir immer noch Kulturkampf. Nee, das sagen die nicht, dass wir nicht unterdrückt werden. Das sagen die definitiv nicht. Irgendwelche Alice Schwarzers und solche Leute, die ja zweite Welle Feministen sind, sagen das definitiv nicht. Ja, aber wie gesagt, du verstehst ja, was ich meine, oder? Der Unterschied zwischen zweiter und dritter Welle aus meiner Sicht im größten Teil ist eigentlich dieses Trans-Thema. Diese zweite Welle Verrückten sind halt der Meinung, dass nur biologische Frauen richtige Frauen sind, die total unterdrückt werden, und die Neuen sind halt postmodern dann noch der Meinung, dass ja alles Mögliche dann auch Frauen sind, die in der Küche und im Schlafzimmer ihr Dasein abarbeiten oder so, hat die immer doch gesagt, die immer nicht schwarz sagt. Eben, die haben total verrückten Kram auch schon erzählt über die ganze Gesellschaft, die alles patriarchal, was der Teufel nicht wie was. Die waren in den Weg geebnet. Auf irgendwie, die hatten auch schon diese ganzen Verschwörungstheorien, dass alles irgendwie Gewalt ist und so, da kommt das ja schon her. Ne? Also, wenn überhaupt, ist es sogar an manchen Stellen so, dass ja eigentlich dieses Ding von wegen, ja, die Männer können auch irgendwie leiden und so, was sie da teilweise jetzt mit dabei reinbringen, das ist ja fast schon ein Zugeständnis im Vergleich zu diesen zweiten Welle Leute, die ja richtig extrem teuer. Das ist ja auch das, wo hier die Scum-Manifest mit der Solanas und diese ganzen richtig Männer hassen das Zeug. Also, zweite Welle. Ich muss an diese Porno-Kampagne denken von der Emma, von der Schwarzer. Ja, wo ja im Prinzip da so ein bisschen festgelegt wurde, dass die männliche Sexualität irgendwie Gewalt ist oder so. Und da halten sie sich ja heute noch dran fest. Also insofern haben die da auch solche Grundlagen schon gelegt. Also auch die schlechten. Definitiv. Genau daran müssen wir weiterarbeiten. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete und liebe Zuhörende, sollten wir so nicht weitermachen. Wir sollten nicht weiter unter unseren Möglichkeiten bleiben. Denn noch nie hatten wir eine besser ausgebildete Frauengeneration als heute. Gebildet, qualifiziert und hochmotiviert. Und wir sollten dafür sorgen, dass diese Frauengeneration sich genauso einbringen kann wie die Männer. Bleiben wir werden ja nicht alle schlechter bezahlt, das ist so ökologisch. Wir sind eine Handvoll. Ja, und auch diese Behauptung, dass sich die Männer alle so wunderbar toll einbringen können, das ist halt, Frau Spiegel, ja, weil du da im Bundestag und so stehst und in irgendwelchen Parlamenten und so. Die ganzen Leute, die da im unteren Bereich der Gesellschaft, wo die Männer überrepräsentiert sind, die lernst du alle nie kennen, die Scheiße wegmachen. Das würde ich auch nicht wahrnehmen, weil die doch nur so ein vorgefertigtes Zeug nachplappert da. Das ist die doch mit der Realität nicht abgeglichen. Kannst du mir nicht erzählen? Nee, aber ich und das Chef macht die auch nicht in den Alltag, mit ihren Alltag damit abgleichen. In solchen Sachen. Ja, das ist ja auch offensichtlich. Ich meine, es stimmt doch halt auch einfach nicht. Die ganzen Tarifverträge sind doch irgendwie für Männer und Frauen schon mal gleich. Das heißt, es betrifft eine Handvoll Leute, die unterschiedliche Löhne kriegen. Ja, und natürlich ist das nicht verboten. Warum auch? Ja, also, wie gesagt, Lebensgestaltung, da wird sich auch nichts dran ändern, wird sich auch in 100 Jahren nichts dran ändern. Es sei denn natürlich, man macht eine Revolution und zwingt die ganzen Leute. Und das ist ja auch dieses Paradox, dass die ganzen freien Gesellschaften, die ganzen wirtschaftlich prosperierenden Gesellschaften, die mit dem größten Geschlechterunterschied sind. Die, wo die Leute sich selber ausleben können, sind die Gesellschaften, wo diese klassischen bösen Rollenbilder, die alle von außen aufgedrückt haltet, sich durchsetzen. Weil das nämlich nicht die Sachen sind, die von außen aufgedrückt sind, sondern weil das nämlich die Sachen Durchschnitt wohlgemerkt sind, wo die Leute halt hintendieren. Und natürlich darf man dann nicht den umgekehrten Schluss machen und irgendwie sagen, weil die Leute dahin tendieren, verbietet man den dann gleich oder irgendwelche Leute, die davon abweichen, nimmt man dann nicht ernst oder hält die nicht für fähig oder irgendwas. Aber das macht doch auch so gut wie keiner. Und das ist immer auch das, was sie unterstellen, dass alle Leute dabei sitzen und denen alle spinnefeind sind und weiß der Teufel nicht was und so ein Kram. Und das kann ich halt, habe ich auch schon zigmal erzählt, ich bin ja nun in der IT-Branche unterwegs, wo Männerüberschuss ist und die ganzen Leute, wenn da irgendwelche Frauen auftreten, dann fallen die alle auf den Boden und freuen sich den Arsch ab, dass sich mal wieder eine Frau irgendwie dazu entschieden hat, da zu machen oder so. Das ist überhaupt vollkommener Quatsch, dass die Leute sich da irgendwie drüber aufregen wollen oder irgendwie ihren Männerclub da irgendwie festigen wollen oder. Und genauso auch in politischen Parteien ist es auch so, dass sich da auch keiner drüber aufregt, sondern ganz im Gegenteil, Leute fallen alle über ihre eigenen Füße bei den Bemühungen darüber, irgendwie die Frauen ranzukriegen für die ganzen Sachen und so weiter und so fort. Und die kriegen allen möglichen. Und da ist es auch eher so, dass die Frauen da von anderen Frauen da weggebissen werden und die anderen Frauen diese fertigen Strukturen haben, wo sie irgendwelche anderen Frauen nicht reinlassen wollen und so und so. Ja, das auf jeden Fall. Aber dieses Ding von wegen das böse Patriarchat hält die Frauen davon ab, sich zu beteiligen, es ist einfach Humbug. Die werden überall mit offenen Armen empfangen, außer vielleicht im Knabenchor. Und bleiben wir also als Land nicht weiter unseren ökonomischen, unter unseren kreativen und unter unseren politischen Möglichkeiten, sondern schöpfen wir unser Potenzial aus. Jede und jeder nach Talent und Zeit. Und diese ganzen Vorträge, die ihr haltet, die alle komplett austauschbar sind, mit immer wieder den gleichen Talking Points, sind übrigens auch kein Qualitätsmerkmal dafür. Wenn das sein soll, was diese weibliche Politik ist, die so viel besser ist, dann tut es mir leid, Frau Spiegel. Das ist nun wirklich kein Indikator dafür. Wenn das die Wahrheit wäre, dass das wirklich diese weibliche Politik irgendwie charakterisiert, dann wäre es eigentlich eher ein Argument dafür, euch das Wahlrecht zu entziehen, weil es so überflüssig und so verkehrt und so doppelzüngig und so privilegiert, ne, auch ist, dieses ganze Gerede darüber, dass wir ja ganz oben irgendwie zu viele Männer haben, während man alles andere komplett wegignoriert, sämtliche anderen Probleme komplett wegignoriert, die ganzen Leute, die da mit Penis nicht teilhaben können, an der Gesellschaft komplett wegignoriert, die ganzen Probleme von den Leuten komplett wegignoriert. Man kann nur mit der Nase nach oben in den Himmel gucken und feststellen, dass man da irgendwie dann zu wenig Vaginas irgendwie erblickt. Und das ist dann irgendwie die große Ungerechtigkeit, wo man jetzt explizit seinen Fokus hinsetzen kann und parallel behauptet man dann auch noch, dass einen alle Spinnefeind sind und einen hassen und einen die ganze Zeit abhalten wollen. Es ist so unglaublich. Ach, ja. Sind das so die Wörter, die man bringen muss, wenn man da im Ministerium anerkannt sein will oder so? Weil das ist ja auch schon eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft. Frauen und Männer auf Augenhöhe, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, ob mit oder ohne Behinderung. Das ist mein Verständnis von Intersektionalität und Feminismus. Und das ist es auf den Punkt gebracht. Doch was gleichberechtigt. So, Intersektionalität ist eine linksextreme Ideologie. Es ist angewandter Marxismus auf Identitätspolitik, das ist ja genau dieses Ding, und da werde ich jetzt auch sagen, aber tut mir leid, lest euch die scheiß Primärquellen durch, hier die Crenshaw, die ich ja schon getroffen habe, also wo ich ja bei der Veranstaltung war, bei der Böll-Stiftung, und das ist ja auch eure grüne Stiftung, die ihr da ja hochfeiert, was ihr ja irgendwie für die Weltformel haltet, diese Intersektionalität, die hat das ja explizit gemacht, weil ihr im Marxismus die Rassenfrage da irgendwie gefehlt hat, die amerikanische Perspektive und dann so Sachen, so nach dem Motto, was sie sich da ja angeguckt hat, war ja halt irgendwie General Motors und dass sie dann irgendwie so Diversitätschampions sind, weil sie ganz viele Schwarze anstellen, die dann aber halt eben alle wieder Männer sind, die da halt arbeiten, dann richtig Fabrikarbeiter, aber dann haben sie ja bei General Motors halt nicht genug Sekretärinnen. Und das war ja irgendwie dieses Ding dann so von wegen, ja, es ist dann halt multidimensionale Unterdrückung, weil die schwarzen Männer wollen wir haben, aber die schwarzen Frauen wollen wir natürlich nicht haben. Und so ein Kram halt. Und ja. Und das ist vielleicht auch irgendwie eine Observation, die ihre Berechtigung hat, aber dieses ganze Zeug, was davon abgeleitet wird und dass man dann irgendwie diesen politischen Kampf da irgendwie führt, weil auch da wieder, ne, man will dann die Verschwörung da haben, man will dann haben, dass die Leute abgehalten werden explizit und man will dann halt eben haben, dass man das jetzt bekämpfen muss politisch irgendwie. Und man kann das nicht einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es halt eben keine Diskriminierung dann aufgrund von der Rasse dann da ist, weil die Leute können sich da halt bewerben, die Leute, wenn sie da Interesse dran haben, die werden dann eingestellt. Und das mag ja dann vielleicht auch irgendwie sein, dass es überhaupt sowieso da nicht so viele Tippsen dann da irgendwie gibt oder was weiß ich nicht was, die dann vielleicht irgendwie auch eher die Highschool zu Ende gemacht haben als die anderen, was sie dann vielleicht eher müssen als die Leute, die da irgendwie am Fließband stehen, die das dann vielleicht eher nicht müssen oder so, die dann aber halt eben, was dann die Frauen nicht so gut machen können, weil man da schwer körperlich bearbeiten muss oder so. Solche Sachen, ne, die irgendwie diese ganzen Dinge erklären würden. Ja, nee, das ignoriert man alles weg. Man macht da draußen eine politische Bewegung, um den Leuten zu sagen, Unterdrückung, gefährlich. Und man macht da draußen eine politische Strömung, wo alle Leute sich nur denken, Red Pill, es ist alles hier Mehrfachdiskriminierung, die Kreise überschneiden sich, ne? Das ist ja genau dieses Zeug, was immer, diese ganze Wokeness, die geht ja darauf zurück, auf diese Intersektionalität und dieses Ding von wegen, ja, die weißen Frauen sind ja auch irgendwo privilegiert, aber nicht so privilegiert wie die weißen Männer und die Behinderten sind noch unprivilegierter und dieses ganze Zeug. Und das ist halt eben Klassendenken angewendet auf diese ganzen Identitäten, um dann irgendwie alle Leute zu Opfern und Tätern zu erklären. Und das ist marxistische Ideologie, die ihr total normalisiert und zum eurem höchsten Wert erhoben habt. Aber natürlich seid ihr nicht die Extremen, sondern das sind nur die anderen und gegen die kann man einen riesen Kulturkampf auffahren. Und euren Kram muss man einfach nur abnicken und ausführen und machen, weil es uns ja in die Utopie führt. Ja, nur was dadurch passiert, ist doch, dass sie sich, wie soll man sagen, ja, dass sie sich durch andere Kriterien praktisch irgendwie auf Plätze mogeln, wo sie dann vielleicht nicht hingehören, aufgrund von den bisherigen Kriterien, wie Fähigkeit oder so Leistung. Das ja, heißt, und nicht nur das, sie sagen ja jetzt zu sichern und Macht zu sichern. Sie fordern ja jetzt auch die ganze Zeit, dass sie quasi ja auch diese Politkommissar-Posten kriegen, sowas wie halt eben Gleichstellungsbeauftragter oder so, wo sie halt wirklich nur angestellt werden, um ihre Ideologie durchzusetzen. Und das halt auch nur unter dem Deckmantel von Gerechtigkeit, dass die Leute halt das bekommen, was ihnen zusteht. Und dann hat man noch den Nerv, die anderen Leute dann als privilegiert zu bezeichnen und so nach dem Motto, ja, was muss man natürlich dann auch, weil wenn die anderen nicht die Schurken sind, dann ist man der nicht der Gute und dann kann man die auch nicht bekämpfen. Deswegen müssen die halt die Schurken sein. Ich habe keine Ahnung, wer auf die glorreiche Idee kam, Gleichstellungsbeauftragte zu installieren, irgendwie überall. Keine Ahnung. Das sind Politkommissare, also, das ist halt eben auch so ein Ding. Ja, weil es ist ja klar, dass man sowas auch nicht so ohne weiteres wieder wegkriegt halt, ne? Das ist doch das Problem. Das ist auch so ein Ding aus dem Marxismus. Du brauchst in dem volkseigenen Betrieb deinen Politkommissar, der sich darum kümmert, dass halt eben die politische Linie halt eingehalten wird. Ja, viel zu tun ist zwar nicht, aber... Und das hat mit Produktivität und mit Ideen und Kreativität und diesen ganzen Sachen auch überhaupt nichts zu tun. Das ist alles der Tod davon. Dieses ganze Zusammenschrumpfen auf Gerechtigkeitskampf ist der Tod jeder Kreativität und das sieht man ja auch an diesen ganzen Woken, an dieser ganzen Woken-Kunst, wo man den Leuten nur die richtigen Ideen mit in den Kopf packen will, auf Teufel komm raus. Das ist der Tod jeder Kreativität. Also das hat überhaupt nichts mit Kreativität zu tun. Und Gleichstellung bedeuten. Und dazu gehört selbstverständlich, dass Frauen zur Hälfte an allen relevanten Entscheidungen beteiligt werden und dass sie genauso viel Einkommen erzielen können wie Männer. Und darum bringen wir mehr Frauen in Führungspositionen, darum werden wir das Entgelttransparenzgesetz überarbeiten und darum werden wir auch Familien unterstützen, unbezahlte Arbeit im Haushalt, mit Kindern und in der Pflege partnerschaftlich auf mehreren Schultern zu verteilen. Und darum werden wir auch den Kampf gegen Armut von Frauen, insbesondere gegen Altersarmut, aufnehmen in dieser aber Gesellschaft. Warum maßt ihr euch denn an, in die privaten Belange eines Ehepaares einzugreifen, wenn ihr sagt, ihr müsst das ändern, auf wie vielen Schultern ja, weil die dann die Arbeit... Machen. Die machen aber, das komplett aber die falsch. Handeln das doch das untereinander aus, Chris. Das sind doch Erwachsene. Das ist Patriarchat. Das ist der Mann, sagt dann, pass auf, Frau, du pflegst jetzt und kümmerst dich um die Kinder. Und ich mache diesen super geilen Kram. Ich verkaufe meine Lebenszeit an andere Menschen, damit wir hier über die Runden kommen. Ja, Karriere nennt man das. Ja, ich meine, die reden zwar immer von Karriere und so, aber die vergessen halt, wie wir jetzt schon mehrmals angemerkt, vergessen halt die Leute, die im Lager von Amazon die Kisten hin und her tragen dabei und denken halt, Karriere bedeutet für alle einen richtig fetten Scheck bei einer Arbeit, wo man Spaß hat. Und diese Themen wollen wir auch in Europa setzen, damit auch Europa nicht unter seinen Möglichkeiten bleibt. Wir beenden die Blockade bei der Führungsposition. Oh Mann, was bist du für ein arrogantes... Wir werden die Lohntransparenz... Das ist doch so arrogant. Wenn Deutschland ihnen nicht zeigt, wie es geht, dann bleibt Europa unter seinen Möglichkeiten. Ihr seid so arrogant, ihr merkt nicht mal, dass ihr Italienern, Spaniern, Griechen ins Gesicht spuckt. Ja, und sowas hast du dann als Gleichstellungsbeauftragter in deinem Amt oder so da rumlaufen. Und andauernd hast du Langeweile und denkst dich irgendwas aus, was dir nicht passt oder so. Und dann kommst du und haut dir so ein Argument um die Ohren. Und du musst dich was Neues halten oder sowas. Als Richtlinie Nervig. Aktiv unterstützen. Und wenn die Kommission demnächst eine europäische Strategie für Pflege und Betreuung vorlegt, dann sind wir gut vorbereitet. Denn Gleichberechtigung macht Europa stark. Und es ist übrigens kein Zufall, ja, dass es Autokraten sind, die das mobil. Rad zurückdrücken. Ja, aber es ist auch keine Gleichberechtigung. Echt, diese Werbesprüche. In starken und in gleichberechtigten Gesellschaften hätten Sie keine Chance. Wir in Deutschland haben den Gleichstellungscheck vereinbart, dem sich alle Vorhaben unterziehen müssen. Und so haben wir gute Chancen, dass Gesetze dazu beitragen, die Potenziale von Frauen und Männern gleichermaßen zu heben und ihren Bedürfnissen gleichermaßen gerecht zu werden. Jo, bist du im Bauauftrag nur noch, wenn du Frauen in der Firma hast oder was? Ja. Bei den Ausschreibungsregeln zum Beispiel. Es soll alles politisch sein. Ne? Also die Politik ist dazu da, um alle Lebensbereiche für die Leute durchzuregeln, weil die ja zu doof und zu bescheuert sind, das zu machen. Beziehungsweise bleiben unter ihren Möglichkeiten. Genau, die sind auch ja, ungerecht genau, zueinander offensichtlich. Wenn keiner guckt und prüft, dann sind die ungerecht zueinander. Die bleiben unter ihren Möglichkeiten, ja, genau. Und wenn sie komplett unter ihren Möglichkeiten landen, dann kommen sie bald in so ein wunderbares Lager, wo sie dann endlich mal für die Gesellschaft die Leistung erbringen können, die ihren Möglichkeiten entspricht. Die Arbeit ist eine Frage der Ehre, eine Frage des Ruhmes und des Heldenmutes, ne, schreiben wir dann da dran. So wie in der Sowjetunion. Und das ist nämlich genau das, wo euer Scheiß hinführt. Und gleich am Eingang vom Lager wirst du einem Gleichstellungscheck unterzogen. Ich glaube auch. Dann kriegst du so eine Chargennummer. Lassen Sie mich den Blick auf ein nach wie vor großes Problem in unserer Gesellschaft lenken. Und das ist die alltägliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft. Gewalt, die Frauen in ihren Grundrechten auf Leben, Freiheit und Gesundheit massiv beschränkt und die gesellschaftliche Teilhabe verhindert. Und es macht fassungslos, dass in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Aber es macht uns nicht tatenlos, denn wir wollen das Hilfesystem verbessern und das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen. Ja, wirf dich einfach in die Arme vom Staat, der würde niemals jemandem Gewalt antun. Das darf der ja. Der gar nicht. Große Obwohl, Patriarch, doch, das darf, ne? Oh, aber ja. Ich glaube, der Staat muss es richten. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, es ist allerhöchste Zeit für Gleichstellung. Und ich werde als Frauenministerin dafür kämpfen, dass Deutschland nicht unter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber getreu des Mottos, dass wir jede und jeden brauchen, keine Frauenministerin, kein Frauenministerium schafft das alleine. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch all jenen danken, die sich tagtäglich hier in diesem Hohen Hause, aber auch in der ganzen Bundesrepublik für Frauenrechte und für Gleichberechtigung stark machen, denn nur zusammen werden wir dieses Ziel erreichen. Herzlichen Dank. Ja, das ist wieder impfen, ne? Wenn besonders viele mitmachen, dann machen alle, dann müssen alle mitmachen, jemand. Dann sind plötzlich alle geimpft oder so. Nee. War die auch im Young Leaders Programm oder so? Die redet auch wie so eine Sprechpuppe. Oh, Ule Schaus, Uhr. Nee, wir gucken jetzt nicht noch einen Bundestagsbeitrag, oder? Doch, die Storch musst du doch noch anmachen. Ja, wir müssen noch Frau von Storch gucken. Natürlich. Alter Schwede, wir haben doch schon 20 von 9 und wir haben noch ungefähr 3 Millionen. Nein. Ach, so viel ist das gar nicht, komm. Ich bin dafür. Trixi. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frauen werden abgeschafft, das ist der Titel eines Beitrags in der Emma von der Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling. Und Sie, fast alle hier, betreiben genau das. Sie, fast alle hier, sind Frauenabschaffer, weil Sie, fast alle hier, der Gender-Ideologie anhängen. Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt dann hier demnächst auch in diesem Theater. Wir warten schon mit Freude drauf. Rowling hat es begriffen, die Gender-Ideologie gefährdet vor allem Frauen und Mädchen. Männer brechen Rekorde im Frauenschwimmen, Männer in der Damenumkleide, Sexualverbrecher im Frauengefängnis, weil sie sich gerade als Frauen fühlen. Rowling lehnt diesen Quatsch ab und wird deswegen mit obsessiven... Ja, und das sind übrigens Sachen, die schon passiert sind, ne? Also das sind ja jetzt nicht Sachen, die irgendwie die Leute sich ausdenken, die eventuell passieren könnten oder so, sondern das sind ja schon Sachen, die passiert sind, dass da irgendwelche Leute ins Frauengefängnis dann gekommen sind und so. Die Grünen hatten selbst in der Partei so einen Fall, wo so ein Typ, der gesagt hat, ja, dann bin ich jetzt halt eine Frau, und dann hat er kandidiert und dann ist er auch gewählt worden. Ja, und dann war er aber nicht mehr Frau danach. Hat er nur für den Tag gemacht. Also die lassen sich dadurch auch verarschen. Ne? Die Transideologie ist totalitär und sie ist zwangsläufig totalitär. Wer so offenkundig die Natur, die Wahrheit leugnet, der muss die Wahrheit selbst zum Verbrechen erklären und jeden, der die Wahrheit ausspricht, zum Verbrecher. Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel. Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig. Ja, die Frau von Storch, die macht sich riesen Sorgen um die Frauenquote von den Grünen, dass die auch richtig erfüllt wird. So JK, früher, JK von Storch. Ich bin Markus Ganserer aber für zwei Dinge dankbar. Erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist. Und weil er zweitens die Frauenquote final ad absurdum geführt hat. Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin. Der Querbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, meint, jeder, der Herrn Ganserer nicht als Frau akzeptiert, sei transphob. Transphob ist offensichtlich ein anderes Wort für nicht blöd. Und nicht blöd sind auch die Initiatoren von Geschlecht zählt. Das sind ausdrücklich Feministinnen und Grüne, die gegen Ganserers Mandat nun klagen. Sie verstehen, dass es ohne Biologie keine Frauen gibt und ohne Frauen auch keine Frauenrechte. Am Weltfrauentag ist ein guter Moment, um festzustellen, ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau und Gender ist Gaga. Jeder Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht, und in diesem Parlament ist das die AfD. Vielen Dank. Ja, ich fand es ganz schön. Ich finde ich allerdings. Nicht cringeworthy. Aber naja. Frau von Storch, Sie haben vorhin hier dieses Parlament als Theater bezeichnet. Ich bitte Sie sehr, über diesen Begriff noch einmal nachzudenken. Sie sind ja selbst. Alter Schwede, Göring-Eckardt, das ist ein feststehender Begriff demnächst in diesem Theater. Das sagt man auch, keine Ahnung, wenn Freunde gehen nach einem schönen Abend, dann machen wir das nochmal demnächst in diesem Theater. Das ist einfach. Oh, wenn man sich an allem hochziehen will. Ach, also ich wollte unbedingt etwas sagen dazu. Und ansonsten bitte ich Sie einfach auch persönlich um Respekt vor der Kollegin Tessa Ganserer. Jetzt gebe ich das Wort. Zu einer Kurzintervention der Kollegin Britta Hasselmann. Aber ist schon cool, ne? Wenn man so sich anders anzieht, dann muss ich auch die Privilegien mehr oder so. Das sind die ganzen Privilegien weg. Ja, die Hasselmann war auch immer nicht schlecht, aber die hat auch, ja, also intelligent war es da immer auch nicht, was sie da geäußert hat. So gesehen vermisst man da nicht viel. Ich will auf jeden Fall nochmal zeigen, was sie jetzt daraus macht. Achso, jetzt ist sowas zu Ende. Ja, gerne. Ja. Das, was die Abgeordnete Storch sich gerade in diesem Haus erlaubt hat, ist niederträchtig. Niederträchtig, bodenlos. Es ist homophob und zutiefst menschenverachtend. Aber dieses Moment mal, ist ein Haus der Demokratie und ist der schwul oder lesbisch oder was ist der? Warum ist verheiratet? Ich weiß, der verheiratet hat zwei Kinder, ja. Also ist er lesbisch. Ja, dann stimmt mittlerweile schon, ja. Homophob. Ja, darum ging es doch jetzt aber auch gar nicht. Bei der Dings mit der Storch. Ja, vor allem menschenverachtend. Ja, was war da menschenverachtend? Ich meine, sie sagt ja sogar, dass sie das machen kann. Frau Hasselmann bringt nach Superlativen. Also, sie findet keine. Wenn die sich jetzt dahingestellt hätte und gesagt hätte, der Ganserer ist eine hässliche Frau oder so, dann würde ich das ja verstehen, dass man das kritisiert. Aber das hat sie ja nicht gemacht. Also. Nee, inhaltliche Einlassung kriegst du von der Hasselmann auch nicht so richtig. Und der freien Rede. Und deshalb konnte sie das hier sagen. Es erschüttert mich zutiefst, dass jemand über eine Kollegin im Deutschen Bundestag so abscheulich und niederträchtig spricht, meine Damen und Herren. Und das ist erschütternd. Ja, nicht nur erschütternd, es ist zutiefst erschütternd. Und ich wende mich wirklich an Sie alle. Tessa Ganserer ist eine von uns. Sie ist meine und unsere Kollegin. Sie ist eine der 59%-Anteil Frauen in dieser Fraktion. Und niemand von uns hat darüber zu richten oder darüber zu reden oder zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt. Und ich bin Ihnen, mich nur retten. Ich bin ja, aber sie hat auch gerade darüber geredet und gerichtet. Ja. Das ist doch ein Urteil. Schwer, wenn man auch nicht über Dinge reden darf. So. Niemand darf drüber reden, außer mir. Ja. Das ist jetzt das letzte Wort. Ich bin dankbar, dass Sie durch Ihren Applaus der Öffentlichkeit zeigen, dass Sie diese Haltung teilen. Und das ist ein gutes Gefühl und eine Unterstützung für meine Kollegin Tessa Ganserer. Ich danke Ihnen von Herzen dafür. Wir sollten zusammenstehen, bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache, als demokratische Kräfte, wenn eine solche Menschenverachtung hier im Haus passiert. Wie geil, oder? Stellen wir uns dem entgegen. Eine Frage, in der viele verschiedene Meinungen herrschen, zu einem Stützpfeiler der Demokratie gemacht. Wo alle, die mitziehen, können sich ein Fleißsternchen ins Demokratieheft kleben. Vor allem, wie gesagt, menschenverachtend ist es nicht. Menschenverachtung wäre, wenn man dieser Person absprechen würde, ein Mensch zu sein. Also ich denke auch, dass bei den Abgeordneten, die da sitzen, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich, identifiziere mich ja wie ein Hamster. Ja. Da kommen Leute hin und sagen mir, das ist halt richtig dämlich irgendwo. Weißt du, du bist kein Hamster. Was ist denn das? Und dich als Hamster zu behandeln, ja, ist halt schlecht. Ist denn, ja, ist ich fühle mich wie 65, ich hätte keine Rente. Wo ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen die ist keine Frau und sollte nicht auf diesem Quotenplatz kandidieren zu hier in diesem Parlament sind zu viele Männer und hier sollten mehr Frauen sein, tralalala, und wir müssen das Wahlrecht ändern, damit das auch so wird. Also, wenn sich jetzt alle Kerle da im Parlament hinstellen würden, sagen würden, wir sind jetzt alles Frauen, ja, so, dann habt ihr doch eure 100%ige Frauenquote. Könnt mich mal. Ja. Ja, also ich fand es auch komisch, dass sie die so lange haben reden lassen da. Weil das sei eigentlich auch nicht üblich bei diesen Kurzinterventionen. Normalerweise kriegen die Leute dann gleich alle immer gesagt, dass sie zum Ende kommen sollen und die von Storch wieder jetzt darauf antworten, was ja, soweit ich weiß, auch selbstverständlich ist, aber die komische Präsidentin fragt sie dann jetzt dreimal, ob sie irgendwie dann eine Kurzintervention anmelden will. Also fand ich alles ganz merkwürdig. Aber ja, sei vorsichtig, bei komischer Präsidentin hört für die Frau Göring Eckert der Spaß an. Ja. Denk an das Hohe Haus. Das kann auch sein. Ja. Das Hohe Haus. Das Hohe Haus der Tiefflieger. Ja, und die Story ist ja dann so ein bisschen rumgegangen, natürlich. Ja, aber ich verstehe es halt nicht, weil es wurde überall nur wieder verbreitet mit, ja, menschenverachtende Rede, dies, das, jenes und auch bei solchen Sachen wieder. Leute, ihr wirkt wie eine Herde. Ne? Eine Herde von ja, Leuten, die nur ihr Narrativ Herde, und dann und sich dann aber darauf berufen die ganze Zeit, ja, wenn mehr Leute wie wir hier wären, dann wäre alles viel sachlicher und viel empathischer. Das ist doch wirklich absurd, wenn ich mich dann morgen zur Frau erkläre, dann kann ich mich bewerben als Frau oder was? Das ist doch Blödsinn einfach nur. Das macht doch auch gar kein Arbeitgeber mit. Ich will nicht vorstellen. Und es wird ja immer für Vorstände werden, wenn Frauen gesucht. Vielleicht kann man sich da mal bewerben, da ist vielleicht ein bisschen Geld drin. Ja, ist gut, nächstes Thema. Ja. Ja, nächstes Thema. Valentinstag. Schönes Thema, oder? Herzchen. Ist ja schon vorbei. Für mich war der Valentinstag immer das schlimmste aller kommerziellen Feiertage. Der 14. Februar steht für mich für heteronormativen, kapitalistischen, pärchenzentrierten Kitsch. Was ist der Tag, an dem Ehemänner einen hässlichen Blumenstrauß und ein noch hässlicheres Stück Schmuck für ihre Frau kaufen, die sie das restliche Jahr über betrügen und ausbeuten? Oh, jenseits von Heterokonstellationen verbinde ich den Tag mit Unbehagen. Pärchen-Content auf Social Media wird nicht cuter, weil er homo ist. Soweit so pessimistisch. Habt ihr schon was? Habt ihr schon was für euch rausstellen können? Boah. Wenn ich an der obersten Schicht meiner Abneigung lang genug kratze, löst sich der graue Film des Kapitalismus, der Hetero- und Paranormativität wie bei einem Rubbel los. Was bleibt, ist Liebe. Ich glaube, das nennt man Dreck, oder? Auch die Liebe löst im ersten Moment mein Abgrenzungsbedürfnis aus. Liebe, das ist so romantisch, so emo, irgendwie cringe. Obwohl als Kind mein größtes Idol Sailor Moon war, die Kriegerin für Liebe und Gerechtigkeit, bin ich in einer Welt aufgewachsen, in der wir für Gefühle bestraft werden. Nur eine kleine Bandbreite unserer Emotionen wird gesellschaftlich als angemessen erachtet. Der Rest ist zu beseitigen, mit einem nassen Tuch wegzuwischen, wie starkes Make-up, das uns zu Mädchen statt zu Menschen machen soll. Alter Schwede. Ja. Was? Ich habe die richtige Platte für Sie von Twisted Sister. Der Titel der Nachspielplatte lautet Love is for Suckers. So fühlt sie sich wohl. Oder halt, was der X-Ray im Chat vorschlägt. Das Leben ist kein Emo-Poetry-Slam. Das wäre auch ein guter Titel. Liebe zuzulassen muss nicht heißen, die Hetero-Kleinfamilie abzufeiern. Sie kann auch Freundinnenschaften oder eine Community ins Zentrum rücken. Über das revolutionäre Potenzial der Liebe hat Bell Hooks ausführlich geschrieben. Meine FreundInnen liebe ich über alles. Ich feiere sie jeden Tag. Sie bedeuten mir die Welt. In einer hetero- und paranormativen Gesellschaft mag das radikal erscheinen. In meinem queeren Umfeld ist das nicht weiter nennenswert. Alter, herrlich. Ja, würde ich ja gerne mal sehen, den Haufen. Ob die abends bei Aldi stehen mit ihren Kadetts? In einer Welt, in der Liebe und Sex nur dann etwas wert sind, wenn sie dem Erhalt unserer Arbeitsleistung oder der Fortpflanzung dienen, ist queere Liebe in jeder Form widerständig. Das Leben ist düster genug, besonders jetzt, da habe ich keine Lust mehr, mich für die Dinge zu schämen, die meinem Leben Schönheit und Bedeutung verleihen. So weit, so kitschig. Ich habe eigentlich immer die gleiche Frage an die Taz. Warum druckt ihr das? Warum gibt es da Geld für? Warum? Das kann euch jeder 14-Jährige schreiben oder jede 14-Jährige. Es ist mir auch ein bisschen zwanghaft, nonkonformistisch oder so. Ne? Oh, unerträglich, oder? Das ist wie wenn der Amjad, der kann auch nie ohne einen Hitler-Vergleich. Mhm. Bei ihr geht es halt nie irgendwie ohne, die Männer kaufen ihren Frauen hässliche Sachen und betrügen sie die ganze Zeit. So stellen die stellen sich, das ist wirklich wahnhaft. Ja. Mhm. Für die ist heterosexuelle Liebe ist nur Fortpflanzung und Erhaltung der Arbeitskraft. Völlig irre. Ja, die Liebe, die Arbeit, die Fortpflanzung, ne? Viele die Liebesarbeit, die Beziehungsarbeit, ne? Oder wie nennen sie es mal, Care-Arbeit oder so. Ja. Die Care-Arbeit, ja. Die ist sehr wichtig, die Arbeit. Ja, hier haben wir einen Artikel. Es geht im Endeffekt um die Dominanz des weiblichen Artikels in der deutschen Sprache. Es wird ja immer die Dominanz des Männlichen in der Sprache herbeigeredet. sage ich jetzt einfach mal, ne, oder problematisiert. Dabei besteht die Sprache ja aus verschiedenen Sektoren, nicht nur die personalistische oder die personelle Welt oder der Personensektor, sondern die Dingwelt beispielsweise, die Gesellschaft, der gesellschaftliche Teil der Sprache. Da gibt es ja sprachwissenschaftlich unterschiedliche Abgrenzungen, geht über meinen Horizont hinaus. Der ganze Artikel ist auch eher ein bisschen mit einem Zwinkern geschrieben, weil im Endeffekt geht es darum, die Debatte hat sich verengt auf das sogenannte generische Maskulinum. Mit ihm wird beispielsweise von dem Schüler, dem Lehrer, dem Autor gesprochen, auch wenn Frauen und alle anderen Geschlechter gemeint sind. Die Konzentration bis Fixierung auf dieses Problem verengt bislang die Aufmerksamkeit für geschlechtergerechte Sprache massiv. Zentrale Elemente der Natur, die Dingwelt sowie die Gesellschaft. Weibliche Artikel, dieses Thema kommt in der Auseinandersetzung um geschlechtergerechte Sprache nicht vor. Darum nun einige Beispiele. Und dann geht es, ohne die Arbeit können Menschen nicht existieren. Erstaunlicherweise begegnet uns hier nur der weibliche Artikel. Die Wirtschaft, die Ökonomie und die Firma sind die Bereiche der Arbeit und Reproduktion. Die Konjunktur dieser mit weiblichen Geschlechtswort versehenen Wesen erweist sich als entscheidend für die Einkommenssituation der Menschen. Ihre Gesamtheit müssen wir, ob wir wollen oder nicht, wieder mit einem weiblichen Artikel versehen. Die Bevölkerung und so weiter geht's über verschiedene Sektoren, zum Beispiel die Wissenschaft und Kultur. Wie entsteht sie? Durch die Forschung, durch die Erkenntnisarbeit und die Theorie. Also und so weiter und so fort. Fand ich einfach mal einen ganz amüsanten Beitrag zu dieser ganzen Gender-Debatte, der das Ganze mal so ein bisschen auflockert und ein bisschen persifliert. Ja, in der Regel ist ja das Problem, wenn es in die Mehrzahl geht. Dass dann, aber da sage ich ja auch immer, da kommt ja dann auch in der Mehrzahl, kommt ja bei allen Wörtern die vor. Also das wird das Maskulinum, das hinten steht, schon vorne wieder ausgeglichen. Durch das die davor. Jein, das ist ja nicht, das ist ja kein weibliches die. Ja, das sagst du jetzt. Das ist auch kein männliches Maskulinum da. Das ja, aber bei der Mehrzahl bezieht es sich ja auf die Personen. Ja. Also nicht auf die Alte da. Ja, auf die egal. Emma. Der Artikel selber ist aber doch weiblich. Emma in Nachruf. Ja. In der Mehrzahl auch? Lass uns über sowas, nicht streiten. Das ist doch Quatsch. Dann sage ich lieber Enz. Enz, ja eben. Warum sagen egal. Wir nicht einfach Enz? Das ist dann auch noch egal. Es ist komplett egal, denn es ist der Text, ja. Ja, die Texte. Aber es ist die Sprache. Was in dem Text drin steht, ist alles männlich, egal wie weiblich es ist. Sogar die Männer heißt es. Ja, das ist eine Seite hier, die vielleicht scrollst du mal ganz hoch kurz, Chris. Es ist der Buchstabensalat. Die Emma? Ich weiß gar nicht, dass es die Seite gibt. Das gibt es nicht. Die ist vielleicht auch interessant für unsere Zuhörer. Die heißt nämlich sozialismus.info. Ja. Hätten wir doch nur gewusst, dass es so einfach ist. Das ist ja auch der Sozialismus. Da weiß man direkt, dass es nicht gut sein kann. Und auch gleich mit der schönen Fahne hier. Gleich vertrauenerweckend auch mit so einem Stern drauf. Finde ich gut. Und die haben es jetzt also die Emma vorgenommen, weil die Emma nicht so will, wie sie das wollen. Viele der politischen Missgriffe, die sich die Emma im Allgemeinen und Schwarze im Besonderen seither geleistet haben, haben hier ihre Wurzel. Ein Beispiel ist Schwarzes Kampf gegen das Kopftuch. Sie erkennt richtig, dass Religionen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung traditioneller Rollenbilder spielen. Ihre Forderung nach Trennung von Kirche und Staat und der Verbannung religiöser Symbole aus öffentlichen Einrichtungen ist nicht falsch. Problematisch wird es, wenn gefordert wird, Angehörigen diskriminierter Minderheiten das Tragen religiöser Symbole, die mit ihrer ethnischen Zugehörigkeit assoziiert werden, zu verbieten. Wie jetzt? Ich denke, vor dem Gesetz sind alle gleich. Der Sozialismus bei euch nicht? Okay. Schwarzer fordert unter anderem ein Kopftuchverbot für Muslime, weil dieses Kleidungsstück für sie die sexistische Unterdrückung der Frau im Islam symbolisiert. Soweit ich weiß, fordert die das für öffentliche Einrichtungen, aber nicht für allgemein. Ich meine, dass sie es allgemein nicht mag, brauchen wir uns nicht streiten, aber ich glaube nicht, dass sie ein Verbot fordert. Die Tatsache, dass Islamfeindlichkeit im Westen keine Religionskritik, sondern eine Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist, spielt für sie keine Rolle. Was? Islamfeindlichkeit im Westen ist keine Religionskritik. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, aber das von dem Kopftuch finde ich irgendwie schon nicht richtig, dass auch schon Kinder das tragen, weil eigentlich geht es ja hier um Sexualisierung. Jaha, das ist Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, was du hier machst. Viel eindimensionaler habt ihr es nicht mehr bei sozialismus.info, hoffe ich. Dann geht es noch um die Porno-Kampagne von Emma und so weiter und so fort. Auch wenn ihr Name noch vielen bekannt ist, spielt die Emma in der aktuellen antisexistischen Bewegung keine Rolle. Tja, alte weiße Frauen nehme ich an. Eine neue Generation von AktivistInnen beginnen zu verstehen, dass der Kampf gegen alle Formen von geschlechtsbezogener Diskriminierung, aber auch gegen Rassismus und andere Unterdrückungsverhältnisse nicht gewonnen werden kann, solange die Ausbeutung und Unterdrückung der Klassengesellschaft nicht solidarisch überwunden wird. Werden die eigentlich vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet? Sozialismus.info? Und dann lassen sie sich natürlich noch über TERFs aus, weil die Emma halt auch in einem seltenen Schulterschluss mit Beatrix von Storch, Frau Ganserer, halt gesagt hat, das ist nicht richtig, oder dem Herrn Ganserer oder wie auch immer gesagt hat, das ist nicht richtig, dass die Person auf einem Frauenplatz im Parlament sitzt, sozusagen. Ja. Emma vertritt seit Jahren TERF-Positionen, kämpft gegen die rechtliche Gleichstellung von Transmenschen und warnt vor der Fehldiagnose Trans, wie übrigens auch die intellektuellen Bild die Welt in einem Artikel vom 14. Januar. Was mit TERFs nicht stimmt, woher ihre falschen Positionen kommen und wie sozialistisch für FeministInnen sowohl gegen Transfeindlichkeit als auch für die Rechte aller Frauen kämpfen, diskutieren wir demnächst auf unserer Webseite sozialismus.info. Ist schon geil, ne? Woher kommen die falschen Positionen von denen? Woher kommen die nur? Wie kommen die da drauf? Die sind doch falsch. Die Positionen. Müssen die doch wissen. Kommt man da drauf? Was ist dialektischer Materialismus? Will ich das wissen? Ja, das hier ist Campact, die sich darüber beschweren, dass Medien nicht den Begriff Femizid verwenden, sondern Beziehungstat, Bluttat, Familiendrama und sagen dann, wie es richtig wäre, Doppelpunkt in Fettschrift. Femizid. Feminizid, Frauenmord. Oh mein Gott. Ja, also habt ihr es gehört, Journalisten? Hört auf die Aktivisten und benutzt ihre Sprache. Was ist nochmal der Unterschied zwischen Femini und Femizid? Ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Femini, Femina, Femini, Femia. Also Femizid ist eigentlich nicht, wenn man eine Frau umbringt, sondern wenn man aber was alle Frauen ich umbringen möchte. Ist, Wenn man andere Wörter in der Weise nimmt, zum Beispiel Fungizid, dann ist das ja ein Mittel, um Pilze umzubringen und nicht der Mord an einem Pilz an sich. Deswegen finde ich das auch schon komisch. Also Pestizid zum Beispiel ja auch, ist ja nicht wirklich, versteht ihr, was ich meine? Und ich habe es auch einen Fall von einer Frau, die gezielt ja den Männer versucht hat umzubringen, weil sie dann vielleicht ein Maskozid oder so, ne? Nee, das ist ja einfach nee, auch nicht, ne? Nee, die hat die ja nicht ausgesucht, passiert. Weil die Männer sind, sondern weil die toxisch waren. Das ist, gibt doch keinen Reverse-Femizid. Gibt's nicht. Zu einem Femizid gehört immer eine Power-Privilege-Situation. Ja, und wie nennt sich das, wenn eine Frau eine andere Frau feminizidiert? Das gibt's nicht, bitte. Ist das dann ein lächerlich? Frauen, die Frauen umbringen, preis ich bitte dich. Wenn, dann tun die das nur, weil deren Männer ihnen das im Kopf. Weil die dann sozial konstruiert männlich sind in der Zeit. Stimmt. Ja, und das hier ist ein Sub-Beitrag, der mal wieder ziemlich unterirdisch war. Spiele ich jetzt nichts draus vor, aber das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Wir haben hier die Aktivistin, die den Hashtag Konsequenzen für Luke irgendwie mit veranstaltet hat und wir sehen ja aus ihrem Tweet spricht Wut, die Zahl ihrer Follower wächst. Ja, also es wird hier alles so präsentiert, als ob das total super und vernünftig wäre, halt irgendwie zu erwarten, dass der Mokritsch irgendwie einen auf den Deckel kriegt. Und die Aktivistin, die immer am Grinsen ist, Warum ist das denn so wichtig? Wird hier irgendwie, wie gesagt, an der einen Stelle so, ja, ist das wirklich, ist das so schlimm, wenn man hier gecancelt wird wegen irgendwelchen Vorwürfen? Passiert das? Wird man da gecancelt? Ist das so? Ja, natürlich ist das so. Das ist mit das Schlimmste, was man den Leuten überhaupt vorwerfen kann, dass sie irgendwie Frauen hassen oder dass sie die vergewaltigen wollen oder so. Das ist mit das Schlimmste überhaupt. Ich habe gerade. Das Einzige, was man vielleicht das noch toppt, ist mit Kindern. Aber ich habe gerade so eine Twilight Zone-Folge im Kopf, wo sie das sagt: So, ist das denn so schlimm? Und dann geht sie schlafen, am nächsten Morgen wacht sie auf und alle Zeitungen sind zugepflastert darüber, dass sie, was weiß ich, ja, zum Beispiel pädophil ist. Und dann sagt sie: Aber das bin ich doch gar nicht, oh Gott, und aber ist das denn so schlimm? Ja. Mystery. But chickens come home to roost. Ach ja. Und der Typ ist irgendwie der Anwalt oder so von ihm oder so. Das ist das einzige Vernünftige natürlich in diesem Ding. Und dann ist immer wieder so diese rhetorische Frage irgendwie. Ja, wie gehen Journalisten damit um, wenn Vorwürfe erbracht werden? Wie gehen sie damit um? Und die Antwort, die sie dafür haben, ist, ja, einfach drucken, ne? Weil ist ja wichtig. Und diese Dame hier ist diese Ann-Kathrin irgendwas, die damals beim Spiegel diesen Artikel geschrieben hat über irgendwelche Männerrechtler und Pickup-Artists und diese ganzen Leute und die alle in einen Topf geworfen hat, umgerührt hat und irgendwie diese Frechheit da reingeschrieben hat, von wegen, ja, die gibt es so, es gibt die, die und die und das ist halt alles eins und die wissen nicht, wie sie sich nennen sollen, ne? So nach dem Motto. Das war also dieses, die wissen nicht, wie sie sich nennen wollen, ist ein wörtliches Zitat aus dem Artikel. Und ja, also halt auch eine in der Wolle gefärbte Ideologin, die alles nur so bewertet, wie das halt ihr einfällt und da überhaupt nicht rational irgendwie an irgendwelche Sachen rangeht. Und was ich halt auch nicht wusste, ist diese Ex-Freundin von dem Luke, die hat hier so einen Podcast über Sex halt mit so einer anderen. Und das lässt das Ganze auch für mich gleich wieder in einem ganz anderen Licht erscheinen, weil ich wette, das war einfach nur so ein Ding, so nach dem Motto, wir haben hier irgendwie, nur woran erkenne ich eine toxische Beziehung, ist der Titel von dieser Folge. So müssen wir alle mal unsere Anekdote irgendwie erzählen. Und das war halt die komische Anekdote, die da erzählt hat, von wegen, ja, und dann hat er mich da irgendwie bewegt und dann irgendwie gesagt, so, jetzt hätte ich dich fast vergewaltigt oder so, was ja irgendwie dieser Spruch da war. Und das ist dann das, wo Dritte dann draus konstruiert haben, Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung und dann Konsequenzen für Luke, Konsequenzen, Konsequenzen und andere. Ja, da fragen wir nicht, wie die motiviert sind, wie kommt man auf so eine Idee? Also. Und diese Journalistin hier, die sagt halt ohne Spaß so, ja, die rechtlich ist das dann so, dass da keine Anklage erhoben wird und so weiter, aber das ist ja nicht unsere Schnur hier vom Journalismus, weil wir sind ja schon quasi, also so nach dem Motto, unsere moralischen Vorstellungen sind das, womit wir hier Politik machen. Ne? Unsere moralischen Vorstellungen sind das, womit wir Politik machen und das ist das, was wir irgendwie publizieren können, ist halt unsere Moralpanik, die wir verbreiten wollen und so und ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Wenn wir hier irgendwie die Leute, die wir ausgemacht haben als die Bösen in der Gesellschaft, wenn wir die einfach mit Scheiße beschmeißen und fordern, dass deren Karrieren beendet werden und so, dann sind wir gerechtfertigt, weil das sind unsere moralischen Vorstellungen. Und die sind die Richtschnur für alles und das ist journalistisch einwandfrei, dass wir einfach nach unseren moralischen Vorstellungen gehen und auf alles andere scheißen, aufs Persönlichkeitsrecht von anderen Leuten scheißen und da kommen wir halt mit durch, weil wir also eine feministische Ecke da irgendwie fahren, die jetzt gerade gegen jeden Zweifel irgendwie immun ist und wenn das dann irgendwann selber trifft, dann gucken wir wieder blöd. Na, also fand ich unglaublich und das ist von Zapp das Medienmagazin halt eben verbreitet. Und ganz am Ende war da noch irgendwie so ein Ding, ich meine, das war auch in dieser Sache irgendwie, wo sie dann noch wieder auf Julian Reichelt irgendwie gekommen sind, wenn ich da richtig erinnere. Ja, das ist schlimmer als die Heute-Show, die auch andauernd irgendwie jeden Scheiß auspacken mussten. Ja, aber ich weiß nicht mehr, ob ich mich da richtig erinnere, ob das ein anderer Scheißbeitrag von denen war. Aber es war widerwärtig. Es ist echt, normalerweise ist diese Frage von denen ganz einfach zu beantworten. Nämlich, wenn da die Leute, ihr dürft keine Kampagnen fahren gegen irgendwelche Leute mit irgendwelchen Anschuldigungen, die nicht bewiesen sind. Das ist die Antwort auf eure Frage, was Journalisten da dürfen. Also. Die haben das auch verboten gekriegt, ihre Spiegelberichterstattung. Da haben sich ja auch drüber aufgeregt. Ja, alle Mittel sind recht, hä? Ja, scheinbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja, gut, werden sie jetzt nicht mehr machen, wenn sie das verboten gekriegt haben, aber hier, hier schreibt ja auch der Spiegel über den Martenstein, der beim Tagesspiegel in den Sack gehauen hat. Und zwar hatte der die gelben Sterne verteidigt, da diese David-Sterne, mit denen die Querdenker da teilweise losgezogen sind. Hat das einigermaßen verteidigt, hat jemals gesagt, dass das ganz Zeichen für einen Antisemiten ist. Und daraufhin haben sie eben den Artikel gelöscht, nachdem da ein bisschen Shitstorm oder sowas passiert ist. Und das hat er sich dann nicht gefallen und das hat dann gesagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ne? Er schreibt wohl noch für die Zeit, aber sind es wohl auch nicht. Ja, eben, also ja, verteidigt hat er im Endeffekt überhaupt nichts. Ne? Er hat nur gesagt, dass es nicht antisemitisch ist aus seiner Sicht. Jo. Und er hat wohl auch betont, dass es trotzdem ja ziemlich heftig halt ist. Ist, man hatte nicht, das aber das ist ja jetzt auch schon bei diesen Leuten, das ist halt einfach ein Faktum bei diesen Leuten. Ne? Für die ist das so, ja, das beweist er jetzt ohne jeden Zweifel, dass diese Leute Juden hassen oder so. Ja, so ungefähr, ne? Ja, das ist ziemlich so hergeholt, ne? Aber es ist ja halt auch so, wieder, oder über Bande schon wieder oder so, das übliche Ding, oder es ist ein Code vielleicht irgendwie, ne? Jetzt mittlerweile halt auch schon. Oder ja, nee, ist das eine Geringschätzung oder so, und das ist dann auch, das eigentlich Zeichen dafür. Ist wirklich das Common-Sense-Ding schlechthin eigentlich, diese Analyse davon, die ich absolut nachvollziehen kann, dass man einfach sagt so, ja, okay, diese Leute vergleichen sich da vielleicht mit was, und dieser Vergleich hinkt unglaublich, und ist vielleicht auch ein bisschen geschmacklos, aber zu sagen jetzt, es ist einfach aus meiner Sicht absoluter Bullshit zu behaupten, einfach so, dass diese Leute was gegen Juden haben, nur weil sie irgendwie meinen, dass so ein Ding, womit man irgendwelche Leute versucht hat auszugrenzen, jetzt zu übertragen ist auf Ausgrenzung mit diesem Impfstatus. Wobei das ja schon angefangen hat, lange bevor sie überhaupt mit diesem Impfstatus irgendwelche, als das noch eine Verschwörungstheorie war, mit irgendwelchen Immunitätsnachweisen und so, die sie später dann gemacht haben. Ja. Ja, ich finde, der Artikel ist auch auffällig kurz, also beschreibt das faktische, ja, eben umfassend, wie es dann ist, so ist ja nicht so viel. Und ansonsten halten sie sich komplett zurück, also sie stellen sich weder hinter ihre, ja, wie soll man sagen, also ihre Klientel oder ihre Leute, ne? Man könnte ja mal vielleicht vermuten, dass der eine Journalist den anderen mal verteidigt oder so. Das kommt nicht vor und überhaupt ist da auch in jeglicher Meinung komplett hinterm Berg gehalten. Also, Spiegel ist auch ein Scheißblatt einfach geworden, ne? Aber ja. So eine Aktion denke ich mir so, ich meine, jeder, der das sieht, dem ist schon klar, was da mit für eine Message theoretisch gesendet werden soll, aber gleichzeitig ist klar, dass es so daneben ist, dass es nur auf Ablehnung stößt und ich weiß es nicht, das ist, hat schon ja, fast... Es ist eben auf den Erregen. Charakter, so das nach es wahrscheinlich auch. So ein riesiges Eigentor. Wer hat denn diese Idee eingeflüstert, dass man das machen sollte? Vielleicht war da ein Schelm am Werk, der die Leute halt besonders schlecht dastehen lassen wollte, weil das ist so daneben. Ja, aber auf der anderen Seite hast du im Bundestag die ganzen Leute, die sich alle damit rühmen, dass sie ja die Unterstützer der Verfolgten, der Nazis irgendwie sind und sich da mit denen da in einem Ding irgendwie sehen und die ganze Zeit irgendwie, ja, und wir werden ja angefeindet und unsere Freunde werden alle angefeindet und alle sind sie die Opfer vom Vierten Reich, was hier errichtet werden soll von sämtlichen Leuten. Und das sieht ja auch keiner als irgendwie problematisch an oder als Verharmlosung von irgendwas, wenn man da jeden Scheiß gleich zum Rechtsextremen, wenn man mit irgendwelchen beschissenen Computerspielen um die Ecke kommt und irgendwie meint, hier, es ist alles das Vierte Reich. Also, ja. Ja, also nur mal so nebenbei, ich würde Irgendwie so ein Mau-Anzug oder sowas fände ich eine eher bessere Kluft für so eine Demonstration, um die Message rüberzubringen, dass man unterdrückt wird oder sich unterdrückt fühlt. Aber das ist nur so eine kleine Idee. Ja, wir bleiben beim Journalismus. Hier haben wir Springer-Affäre. Vizechef der Zeitungsverleger tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Und das ist wohl irgendwie einer von den Chefs von der hier Redaktionsnetzwerk Deutschland, die ja zu einem großen Teil der Deutschen Verlagsgesellschaft gehören, die wiederum eine hundertprozentige Tochter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist. Und der Spiegel, die ja Konkurrenten von Springer sind, sagen hier, dass das wohl daran liegt, dass ja der Julian Reichelt da nicht schnell genug entlassen wurde beim Springer und dass das natürlich dann bedeutet, dass der Döpfner ein ganz schlimmer Finger ist. Und der ist ja der Vorsitzende von dem Bund Deutscher Verleger oder so ähnlich, Zeitungsverleger. So heißt es, glaube ich, ne? Bund Deutscher Zeitungsverleger. Und das ist ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen den Dorn im Auge, dieser Bund Deutscher Zeitungsverleger, aber die ja auch größtenteils dahinter stehen, zu sagen, dass hier ARD und ZDF nichts im Sinne von hier Online-Medien sowie wie Zeitungen machen dürfen, was sie eigentlich gerne machen würden. Die würden ja gerne richtig wie eine Zeitung halt online publizieren, dürfen sie aber nicht, weil es ja da diese Vorschriften gibt, auch dass die ganzen Beiträge alle gelöscht werden müssen nach einer gewissen Zeit und so und dass sie dann nur zu tagesaktuellen Themen überhaupt in Schriftform irgendwas machen sollen, weil sie halt Rundfunk sind. Und das sind alles so Sachen, die dieser Bund der Zeitungsverleger halt durchgesetzt hat mit Lobbyarbeit und ist denen natürlich ein Dorn im Auge und ich denke mal, Spiegel größtenteils dem verfeindeten Springer-Konzern. Das war ja auch so, dass diese 68er-Geschichte damals ja auch ganz viel vom Spiegel angeheizt wurde, weil die ja die Springer als Feindbild hatten. Das diesen Zusammenhang stellt zumindest hier die Bettina Röhl in ihrem Buch Ne, die Raff hat euch lieb, das ist ja die eine Tochter von der, sag schnell, wie heißt sie, Ulrike Meinhof. Und die meint halt, dass ja ganz viel von diesem Gedöns, was wir da damals 68er Zeit hatten, war halt, weil die 68er ja so ein Springerfeindbild hatten und der Spiegel hat es halt schön angefeuert, in dem Zusammenhang auch immer schön reingefallen auf alle möglichen Desinformationskampagnen. Sowieso der Spiegel eigentlich ganz vorne, was Desinformationskampagnen reinfallen angeht in der Geschichte von Deutschland. Und ja. Also. Mal gucken, ob sie es noch hinkriegen, dem Döpfner einen Strick zu drehen. Und in der Schweiz haben sie jetzt mit Volksbegehren schon vor 2-3 Wochen, war das, glaube ich, haben sie das Medienpaket abgelehnt und das war irgendwie so ein Ding, wo sie halt alle möglichen Medien mit staatlichem Geld finanzieren wollten und das hatte wohl breite Zustimmung durch alle politischen Lager, schreibt hier die Neue Zürcher Zeitung. Die Idee allein, ne? Aber in der Schweiz hat es die direkte Demokratie gesagt, nee, lieber kein Geld für irgendwelchen Journalismus rausballern vom Staat. Ja. Und in dem Artikel stehen ja noch ein paar Details. Ganz interessanter Artikel, auf jeden Fall auch noch als Leseempfehlung. Und die Grünen in der Schweiz sagen so Sachen wie Tabakwerbeverbot, gut so. Und jetzt die Kabilat. Wir Grüne in der Schweiz fordern ein allgemeines Werbeverbot für Konsumgüter, Ausrufezeichen. Werbung schafft Bedürfnisse, die wir nicht haben und kurbelt unnötigen Konsum an. Das Werbeverbot für Konsumgüter? Ja. Also, ich meine, es gibt eine sehr lustige Theorie, wo Werbung halt quasi aus der Kriegswirtschaft, Kriegspropaganda hervorgegangen ist, weil vorher Werbung ja im Endeffekt nur eine Ankündigung von einem neuen Produkt war und nicht immer wieder das Gleiche beworben wurde. Das ist ja eine Taktik aus der Propaganda. Aber Konsumgüter allgemein nicht mehr bewerben dürfen, dann kann man auch gleich die gesamte Werbung verbieten. Dann hat Werbung wirklich gar keinen... Das schadet unserem Wohlbefinden und der Umwelt. Dann, aber dann dürfen nur noch Unternehmen von Unternehmen kaufen und wie kaufen Privatleute dann? Unternehmen? Welche Unternehmen? Volkseigene Betriebe, meinst du? Also es gibt dann, das Einzige, was noch beworben werden darf, sind Abtreibung. Wahrscheinlich, ja. Ja. Abtreibung und politische Verlautbarungen der Grünen in der Schweiz. Natürlich, alle politischen Programme, ne? Demokratie leben, kriegt ganz viele Plakate überall. Und Kipppunkte. Die große Schwester, weil in allen freien Flächen wird die große Schwester nur plakatiert. Und das ist auch die Schweiz hier. Ja, ja, ja, keine Menschenrechte für Affen. Basel lehnt Primateninitiative in einer Volksabstimmung ab. Ja, also einerseits natürlich traurig, ne? Müssen wir ja sagen, ne? Trifft uns ja alle sehr nah hier. Ne? Aber ich meine, Affen haben Tierrechte. In der Schweiz hat ein sehr starkes Tierschutzwohlrecht, ein eidgenössisches und spielt auch an sich eine relativ große Rolle international bei der Erhaltung von bedrohten Tierarten. Diese Abstimmung ist zu 75% abgelehnt worden, weil halt diese Tierrechtsvereinigung Sentience Politics relativ transparent war, dass es einfach nur eine reine Aktivistenveranstaltung war. Sie wollten das Leiden aller fühlenden Wesen reduzieren. Und wir müssen mehr Verantwortung für die Tiere in unserer Obhut übernehmen. Es darf keine Forschung an Affen stattfinden. Allerdings spielt das in der Schweiz, in dem Bereich, wo hier die Abstimmung Gültigkeit hätte, auch kaum eine Rolle, weil dieses Gesetz hätte nur Affen betroffen, die halt im Rahmen von irgendwelchen staatlichen Programmen sich in der Schweiz aufhalten würden. Es gibt zwar zwei Tierparks, allerdings würden die also Zoo Basel und ein Tierpark Lange Erlen, da leben sehr viele Affen, die teilweise auch wieder zur Repopularisierung genutzt werden in den Ursprungsländern. Diese ganzen Programme wären dadurch verboten worden und die Tiere im Zoo wären aber trotzdem weiterhin da gewesen. Sie hätten halt nur nicht mehr diese internationalen Programme machen können. Und da ist jetzt halt die Frage, ne, da war halt die Frage, was sollte das Ganze überhaupt? Und deswegen ist es auch mit so großer Stimmung abgelehnt worden. Ja, die sind halt, dass es überhaupt zu so einer Abstimmung gekommen ist, liegt halt daran, dass diese Sentience-Vereinigung halt ja auch die Gutmütigkeit der Leute ein bisschen ausgenutzt hat, aber wo die dann gemerkt haben, worum geht's hier überhaupt? Ne? Also wie gesagt, kann man sich wirklich fragen, ging es darum, jetzt irgendwelche internationalen Wiederaufforstungsprogramme von Affen zu torpedieren? Wer kann wirklich ein Interesse daran haben? Und deswegen, ja, okay, Wiederaufforstung ist vielleicht nicht der richtige Begriff für Affen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die Affen leben im Zoo und werden aufgepäppelt und können sich lustig vermehren und dann werden sie irgendwann in der Wildnis ausgesetzt, wenn es denn möglich ist, wenn sie sich in der Wildnis aufpassen können. Apropos in der Wildnis ausgesetzt. Gauland von Wahl des Bundespräsidenten ausgeschlossen. Er musste vor der Tür stehen bleiben. Ja, er musste erst einen Test machen. Und den haben sie dann aber irgendwie nicht anerkannt oder so. Nee, er hatte einen mitgebracht, den haben sie nicht anerkannt. Ich weiß es nicht ganz genau. Die Story war ein bisschen komisch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so gewesen sein kann. Auf jeden Fall haben sie ihn dann nicht zugelassen, weil irgendwie das vielleicht mit seinem Test nicht stimmte. Also, ja, ein bisschen komisch, ne? So werden die Regeln ausgesetzt. Die Stimmen kaputt gemacht. Aber er war auch der Einzige, soweit ich weiß. Ich glaube, er war nicht der Einzige, wenn ich den Artikel richtig in Erinnerung habe. Ja, auf jeden Fall scheint diese Speicheltest, die schreiben jetzt, wäre irgendwie beaufsichtigt worden von einem Zahnarzt und der hätte wohl auch andere beaufsichtigt, teilnehmen durften. Ja, das war die willkürlich. Das finde ich ein bisschen unglaubwürdig, aber okay. Wenn das wirklich so war, ist das natürlich nicht in Ordnung, ne, von dem Arzt dann. Oder von dem Einlass-Dings. Ja, hier schreibt der Spiegel so eine Story über den Ausrichter der Sicherheitskonferenz in München. Und zwar, ja, dass der mit seiner Firma, die er hat, so eine Beratungsfirma oder so, ist das wohl eine Art Vermittlung und so weiter, dass er mit der Firma da so Hinterzimmertreffen arrangiert mit den verschiedenen Leuten und so weiter. Und es ist natürlich schwer zu vermuten, dass es da um Waffendeals geht. Ne? Das ist natürlich nicht so vordergründig nicht so gesagt, aber es steht schon irgendwie sehr schwer zu vermuten. Und deswegen ist es irgendwie keine Sicherheitskonferenz, sondern vielleicht eher eine Waffenmesse oder so. Das wird dem da sozusagen vorgehalten gerade. Er hat sich wohl früher irgendwie auch ein paar Mal ja eben sehr glaubwürdig wohl zur internationalen Sicherheit geäußert und er sitzt da jetzt gerade eigentlich mit seiner Reputation aufs Spiel. Aber ich sehe das schon so, dass jemand, wenn er eine Firma hat und da so ein Treffen arrangiert und so weiter, soll dann sicher auch davon profitieren möchte. Ja, außerdem soll er auch Hinterzimmergespräche den Leuten angeboten haben, ne? Und ja, das scheint ja auch was zu sein, was man dann auch irgendwie prüfen kann, ob das halt stattgefunden hat oder nicht. Ne? Also es ist ja jetzt nicht, ja. Ja, ich meine aber auch so eine Vermittlung von Gesprächen ist ja jetzt nicht illegal oder so. Das heißt, wenn ich das kostenpflichtig mache, ne, wüsste ich das nicht. Aber ja, klar, es ist natürlich irgendwie ein bisschen eine komische Art, also so eine Veranstaltung auszurichten mit einem anderen Titel und mit einem anderen... auf öffentlichen Ausrichtungen dann intern halt solche Dinge abzuziehen. Ne? Also, wie gesagt, aber er hat eine Firma und das überrascht mich nicht. Implementation. Also die Sicherheitskonferenz ist eine reine Privatveranstaltung, deswegen können da ja auch alle möglichen Unternehmen das als Verkaufsveranstaltung nutzen. Ja. Und es ist nie irgendwas anderes gewesen, aber das ist halt so international, dass es so als Institution gesehen wird, ist ein reiner Marketingerfolg, ne? Und zeigt, wie schön die Beziehungsnetzwerke funktionieren. Wie gesagt, das ist eine reine Privatveranstaltung. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Problem liegt, dass der Ischinger sich daran bereichert, weil es ist eine reine Privatveranstaltung. Er hat alles Recht, sich daran zu bereichern. Ja. Das spielt immer die moralische Hoheit, aber. Ja, das kannst du aber bei dem ganzen GEMA-Geld-Scheiß dann auch sagen. Das ist alles, über Moralität. Alles Privatunternehmen und Privatjournalisten für Privatunternehmen sollen sich alle. Privatunternehmen ist politisch. Ja, Sicherheit, Covid, Themawechsel. Eine Metastudie aus Indien. Die weist darauf hin, dass Vitamin D-Gabe bei Corona-Patienten sowohl die Hospitalisierungsrate als auch die Beatmungsrate als auch die Intensivrate senkt. Das ist halt eine, wie gesagt, eine Metastudie. Also hier wurden die Ergebnisse anderer Studien ausgewertet, gewichtet, zusammengefasst. Sie sprechen hier von Strong Evidence, also einer starken Beweislage dafür, dass das so ist. Und ich kenne das so mit dem Vitamin D, dass es immer so ist, dass die Leute, die den hohen Vitamin D-Spiegel haben, dass die eigentlich nicht so stark erkranken oder so zum Beispiel. Aber dass man, wenn man schon mal krank ist und dann Vitamin D zuführt, dass es dann eigentlich nicht mehr hilft. Hm. Weißt du, wie gesagt, ich kenne jetzt hier auch nur diese kurze Zusammenfassung davon. Ich fand das nur interessant, weil ich mich schon immer frage, warum wir halt nur in eine Richtung geforscht haben im Endeffekt, oder das zumindest öffentlich diesen Eindruck machte, dass alles muss in diese eine Richtung, Impfstoff, mRNA. Ja, das Lustige an Vitamin D ist ja auch, dass es ja auch eins von den Sachen, die der böse Joe Rogan schon von Anfang an propagiert hat. Das benutzen sie in vielen Ländern. Vitamin D und Zink ist das, was er meinte. Und Selen, ja, genau. Ja gut, aber das sind halt auch alles Sachen, die einfach die Widerstandskräfte angehen. Vitamin D ist ja auch eine Knochengeschichte und die Knochen haben ja eine zentrale. Vitamin D haben sie doch jetzt sogar schon gedacht, dass es irgendwie Krebs verhindert. So. Also, ja, es gibt so einige Sachen, die, ich meine, ist an sich ein No-Brainer. Jeder, der in Deutschland zum Arzt geht der fragt, okay, wie ist mein Vitamin D-Spiegel, wird der Arzt sagen, so, ja gut, ich meine, der ist niedrig, ne? Wir könnten alle ein bisschen mehr Vitamin D vertragen. Das ist jetzt kein Stein der Weisen, dass das irgendwie der Gesundheit fördert und dass wir alle Vitamin-D-Defizienz haben. Aber gut, ich meine, wie schon gesagt, ne, wenn die falschen Leute das ausgesprochen haben, dann war es direkt tabu. Hm. Jetzt, wo es die Wissenschaft sagt, müssen wir ja eigentlich alle dran glauben, ne? Wusstet ihr das? Ich kann das aber durchlesen, bevor ich Vitamin D zuführe, weil eigentlich ist es nämlich ein Hormon, angeblich. So. Ja, der Max Mustermetz sagt auch gerade, dass Vitamin D auch bei Pferden angewendet wird. Also sei vorsichtig. Womöglich zusammen mit Ivermectin, oh mein Gott. Vitamin D. Ist das auch in Soylent Green drin? Vitamin Donald. Muss ich noch deutlicher werden. Advancing the digital agency, the power of data intermediaries from World Economic Forum. Bin ich durch einen Tweet drauf gestoßen, der eigentlich einen anderen Zusammenhang hatte, als den, den ich dann interessant fand. Nämlich da ging es darum, halt digitale Impfpapiere als Vorläufer insgesamt digitaler Papiere und wie toll die schon angenommen werden, wie schön das funktioniert. Seite 22. Seite 22. Was ich aber, ich meine, Price, du bist ja der Experte, hast du das auch gelesen? Ja, ich hatte einmal überflogen und halb ernsthaft durchgelesen, deswegen weiß ich, dass auf Seite 22 die einzige verwertbare Grafik ist. Aber hier sieht man auch direkt, worum es im Endeffekt geht. Das ganze Konzept ist nicht ganz neu, es geht um einen digitalen Agenten. Das wird hier mit einem auch sehr guten Beispiel eingeleitet, da geht es im Endeffekt darum, ihr geht ins Internet und dann habt ihr überall die Terms of Service, keiner liest die durch. Rein theoretisch könntet ihr einmal festlegen, diese Daten dürfen von mir benutzt werden und das wird irgendwo abgespeichert in einem Profil und dann geht ihr auf die Webseiten und dann findet quasi eine Verhandlung statt mit der Webseite. Akzeptiert die Webseite, dass ihr nur gewisse Daten denen zur Verfügung stellt? Ist das Angebot dann auch kostenlos? Wird vielleicht mehr Werbung eingeblendet oder wird ein Angebot gemacht, okay, je nachdem, wie viel Daten du uns zur Verfügung stehst, darfst du den Artikel für 50 Cent lesen oder wenn du weniger Daten zur Verfügung stellst für einen Euro oder sowas. Das war die Idee, hat sich nie durchgesetzt, habt ihr vielleicht mitbekommen. Allerdings durch die ganzen KI-Angelegenheiten und die ganze Gesetzgebung, die ja es auch möglich macht, dass sich Firmen zwischen unsere Transaktionen, vor allem auch finanzielle Transaktionen, zwischenschalten, hat es da halt wieder einen neuen Boom gegeben bei dieser Idee. Ja, und die Idee ist natürlich nicht mehr, dass ihr sagt, okay, das und das sind meine Präferenzen, sondern dass es eine KI gibt, die für euch die Entscheidung quasi abnimmt. Ja, ihr müsst gar nicht mehr entscheiden, welche Daten ihr geben wollt, sondern die KI übernimmt das für euch und die macht das natürlich nur in eurem Sinne. Und also das sind die moralischen Bedenken bei der ganzen Sache. Das und fand ich auch. Für diese automatischen KIs dann im Endeffekt benutzt werden können, sieht man hier in dieser Übersicht. Das geht halt von einfachen Dingen wie, welche Sachen werden in deiner Timeline angezeigt. Das ist quasi nicht mehr Facebook quasi berechnet, sondern dass Facebook mit diesem digitalen Agenten quasi auch wieder verhandelt. Ne? So, es hat auch immer im Hintergrund einen monetären Aspekt. Es geht um Bankgeschäfte, welche Aktien kaufst du automatisch, wenn Aktien gekauft. Es geht auch so Sachen wie Wahlen. Ne, einerseits so Sachen wie, okay, automatische Verlängerung von Ausweisdokumenten oder sowas, aber halt auch Wahlen. Und du hast halt immer diesen Aspekt, dass du quasi deine Autorität an diesen digitalen Agenten abgibst, immer in dem Vertrauen, dass der in deinem besten Sinne agieren wird, weil wenn ich Interesse daran, dass das nicht geschieht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann dieser Intermediary aber auch eine Firma sein, die aus Gewinninteresse handelt. Ne? Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch Firma, wieder interessant. Die werden das garantiert nicht. Am besten aussuchen. Also da sind sehr viele, also ich habe jetzt nur das Grundprinzip erklärt. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja, die technischen Möglichkeiten werden jetzt halt, wie gesagt, von der Stage, du triffst die Entscheidung und es wird hinterlegt und dann in dem Sinne gemacht. Ja, dir wird die Entscheidung quasi abgenommen. Ja, vor allem, du wirst auch gar nicht mehr damit konfrontiert. Ne? Dann ist das Internet total smooth und du musst nichts mehr, nirgendwo mehr eine Zustimmung geben und irgendwann hast du vergessen, dass es den ganzen Scheiß überhaupt gibt. Und dann schnappt die Falle zu, dann können diese ganzen, wenn irgendjemandem sowas wie eine Social-Credit-Geschichte einfallen würde, wäre das hier die erste Voraussetzung. Du brauchst eine Infrastruktur, mit der du den Scheiß sammeln kannst und die den User im Endeffekt von seinen Daten entkoppelt, sodass du halt nur noch eine Firma regulieren musst oder eine Wirtschaftssparte regulieren musst. Der im Endeffekt hat der Bürger ja dann auch nicht die Möglichkeit, seine Daten effektiv zurückzuziehen. Ja. Wenn der Staat sagt, nee, diese Intermediaries müssen die unendlich speichern, damit das alles nachvollziehbar ist, kannst du fünfmal sagen, die sollen das löschen. Ja. Das ist die Schufa in Menschengestalt sozusagen. Ja. Also genau, geht es nicht mehr nur um dein Geld, sondern es geht um deine ganze Person, dein Leben, Travel and Mobility hier. Haben sie denn einen Pass für diese Gegend? Dürfen sie denn nach keine Ahnung, in die Großregion München einreisen? Hier, Papers, darf ich mal ihr Handy sehen? Papers, please. Ja, To go through border control between countries or regions. Ja, genau, Regionen. Da wird und natürlich wenn dieser Intermediary dann aber ausgemacht, wenn du zum Beispiel ein Visa hast, was abgelaufen ist, dass dann halt automatisch dieser Intermediary auch wieder verhandelt mit den anderen IT-Systemen, kann das Visa verlängert werden, unter welchen Gesichtspunkten und dir quasi eine Rückmeldung geben muss, ach ja, du musst jetzt übrigens persönlich dann und dann an dem Tag hier und dort erscheinen. Also der, wird auch der Termin für dich vereinbart. Das setzt voraus, dass du alle deine Termine deines täglichen Lebens in diesen Kalender einträgst, sonst führt das natürlich zum absoluten Chaos, weil du dann, weiß ich, dir von der Arbeit freinehmen musst, um dein Visa zu... Also ich konstruiere jetzt natürlich ein Szenario. Ja, ist ein trojanisches Pferd, oder nicht? Das ist ganz ein bisschen kritisch, weil es halt alles zu optimistisch gesehen. Ja, erstens das und zweitens, was passiert dann, wenn du gecancelt wirst? Ja. Jetzt haben die Aktivisten rausgefunden, dass du übers Real Small Price Data Brokers deinen Kram abwickelst und dann sagen die hier Real Small Price, möchtest du denn einen Faschisten haben als deinen Kunden? Und dann sagt er, nö. Und dann bist du gerade in Turkmenistan an der Grenze und dann geht dein Handy aus. Und auf dein Konto hast du auch keinen Zugriff mehr. Stell dir vor, du spendest was an die Trucker in Ottawa. Was macht das System dann? Vielleicht musst du gleich. Interessant ist auch Telecommunications Usage, Energy Usage, also Smart Meter, sage ich nur, und solche Sachen. Das ist alles ehrliche Wut, sage ich dann. Aber ihr wisst, der Great Reset ist eine antisemitische Verschwörungstheorie, wenn wir drüber sprechen, und eine Wohltat für die Menschheit, wenn der Herr Schwab darüber spricht oder der WEF. Wenn deine Geräte dann ausgehen und du nichts mehr darfst, ist es einfach nur ehrliche Wut der KI. Tja, und das Blöde an der ganzen Situation ist, dass halt die rechtlichen Grundlagen für diese ganzen Systeme geschaffen sind. Ja, bestes Beispiel ist einfach in der Finanzbranche, dass du ja quasi bei der Bank ein Konto hast und die Bank ist verpflichtet dafür, deine Daten, ist verpflichtet dazu, deine Daten weiterzugeben an dritte Firmen, wenn du diese Firmen beauftragst. So, ja, das ist ein absoluter Bruch des gesamten. Das ist eine Grundlage, die natürlich für sowas notwendig ist. Dann ist diese Firma halt quasi die Firma, die dir diesen digitalen Agenten anbietet und ja, einfach nur ein Beispiel. Aber das ist nur zum Besseren für euch. Ihr müsst dann nicht mehr so viele Häkchen setzen im Internet. Das geht euch doch auch auf den Wecker. Oder überall Zustimmung anklicken. Ey, können wir damit nicht mal aufhören? Und diese Systeme, die sind überhaupt nicht fehleranfällig, funktionieren sofort und es würde nie irgendwie irgendwas umgesetzt werden oder es würde ein Gesetz gemacht werden, das die Nutzung zwingend vorschreibt, wenn die Systeme nicht perfekt und einsatzbereit wären. Auch sehen nicht. Wir an folgenden Beispielen. Auch nicht, und ich möchte darauf hinweisen, auch nicht, wenn eine Fliege in den Drucker fliegt. Für die Terry Gilliam-Freunde. Ja, um es einfach mal kurz zu sagen, das E-Rezept ist ja an sich seit 1. Januar verpflichtend. Das heißt, alle von euch, die bei der Apotheke waren, ein Rezept abgegeben haben, rein theoretisch hättet ihr das schon über euer Handy oder über das Internet abwickeln müssen oder einfach so einen QR-Code ausgedruckt auf dem Papier. Seit Januar. Gesetzlich verpflichtend. Allerdings funktioniert das System ja nicht. Die Testphase ist grandios gescheitert. Es ist noch eine Untertreibung. Und darum wurde die Testphase verlängert. Bis zum 16. Februar wurde sie verlängert. Mindestens 30.000 E-Rezepte umgesetzt werden in der Testregion. Es wurden 1.530 Rezepte eingelöst. Das ist schon mal ein Schritt nach oben, weil bei letztes Mal sollten ja 10.000 erreicht werden. Es wurden 40 erreicht. Ich glaube 41 oder so. Also man könnte sagen, dass das System immer noch nicht für den flächendeckenden Einsatz bereit ist. Es müsste ja quasi 40 Millionen Rezepte pro Monat verarbeiten können. Das funktioniert einfach nicht. Was anderes kann man nicht sagen. Ja, die Testphase wird jetzt verlängert. Die wissen auch nicht genau, was sie machen sollen. Wie gesagt, Gesetz gilt, ist halt quasi außer Kraft gesetzt, einfach mit Profis. Ne, die elektronische Patientenakte ist ja auch ab 1. Juni verpflichtend. Da sieht es ähnlich aus, funktioniert nicht so ganz. Und dann gibt es ja auch noch den lustigen Joke mit der elektronischen Gesundheitskarte, die teilweise die Lesegeräte in den Arztpraxen kaputt macht. Ein neues Sicherheitsfeature ist. Seit 2003 basteln sie da schon dran rum, ne? So viel dazu. Also wir kennen uns mit IT-Systemen aus und da kann man wirklich Vertrauen haben. Ne? Vor allem, es hat sehr gut zu dem Thema gepasst, was der Mars eingereicht hat. Jetzt so. Ja, der Grand Renaissance Staudamm in Äthiopien. Äthiopien hat ja auch kriegerische Problematiken. Aber wir haben ja den Staudamm fertiggestellt unter großem Protest von Ägypten und anderen Ländern, die ja fürchten, dass der Staudamm zu schnell mit Wasser befüllt wird, dementsprechend zu wenig Wasser im Nil ist, was dann halt auch sehr große Konsequenzen hätte für Ägypten, was ja von dem Wasser sehr abhängig ist. Kriegerische Auseinandersetzung wird es da nicht geben. Es hat schon sehr viele finanzielle Deals im Hintergrund gegeben und die Zusicherung von Äthiopien, dass sie den Staudamm nur ganz langsam füllen und damit halt wirklich genug Wasser in Ägypten ankommt. Allerdings haben die diese Zusage gebrochen, weil sonst hätten sie jetzt nicht genug Wasser im Basin haben können, rein rechnerisch, um heute quasi den ersten von 13 Generatoren zu starten. Und die werden jetzt sukzessive die nächsten Wochen die restlichen Generatoren anlaufen lassen. Dann wird das größte Staudammprojekt in Afrika fertiggestellt sein. Und was ich sehr persönlich amüsant finde, im Rahmen dieser ganzen Deals, auch mit Ägypten, dass die halt, es soll ein Stromnetz gebaut werden von Äthiopien nach Ägypten, dass die halt auch Strom von diesem Staudamm bekommen, als Ausgleich dafür, dass sie weniger Wasser bekommen. Und es soll quasi dieser Strom teilweise weitergeleitet werden bis Europa. Europa hat ja eine sehr große Rolle auch gespielt bei den Verhandlungen, dass dieser Staudamm überhaupt gebaut werden konnte. Und wie gesagt, es ging halt bis dahin, dass Ägypten gesagt hat, wenn ihr den Staudamm weiterbaut, dann bomben wir den in die Luft. Da haben sie ja tatsächlich mit gedroht. Darf man nicht vergessen, es ist eine Militärregierung in Ägypten. Und das ist ein sehr lustiger Kompromiss, dass wir quasi in Europa jetzt Strom aus diesem Staudamm bekommen und das ist halt Teil dieses Deals gewesen. Ja, mal gucken, ob was das Ganze noch bringt, aber ich hatte ja schon in der Vergangenheit öfter über diesen Staudamm geredet und vielleicht ist das jetzt das Ende der Saga. Oder vielleicht passiert da noch was Lustiges. Aber der graue Staudamm finde ich eine lustige. Staudamm kann eine Menge Strom machen. Das finde ich gut. Ja. Und am Ende eine positive Nachricht. Hier geht es um eine Fertigungstechnik, die es erlaubt, um es kurz zu sagen, Kühlsysteme in aktiven Nuklearreaktoren auszutauschen. Dadurch das spaltbare Material mit Neutronen anzureichern. Dadurch sinkt die Halbwertszeit. Dann kann dieses nochmal weiterverarbeitet werden. Also dieser Atommüll dann kann weiterverarbeitet werden in sogenannten, wie heißt es nochmal? Mir ist der Name jetzt gerade entfallen. In Brütern, oder? Also das Verfahren heißt Transmutation und wie gesagt, es wird der Atommüll wird quasi mit Neutronen beschossen. Dann wird dieser Atommüll später nochmal in einem anderen Apparat gemacht. Verzeihung. Wenn die Reaktoren nehmen. Also was es im Endeffekt macht, ist man kann die Atomreaktoren umbauen, man kann das Kühlmittel ersetzen, dann wird der Atommüll mit Neutronen angereichert, der kann später in Transmutationsreaktoren nochmal weiterverarbeitet werden und dann hat er eine Halbwertszeit nur noch von 300 Jahren und das ist ein sehr großer Vorteil von bis zu 50.000 Jahren, das ist ja das Atommüllproblem, dass der einfach so lange strahlt, dass man den nur unter sehr großen Schwierigkeiten lagern kann. Das ist deswegen bemerkenswert, weil das ist ein Claim, der haarsträubend ist eigentlich für viele Leute, kann man eigentlich gar nicht glauben. Allerdings ist es eine industriereife Technik. Der belgische Staat unterstützt das auch. Der erste Transmutationsreaktor wird quasi fertiggestellt werden. Und das Ziel wird sein, 15 Transmutationsreaktoren europaweit zu installieren. Das würde 15 bis 30 Milliarden Euro kosten, was sehr wenig Geld ist, angesichts, was passieren würde. Und damit könnte man jeglichen Atommüll, der angefallen ist, auch alten Atommüll und zukünftigen Atommüll, quasi mit dieser Reaktion auf eine Halbwertszeit von 300 Jahren runterrechnen. Ja, wenn man da jetzt mit anfängt, dann kann man in 10 Jahren auch noch vorne sein damit. Ich kann gar nicht sein. Kann sein, dass das Ganze sich als riesiger Scam herausstellt. Die Transmutation ist ein altes Prinzip, das kennt man schon länger. Das ist schon bekannt. Das ist nur funktionabel, hat man es wohl noch nicht gehabt. Und ich meine, das Ding in Belgien habe ich vor einem halben Jahr oder so auch vorgestellt, dass sie das eben jetzt doch hingekriegt hätten und so weiter. Ja, aber ja. Die haben jetzt da halt die erste Reihe halt schon durchgeführt und es scheint alles zu funktionieren. Ich finde das faszinierend. Du hattest es ja auch mal in einem anderen Kontext vorgestellt, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Ich fand es faszinierend. Finde ich auch gut, wenn man mal ein bisschen am Ball bleibt bei so einer Geschichte. Das ist nicht schlecht halt. Ne? Also sie machen das so, oder sie wollen das machen, haben sich das überlegt. Ja. Ich finde es auch nicht teuer. Also wenn man überlegt, dass man dann auch noch international vorne sein kann, wieder mit Innovationen und Verkaufen und so weiter, das lohnt sich schon bestimmt. Ne? Ja, was Belgien nämlich jetzt machen will, die schalten ja auch ihre Atomreaktoren ab, aber die wollen quasi den Atommüll von den ganzen anderen Ländern zu sich holen und dort umwandeln. Also ich bin mal gespannt. Da machen die vielleicht sogar noch Geld mit dem Atommüll am Ende. Das wäre der größte Witz der Geschichte. Ja, also zumindest könnte man doch einiges. 30 Milliarden, sagen wir mal, das Doppelte, 60 Milliarden kostet ja immer mehr. Das wären die Neubaukosten von zwei Atomreaktoren, beziehungsweise die also Aufbau und Rückbau von zwei Atomreaktoren. Das erscheint mir einfach erschreckend wenig Geld. Aber der Götz Rupp erzählt das auch, der macht ja diese Dual-Fluid-Reaktoren oder so, planen die. Da haben sie jetzt auch noch nicht so viel von gebaut, aber Dass da der ganz andere Atommüll anfällt. Hier ja, genau, da wird aber auch verbraucht. Also wird auch den Scheißreaktoren weiterlaufen könnten, theoretisch, und der Atommüll von denen gereinigt werden kann. Das hört sich aber der hat auf jeden Fall auch für 10 Milliarden Euro in 10 Jahren das so dargestellt, dass das machbar wäre. Und das finde ich schon auch reizvoll auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja vielleicht bekannt, ich bin ein Fan der Atomkraft, deswegen finde ich das cool. Ja, ich war das eigentlich nie, aber jetzt unter solchen Bedingungen, wenn man den Müll aufbrauchen kann und das mit den Explosionsgefahren da in den Griff gekriegt hat, ja, dann ist es wohl doch besser, ne? Ja, Price, dass du ein Fan von Atomkraft bist, habe ich mitbekommen. Du strahlst ja förmlich bei dem Vortrag. People of Light ist ja Price of Light. Ich finde die Idee von X-Ray im Chat auch gut. Atommüllcoin, vielleicht kann man NFTs bauen aus dem Atom. Ja, natürlich kommt die Idee von X-Ray, ne? Natürlich. Ich brauche auch mal ein NFT, ey. Ich meine, für eine halbe Mio oder was? Weißt du was? Nenn das Coin dann Röntcoin. Genau. Röntcoin. Alles klar. Hallo? Hallo? Was? Pripyatcoin. Tja, ja. Aber ich mag an. Im Zusammenhang, das waren die Weltraumaffen. Lasst euch nicht verstrahlen. Lasst euch nicht transmutieren. Fördert, was der Atomkraft dient, zerschmettert, was ihr schadet. Nee, Freiheit. Freiheit. Transmutationen sind Mutationen. Freiheit für die Wale. Ja. Das auch. Ja. Die Wale sollen in den Wald gehen können, wann sie wollen. Genau, wir brauchen Kanäle, damit die da durchschwimmen dürfen. Es fördert die Artenvielfalt. Geh raus aus dem Kanal, Hängamee. Die Wale wollen vorbei. Stimmt. Die Kanäle müssen natürlich Hängamee-Format haben. Die kann dann testschwimmen, ob die Wale auch wirklich durchpassen. Davon distanziere ich mich. Ich mich auch. Das sollte mal dazu ein Videospiel geben. Ich weiß noch nichts. Ich will da auch nicht im Ort sein, muss ich sagen. Wir sehen uns nächste Woche. Ja. Hören. Vielleicht auch nur. Tschüss.